Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, wir schreiben heute die 64. Folge Uncommon Taste. Diese wird sich wenig überraschend vor allem um unseren Besuch auf der Gamescom drehen und auch alles, was darum herum um die Gamescom passiert ist. Aber bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, natürlich wieder die obligatorische Frage: Wie geht's dir, Merlin? Ja, mir geht's ganz ausgezeichnet eigentlich. Die Gamescom war sehr erfolgreich und sehr angenehm. Wir werden natürlich nachher noch ein kleines Gamescom-Fazit haben, aber um es vorwegzunehmen, ich fand sie wesentlich angenehmer als letztes Jahr, weniger stressig. Liegt vielleicht auch daran, dass nicht ganz so viele krass große Spiele dabei waren, die ich unbedingt sehen musste, sodass ich ein bisschen mehr das Gefühl hatte, ich kann mich ein bisschen freier bewegen. Aber insgesamt war es eine relativ spannende und entspannte Gamescom, hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wie wir es allgemein so, die Gamescom bewerten vielleicht auch im Vergleich zu den anderen Messen und so, das kommen wir später noch zu. Aber insgesamt die letzte Woche, die ja eigentlich komplett Gamescom war, war sehr angenehm und sehr cool auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und jedes Jahr wieder aufs Neue gehe ich da gerne hin doch auch. Also langsam wächst sie mir ans Herz, die Gamescom. Nachdem ich mich am Anfang ein bisschen schwer mit ihr getan habe. Nachdem sie der Gamescon, die ich damals sehr gemocht habe, ja den Rang abgelaufen hat und sowas. Mittlerweile bin ich doch sehr versöhnlich und zufrieden mit ihr, muss ich sagen. Und entsprechend geht es mir auch ganz ausgezeichnet. Also die letzte Woche, wie gesagt, war ja hauptsächlich wirklich Gamescom. Davor war so ein bisschen Gamescom-Vorbereitung. Natürlich auch eine kleine Entschuldigung. Wir hatten eigentlich ja ursprünglich mal geplant, dass wir noch eine Folge vor der Gamescom machen, haben es dann aber letztendlich nicht gemacht. Was, glaube ich, auch ganz schlau gewesen ist, weil wir eigentlich nicht besonders viel zu sagen gehabt hätten, glaube ich. Nochmal ein Hauptthema bestimmt machen können, aber es gab kaum News. Also wirklich wenige Tage, bevor wir dann zur Gamescom auch gefahren sind. Wir sind schon Dienstag losgefahren, entsprechend, beziehungsweise du bist ja schon am Sonntag weggefahren, das heißt, wir hatten noch nicht allzu viel Zeit, haben es dann einfach ausfallen lassen. Aber ja, Gamescom war awesome auf jeden Fall, da das so das größte Spielemäßige war die letzten 2, 3, 4 Wochen, muss ich sagen, doch sehr zufriedenstellend. Ist ja wahrscheinlich bei dir ähnlich. Definitiv. Gamescom war auch für mich wieder ein großes Vergnügen, dort zu sein. Ich empfand es dieses Jahr auch als weniger stressig. Mhm. Aber wie du auch schon gesagt hast, sogar das genaue Fazit, wie man, dass man dann die Gamescom ziehen kann, das werden wir dann auch nachher noch machen. Ansonsten habe ich auch relativ viel Zeit mit Spielen noch verbracht. Ich habe es endlich geschafft, Majora's Mask zu spielen zum Beispiel. Oh ja. Auch Valiant Hearts habe ich gespielt auf der PS4 und natürlich das absolut brillante Castlevania Symphony of the Night. Endlich, ja. In das ich mich absolut verliebt habe. Zu Recht auch. Ich frage mich, warum es so lange gedauert hat, bis ich endlich gespielt habe, aber besser spät als nie. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel war wie für mich gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das gleich schon gedacht. Ich habe das Spiel ja schon gespielt, vor 2, 3, 4 Jahren oder so das erste Mal. Und dachte mir gleich, das wird ein Spiel sein, das du absolut lieben wirst. Und ja, es hat sich bestätigt. Ja, vor allem dachte ich schon so, okay, cool, jetzt spielen wir mal Zelda Majora's Mask. Bestimmt so dieses eine Riesending und mir super gefallen. Hat mir auch richtig gut gefallen. Aber dann kam Symphony of the Night und ich dachte so, what is Majora's Mask? Ja, das passt schon besser zu dem, was du gerne spielst, das stimmt auf jeden Fall. Und es ist halt einfach, wenn man halt betrachtet, wie uralt dieses Spiel schon ist, ist es immer noch übertrieben brillant. Also es gibt kein wenige Spiele, die sich so gut gehalten haben über die Jahre hinweg. Also das spielt sich heute noch super fresh. Wenn das ein Indie-Entwickler heute rausgeben würde, das könnte man wahrscheinlich selbst als Indie-Entwickler nicht mehr produzieren. So viel Inhalt drin, so viele Dinge zu tun, ein so gutes System, so extrem gutes Gameplay. Also ich habe, glaube ich, es gibt, glaube ich, keinen besseren 2D-Sidescroller, würde ich jetzt behaupten. Es ist schon ein übertrieben brillantes Spiel. Ich habe ja die PSP-Version gespielt, die auf der Castlevania Extracula Chronicles drauf ist. Und da muss man, um das freizuschalten, muss man ja erstmal sich durch 4 Stages von dem Rondo of Blood Remake, sag ich mal, durchkämpfen. Und da habe ich mir gedacht, so, oh, ich weiß nicht so recht. Also, habe ich da jetzt gerade Bock drauf? Ja, also das ist, für die, die es nicht wissen, mein Rondo of Blood ist ja noch eines von dieser alten Castlevania-Schule, also sehr statische Bewegung beim Kämpfen, man muss immer super aufpassen, okay, jetzt muss man stehen bleiben, um anzugreifen, ansonsten wird man getroffen. Das ist auch einigermaßen schwierig, dadurch, dass die Steuerung ein bisschen hakelig ist. Und dann war ich schon so, oh Gott, wenn Symphony of the Night sich so spielt, da habe ich gar keinen Fall Bock drauf. Aber Symphony of the Night spielt sich nach 20 Sekunden Symphony of the Night, okay. Now we are talking. Ja, in der Tat. Also Symphony of the Night ist schon tatsächlich, ist ein kleiner Mini-Tasty gerade so, aber das ist tatsächlich ein übertrieben brillantes Spiel. Weiß aber, ob man das auch tasten muss. Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist ja weithin bekannt. Das stimmt allerdings. Ja, spielemäßig, das kann ich ganz kurz auch noch reinwerfen. Mittlerweile ist Magic Duels erschienen. Und alle, die jemals sich für Magic interessiert haben und vielleicht auch Hearthstone spielen, schaut euch Magic Duels an. Es hat seine Kinderkrankheiten, aber es ist so das Sammelkarten-PC-Spiel, das ich über Jahre hinweg haben wollte. Jetzt ist es endlich da und ich bin völlig verliebt und wieder im Magic-Wahn. Und schaut euch Rocket League an. Und schaut euch Rocket League an. 1000 kleine Mini-Tastys. Wir werden keine Tastys haben am Ende, deswegen prügeln wir jetzt so Mini-Empfehlungen quasi so nebenher raus. Ja, genau. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach ein. Wir haben viel vor uns. Es gibt viel zu tun, zu besprechen. Und ich würde sagen, dann machen wir das auch einfach jetzt mal. Kurze Übersicht. Wir werden jetzt erstmal allgemein auf die News eingehen. Das sind hauptsächlich Dinge, die zum Beispiel aus der Microsoft-Pressekonferenz rauszuhören waren. Das sind dann auch Dinge, die zum Beispiel auch innerhalb der Gamescom angekündigt wurden oder in der Zeit der Gamescom, die aber jetzt nicht öffentlich auf der Gamescom spielbar waren. Dinge wie zum Beispiel Mafia 3, oder auch zum Beispiel die neue Erweiterung für World of Warcraft, die man jetzt nicht direkt spielen konnte, die sie einfach nur im Zuge der Gamescom angekündigt haben. Solche Dinge machen wir quasi als News-Teil erstmal. Dann kommen wir zum Hands-on-Teil, beziehungsweise in Anführungsstrichen Hands-on-Teil. Erstmal machen wir dann die Spiele, die wir wirklich dann gesehen und gespielt haben auf der Gamescom. Und am Ende dann nochmal so ein paar zusätzliche, die wir, glaube ich, einfach erwähnen müssen, die wir jetzt aber zum Beispiel nicht nochmal spezifisch gespielt haben. So wie zum Beispiel Star Wars Battlefront war jetzt etwas, wo wir, glaube ich, nicht so mega hinterher waren, das unbedingt nochmal zu spielen. Entsprechend, ja, werden wir da auf jeden Fall kurz drüber reden, über ne, Hands-on-Sachen, die wir zum Beispiel bei anderen Leuten gesehen, gehört haben. Es gab ja auch Trailer, es gab ja auch viele Spielszenen zu sehen im Nachhinein, Dinge, die wir erwähnen wollen und dann, wie gesagt, ein kleines Fazit. Aber würde ich sagen, steigen wir an den News-Teil. Wir fangen, glaube ich, einfach an mit der Microsoft-Pressekonferenz. Das war ja eigentlich so mit das Interessanteste. Sony war ja zum Beispiel nicht da, hat nichts dergleichen gemacht. Es gab noch eine EA-Pressekonferenz, die aber auch eher uninteressant war, würde ich persönlich behaupten. Viele Spiele, die da zum Beispiel vorgestellt wurden, da werden wir dann später einfach im Hands-on-Teil drauf eingehen. Entsprechend würde ich sagen, legen wir damit los. Und das erste Spiel, was sie gezeigt haben, auch gleich in der Pressekonferenz, ist, glaube ich, auch eins von denen, die alle so ein bisschen am meisten erwartet hatten. Und das war Quantum Break. Es gab einen großen Gameplay-Trailer, es gab ein Veröffentlichungsdatum, der 5. April 2016. Und ja, jetzt ist die Frage, was haben wir von diesem Gameplay-Trailer gehalten? Was sagen wir jetzt zu dem, was wir da jetzt Neues zu wissen und zu den 3000 Fragen, die immer noch komplett offen sind? Ja, also zum einen mal war das Interessante ja nicht nur einfach das Gameplay, sondern die Tatsache, dass man auch zum ersten Mal Szenen aus der TV-Serie gesehen hat, die ja sozusagen simultan neben dem Spiel laufen soll und sozusagen sich die beiden Medien ja auch zusammen das gesamte Entertainment sozusagen oder das ganze Paket mehr oder weniger ausmachen. Und es sind einige recht namhafte Serienschauspiel dabei. Ich bin jetzt tatsächlich kein Experte, was TV und Serien angeht, aber zumindest den einen Schauspieler aus Game of Thrones, den habe ich zumindest wiedererkannt. Beim Rest weiß ich, ob du dich da besser auskennst. Geht so. Also, ich meine, Sean Ashmore kennt man, glaube ich. Der ist, glaube ich, ein bisschen bekannter. Der ist auch nicht so Serienschauspieler, sondern der hat auch schon ein paar Filme mitgespielt. Der spielt die Hauptrolle, der spielt den Hauptcharakter. Ein bisschen irritierend, muss ich sagen, weil der Hauptcharakter, den man bisher schon gesehen hatte in den ursprünglichen Trailern, der sah nicht aus wie Sean Ashmore. Das heißt, Sean Ashmore scheint jetzt dann irgendwie vielleicht auch erst dazugestoßen zu sein. Vielleicht wollten sie es aber bisher auch einfach nicht veröffentlichen und hatten deswegen einen Stand-in, mit dem sie wahrscheinlich auch während der Entwicklung gearbeitet haben und haben dann einfach jetzt das Modell von Sean Ashmore jetzt für den Trailer eingeführt. Keine Ahnung. Vielleicht ist der, wie gesagt, aber auch jetzt einfach erst dabei. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt erst anfangen, die Serie zu drehen, was auch Sinn machen würde. Ich meine, das Spiel wird ja wahrscheinlich schon seit mehreren Jahren in Entwicklung sein. Ich glaube nicht, dass sie parallel dazu dann wirklich schon die Serie produziert haben, weil das dann natürlich über 4-5 Jahre hinweg immer wieder dann auch Aufmerksamkeit der Regisseure, des Produktionsteams und so weiter erfordert. Ich glaube, im Normalfall ist es wesentlich sinnvoller und ökonomischer, einfach einmal das ganze Drehbuch zu haben, die Serie einmal fertig zu drehen und dann geht's eben weiter. Kann also gut sein, dass es einfach so war, dass der dann halt jetzt erst dazu gestoßen ist, weil sie jetzt erst mit dem Drehen anfangen. Aber ja, so ein paar bekanntere Gesichter, ich glaube, so richtig, richtig riesige Namen sind auf jeden Fall nicht dabei. Brauch's, glaube ich, auch nicht unbedingt. Ich glaube, grundsolide Serienschauspieler reichen dafür erstmal einfach aus. Bisschen schwierig immer noch. Ich meine, immerhin haben wir jetzt die ersten Serienausschnitte gesehen. Wir haben das erste Mal auch gesehen, wie eben Serien, die Schauspieler, die in der Serie mitspielen, dann im Spiel aussehen. Ich habe das Gefühl, dass das ganz gut gelungen ist. Der Sean Ashmore spezifisch sieht, finde ich, ziemlich gut getroffen aus im Spiel auch. Das wird wahrscheinlich auch einfach natürlich dann das wird wahrscheinlich Motion Grab gewesen sein. Motion Capture in irgendeiner Form. Von daher, ja, ganz interessant definitiv. Trotzdem wüsste ich jetzt ganz gerne endlich mal, wie das überhaupt aussehen soll, das ganze Modell. Das ist ja immer noch dasselbe Problem. Erstens, also ich meine, ganz kurz über das Gameplay reden. Ich bin nicht mega begeistert vom Gameplay. Ich habe das Gefühl, es sieht je öfter und je mehr Trailer ich sehe, immer generischer aus. Das ist jetzt nicht gerade ein gutes Zeichen, wie ich finde, auf jeden Fall. Was mich daran hauptsächlich stört, ist, dass ich das Gefühl habe, dass eben gerade dieses ganze Timeshift-Ding, das im allerersten Trailer noch relativ interessant aussah, falls die Leute noch daran erinnern, im allerersten Trailer kommt ja der Hauptcharakter, ich glaube, mit einem Nebencharakter, einer Frau, zusammen in einen Raum und da sieht man quasi diese Zeitblase. Also die beiden können sich frei bewegen, aber mitten im Raum ist so eine Zeitblase quasi, wo alles so ein bisschen eingefroren ist. Und dann gehen sie eben rein und fangen an, diese Zeitblase zu manipulieren. Das sah, obwohl es noch kein Gameplay war, aber rein gameplay-technisch gedacht, sehr interessant interessant aus, fand ich. Dann haben wir den zweiten Trailer gesehen, wo das Ganze dann eher so eine Kampf-Combat-Fähigkeit war. Zumindest sah das dann dem Moment so aus mit, keine Ahnung, kurz was anhalten, hinsprinten, jemanden schlagen und die Zeit wieder weiterlaufen lassen. Genauso sah es jetzt im dritten Trailer auch aus. Es sah noch ein bisschen mehr aus wie einfach generische, umgedrehte Bullet Time so ein bisschen. Im Gegensatz dazu zu Bullet Time, wo du quasi einfach die Zeit langsamer machen lässt und du kannst trotzdem noch schnell genug reagieren. Ist jetzt so, du bleibst in der normalen Zeit, du erschaffst nur eine Zeitblase um deinen Gegner und läufst dann eben hin und kannst dann einfach trotzdem auch in Echtzeit mit ihm umgehen. Erstens, Bullet Time ist awesome, aber trotzdem habe ich mir ein bisschen mehr erwartet von diesem Time-Feature. Und es gab ja schon so Spiele, die auch so ähnliche Features gehabt haben. Timeshift zum Beispiel damals, und auch bei Timeshift habe ich mir damals schon gedacht, naja, das ist zwar ganz nett im ersten Moment, dass man zum Beispiel, wenn man durch eine Tür möchte, ein Schloss wegrosten lässt, indem man einfach quasi ne, eine Zeitblase entstehen lässt und das Ganze vorspult. Das ist eine ganz coole Idee, aber letztendlich das Spiel mechanisch gesehen genau dasselbe, als wenn ich einfach das Schloss aufschießen würde. Es macht also keinen großen Unterschied. Und es ist so ein bisschen wie bei Bioshock die Plasmide oder so ein Kram. Du spielst mit jedem einmal rum und am Ende ballerst du trotzdem ganz normal rum, weil das halt die effektivste Methode ist. Wenn es zu sowas verkommt und danach sieht es ein ganz klein bisschen aus, natürlich jetzt schwierig zu sagen, aber so ein ganz klein bisschen, finde ich, sieht es danach aus, dann wird das ganze Spiel, finde ich, wesentlich interessanter für mich. Aber warten wir jetzt erstmal ab. Ich glaube, das Interessante war tatsächlich einfach, dass wir jetzt das erste Mal gesehen haben, dass es eben relativ viel Seriematerial tatsächlich dazu mittlerweile auch gibt. Ich meine, ein paar Leute, vielleicht einfach nur ein paar Name-Drop zu machen. Ich meine, Dominic Moynihan ist auch mit dabei, den wohl okay, wahrscheinlich alle aus Herr der Ringe kennen. Ob der eine größere Rolle hat oder nicht, weiß ich nicht, aber das ist, glaube ich, so mit der größte Star, wie gesagt. Dann eben der Sean Ashmore ist mit dabei. Aidan Gillen ist eben der Herr aus Game of Thrones. Der Sean Ashmore, glaube ich, ist der größte Titel, den er bislang gemacht hat, wahrscheinlich X-Men. Und Lance Reddick, den kennt man aus Fringe, aber auch aus anderen Titeln. Ja, auch ein bekannterer Serienschauspieler, würde ich behaupten. Wie gesagt, Dominic Moynihan, Sean Ashmore, wahrscheinlich so die größten Stars in dem Aufgebot. Und ja, keine Ahnung, wie gesagt, die Serienszenen sahen auch ganz cool aus und dieser Übergang irgendwie dann in das eigentliche Spiel sah eigentlich auch ganz cool aus. Wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, wie das Ganze jetzt funktioniert und gameplay-technisch. Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das Zeitstopp-Feature, das habe ich ja, glaube ich, im letzten Trailer schon gesagt, ich habe das Gefühl, je nachdem, wie sie es balancen könnte, es ein bisschen zu OP sein. Ja. Einfach die Zeit anzuhalten und dann, ja, machen, was du willst. Rumbrettern, ja. Ja, schwierig zu sagen. Ich meine, wir haben jetzt noch nichts groß, irgendwie niemand durfte spielen oder so ein Kram. Wir haben es jetzt auch deswegen in der Pressekonferenz belassen, anders als Scalebound zum Beispiel, das wir jetzt nämlich nicht in der Pressekonferenz erwähnen, weil es auch auf dem Showfloor war und wir es auch da gesehen haben. Erwähnen wir eben Quantum Break hier, weil man dazu auf der auf dem Showfloor und auf der Messe nicht mehr sonst viel machen konnte. Da gab es halt eben nur diesen Gameplay-Trailer. Ich bin skeptisch. Insgesamt bin ich sehr skeptisch. Am Anfang war ich doch tatsächlich ziemlich interessiert daran. Mittlerweile, finde ich, sieht das Spiel an sich sehr also generischer aus, als es hätte sein können. Und ich bin, wie gesagt, auch so ein bisschen skeptisch, wie das Ganze mit diesem Serien-Tie-In dann letztendlich funktionieren wird. Vor allem, wenn sie das eben auch international launchen wollen. Läuft das dann wirklich einfach im Internet? Kannst du dir die Folgen da einfach da dann parallel dazu angucken? Wiefern ist da das Teil mit dem Spiel? Kriegst du das Spiel ein Häppchen und guckst nebenher die Serie? Also oder ist die Serie schon auf der Game Disc mit drauf und du hast dann so und eine Art. Und du guckst sie einfach parallel, was ist das Lämste von allem wäre? Also es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich finde, das ist noch so ein bisschen Make or Break. Stell dir mal vor, du spielst diese Spiele irgendwie so Cliffhanger und plötzlich so, okay, jetzt setzen sie sich eine halbe Stunde hin und schauen die Serien oder so ein bisschen wie ein Kojima-Spiel. Richtig, und ich meine, zum einen macht das nicht besonders viel Spaß und zum anderen degradiert man dann die Serie auch so ein bisschen einfach zu, ja, erweiterten Zwischensequenzen in Echtzeit. Und ganz ehrlich, Command & Conquer macht das, seitdem es Command & Conquer gibt. Ja, Command & Conquer ist sehr trashig, aber trotzdem irgendwie so ein besonders cooles und individuelles Konzept ist das, ehrlich gesagt, finde ich nicht. Also es ist ganz schwer. Ich bin da sehr, sehr gespannt, aber auch sehr, sehr skeptisch in der Hinsicht, was da letztendlich draus wird. Aber naja, wir können ja auch zum nächsten Titel weitergehen. Der meiner Meinung nach nicht sehr viel spannender ist, aber stimmt. Die Rede ist von Crackdown 3. Ja, Crackdown 3. Ich habe keinen Crackdown gespielt. Ich auch nicht. Ich weiß, dass Henrik die gespielt hat und ich die auch ganz cool fand und dass der ein bisschen gespannt ist auf das neue Crackdown. Ich habe schon beim ersten Trailer gedacht, sieht irgendwie weird aus, dieses leicht etwas altbackene Grafik mit diesem krassen, merkwürdigen Kontrast aus Neonfarben und Schwarz. Das spricht mich jetzt irgendwie nicht so an. Ich glaube, das Interessanteste daran ist tatsächlich einfach, dass halt die ganze Stadt zerstörbar ist und damit mit die ganze Stadt meinen sie anscheinend, zumindest nach dem, was man jetzt aus dem Trailer rausziehen konnte, wirklich die ganze Stadt, nämlich alles kann explodieren, man kann ganze Hochhäuser einreißen, so wie es aussieht. Das könnte spielmechanisch ganz spaßig sein. Sie haben Multiplayer vor allem gezeigt in der Gameplay-Demo. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich das Interessanteste an der ganzen Geschichte. Es erscheint 2016, genaues dazu haben sie noch nicht gesagt. Und ja, richtig angemacht hat es mich jetzt auch immer noch nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich so die Zielgruppe dafür bin. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind beide nicht die Zielgruppe dafür. Wahrscheinlich, ja. Also es ist auch schwer zu sagen. Es sieht auf jeden Fall, ich glaube, für die Leute, die da auf sowas Bock haben, es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Diese ganze Zerstörung sieht auch ganz cool aus. Wie gesagt, kann mich mit dem Grafikstil überhaupt nicht anfreunden, aber das ist natürlich reine Geschmackssache. Ja, ist halt so eine Sache. Ich habe halt das Gefühl, wenn du halt sagst, dieses Zerstörung ansprichst, da würde mich zum Beispiel Just Cause 3 sehr viel mehr ansprechen als das. Weil es halt realistischer ist. Also es ist schon ein bisschen leicht überzeichnet, mit relativ knalligen Farben und so ein Kram, aber natürlich hast du bei Just Cause 3 so das Gefühl, es ist halt halbwegs realistische Spielgrafik. Crackdown sieht für mich einfach nicht besonders gut aus. Also es sind nicht besonders hochgelöste Texturen, ich finde die Animation ein bisschen mehr. Alles insgesamt spricht mich einfach grafisch nicht besonders doll an. Wie gesagt, ich meine, das ist zum einen Geschmackssache und zum anderen auch nicht besonders relevant. Wenn das Gameplay cool ist, ist das Gameplay cool. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, einfach nicht so ein Spiel für mich. Nächster Titel dann schon vielleicht ein bisschen interessanter, Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, du hast recht, ja. ja, keine Ahnung, Rise of the Tomb Raider, das, was man jetzt letztendlich dann gesehen hat in den Trailer, den sie auf der Pressekonferenz gezeigt haben, war für mich schon wieder nicht so die richtige Atmosphäre. Mir hat das schon wieder nicht besonders gut gefallen. Es passte dann doch relativ gut zum ersten Teil und zu dem Kram, der im ersten Teil ja auch von uns kritisiert wurde. Das haben wir damals ausführlich gemacht. Wir haben ja schon damals gesagt, es ist ein bisschen merkwürdig, dass eben diese ganze Geschichte mit Lara ist und die, oh, sie muss das erste Mal ein Tier töten und sie wird so ein bisschen, ne, erwachsen so ungefähr. Und das erste Mal tötet sie einen Menschen, das ist alles ganz grausam und im Spiel, aber in der Spielmechanik metzelst du halt auf brutalste Art und Weise die ganze Zeit Leute über den Haufen und irgendwie passt das nicht so richtig. Auch hier wieder habe ich das Gefühl, es war eine Schleichsequenz, wo sie durch ein Lager schleicht und einzelne Gegner ausschaltet. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt erstmal nichts, was nicht zu Tomb Raider passen könnte. Wie sie allerdings wieder die Gegner ausschaltet, ist wieder relativ brutal, unnötig brutal, habe ich das Gefühl. Das passt nicht so richtig irgendwie in die Spielwelt rein. Aber es passt auch nicht so wirklich zu Lara, finde ich. Ich bin da immer noch sehr irgendwie on the fence mit. Und nachdem ich jetzt eben den Teil gesehen habe, muss ich auch sagen, erinnere mich das dann doch wieder zu sehr an den ersten Teil und das, was mich im ersten Teil gestört hat. Schade, weil ich das Gefühl habe, dass es genug Leute gab, die es kritisiert haben. Ich habe das Gefühl, da hätte man schon anders mit umgehen können. Haben sie anscheinend nicht gemacht. Ja, wir haben ja auch schon, wir haben ja auch darüber diskutiert, so sagen wir mal zu zweit schon während der Gamescom, wir haben auch gesagt, sie müssten es eigentlich nur so machen wie bei Uncharted ungefähr. Also ja. Klar, auch als Drake mähst du Tausende, was weiß ich, hunderte Tausende von Menschen um, aber du hast trotzdem nie das Gefühl, dass das unfassbar brutal ist, was Drake macht, wenn er zum Beispiel im Melee-Kampf ist. Du hast auch vor allem, das Gefühl, vor allem Drake ist doch auch so, der rennt halt auf Leute zu und wenn er sie da im Nahkampf niederschlägt, dann haut ihn halt den Pistolenkolben an den Kopf. Richtig. Und dann sind die bewusstlos. Das ist nicht fünfmal auf jemandem ein Messer einstechen. Und das ist das, was Lara so ein bisschen tut. Ist natürlich überzeichnet, was ich gerade sage. Sie sticht nicht fünfmal ein Messer auf jemandem ein. Aber es sieht auf jeden Fall schon sehr viel brutaler und ja. Aus als in Uncharted. Uncharted hat nur dieses Gefühl, so diese typische Indiana Jones Gewalt. Ja, und das ist natürlich auch so ein kleines Problem, das kann ich auch nachvollziehen. Klar, Lara Croft soll mit ihrem neuen realistischen Gewand eben nicht an dieses leichtherzige Indiana-Jones-Abenteuerfilm-Ding erinnern. Was auch in Ordnung ist. Es soll realistisch sein, das ist auch okay so. Ich habe nur das Gefühl, man könnte es trotzdem, auch wenn man es realistisch macht, müsste man es nicht so übertreiben. Sie kann auch von hinten einfach jemand mit dem Kletterhaken über den Kopf ziehen und der fällt um. Also weißt du, was ich meine? Du musst nicht den Kletterhaken in die Schulter hauen, den runterziehen und erwürgen langsam. Das musst du nicht machen. Ja. Es ist auch durchaus realistisch, jemanden einfach niederzuschlagen. Und das ist dann völlig brutal genug, finde ich. Von daher finde ich es immer noch sehr komisch, dass eine Frau, die jetzt irgendwie nicht mega gewaltbereit wirkt, so gewalttätig ist, ist einfach ein komischer Bruch und das stört mich. Was man dann später noch gesehen hat, die Sachen, die eben spielbar auch waren, war hauptsächlich anscheinend der Weg in eins der Gräber, die sie jetzt ja dann im nächsten Teil ein bisschen mehr in den Fokus rücken wollen, wo sich ja viele Leute auch so ein bisschen geärgert haben im ersten Teil. Ich weiß, du hast es damals ja auch gesagt, so richtig viel mit Tomb Raiden hat das halt nichts zu tun. Richtig. Es gab, glaube ich, so ein paar Grabmäler. Es gab so ein paar optionale Gräber, die aus einzelnen kleineren Puzzles bestehen und das war's dann. Mhm. Ja, das wollen sie am neuen Teil anscheinend besser machen. Sie haben ja gesagt schon, das sind jetzt größere Puzzleräume. Diese Gräber sind zwar optionale Gebiete immer noch, das haben sie extra noch betont. Du musst nicht diese Gräber spielen, wenn du nicht willst. Aber wenn du sie spielen willst, sind sie zumindest wesentlich größer angelegt. Das sind tatsächlich einfach die Tombs, die man von früher kennt. Ziemlich große Räume, viel Gekletter, viele Rätsel an sich und so ein Kram. Also wesentlich ausgebauter. Ich glaube, das, was man spielen konnte, war leider keine richtige Tomb, sondern nur der Weg zu einer Tomb hin. Man hat einiges an Kletterei und so ein Kram gesehen und dann quasi am Ende kommt eine Zwischensequenz, wo man eben sieht, wo man noch ein bisschen Gameplay und sowas sieht und wo man dann eben sieht, wie sie in der Tomb drin steht. Sie hat dann eben den Weg in das Grab geschafft und schaut sich dann um und dann würde da quasi dann der andere Spielteil losgehen, den man dann, glaube ich, aber soweit ich das weiß, nicht gesehen hat. Das finde ich wiederum ganz cool. Ich freue mich drauf. Das finde ich ganz spannend. Das ist auch das, was für mich Tomb Raider ein bisschen ausmacht. Ich finde es cool, dass sie da mehr in diese Richtung gehen. Ich habe auch das Gefühl, das könnte mir eine Menge Spaß machen, weil eben auch Plattforming und Rätsel lösen einfach ein sehr integraler Teil von Tomb Raider war. Ich würde behaupten, in den Originalspielen war das sogar der Großteil. Ich würde sagen, es war so ungefähr 60-40 Kämpfe und die restliche Zeit eben wahrscheinlich sogar eher 70-30. Rätsel lösen, Erforschung vor allem auch super viel, gerade in Tomb Raider 2 und einfach halt Kletter- und Platforming-Einlagen. Wenn sie mehr in die Richtung gehen, das würde mich auf jeden Fall doch wesentlich mehr interessieren. Vielleicht würde ich dann tatsächlich einfach den ersten Teil nochmal spielen, bevor ich den zweiten spiele. Insgesamt bin ich am zweiten auf jeden Fall wesentlich interessierter als am ersten. Also am ersten Remake, ne? Jetzt quasi Reboot, der zweite Teil. Meinst du? Ja, genau. Der erste Teil ist Reboot. Ich meine, das Plattforming, da würde ich mir das schon nicht so viel erwarten, in dem Sinne, von alten Tomb Raider-Spielen, weil du ja mittlerweile ja... Die Steuerung ist natürlich eine ganz andere. Ja, das ist schon klar, aber zumindest einfach ein bisschen mehr Platforming als das irgendwie so, weißt du? Also allgemein ein bisschen mehr halt erforschen, vertikales Erforschen, gerade auch eben Platforming und Rätsel lösen. Das ist also das, worauf ich, glaube ich, Bock hätte tatsächlich. Naja, mal abwarten. Dann gab es ein kleines, plötzlich tauchte dann ein Spiel auf, das, glaube ich, die meisten vergessen hatten schon längst wieder oder einfach nie auf dem Schirm hatten. Und auch bestimmt nicht erwartet haben, dass da ein Sequel dazu kommt. Also ich nicht zum Beispiel. Mhm. Die Rede ist von Halo Wars 2. Halo Wars 1 auf der Xbox 360 damals. Ich weiß nicht, ob es für den PC rauskommen ist. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass es ein Port war ja so dieser auch noch einer dieser wenigen letzten Versuche, das RTS-Genre auf die Konsolen zu bringen. Ich habe es ein bisschen gespielt bei einem Kumpel damals und musste feststellen, dass es, glaube ich, ungefähr das ist, was man auf der Konsole gut hinkriegen kann, aber nicht mehr und nicht weniger. Das war auch eines der letzten Projekte von den Ensemble Studios, die Leute ja vor allem für die Age of Empires Serie kennen und ja leider nicht mehr existieren. Sad days. Sad days, indeed. Und Halo Wars 2 wird deswegen auch von einem anderen Studio gemacht, das aber nicht weniger, sag ich mal, bekannt ist für Strategiespiele jeglicher Art, nämlich Creative Assembly. Ja. Die Total War Spiele machen. Die ja mittlerweile alles machen, was Strategiespiele im Mainstream angeht, habe ich das Gefühl. Und also ich habe ehrlich gesagt nicht mit dieser Ankündigung gerechnet. Ich dachte, Halo Wars wäre jetzt so ein Single so ein Versuch, Ding halt, ja. Genau, der sich nicht so richtig durchgesetzt. Ich glaube nicht, dass es sich mega schlecht verkauft, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt so gut sich verkauft hat, dass jetzt Microsoft gesagt hat, wir brauchen jetzt unbedingt ein Sequel. Aber wenn es jetzt vielleicht für mehr Microsoft Möglichkeit gab, mit Creative Assembly zusammenzuarbeiten und die sagen, ja, wir haben Bock drauf, das jetzt noch ein bisschen weiterzuentwickeln, vielleicht noch ein bisschen besser zu machen. Ich meine, man hat noch nichts gesehen, man hat ja nur einen CGI-Trailer gesehen, aber mal gespannt, was dabei rauskommt. Wie gesagt, also Halo Wars hat meiner Meinung nach jetzt keine Bäume rausgerissen, aber zumindest RTS auf den Konsolen spielbar gemacht. Alles andere war vorher nicht spielbar, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Ich meine, es gab auch, ehrlich gesagt, so gut wie keine Versuche natürlich vorher. Gut, aber ich habe sogar mal probiert, Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 auf der PS1 zu spielen. Das muss super gewesen sein. Es war auch extrem super und hat auch extrem gut funktioniert. Nicht? Ja, das kann ich mir auch nur sehr, sehr schwierig vorstellen. Ja, ich finde es auch interessant. Ich glaube, zum einen ist natürlich so eine Sache, ja, das Echtzeitstrategiegenre oder Strategiegenre allgemein ist eine Zeit lang ausgestorben gewesen, ist auch jetzt immer noch eine Nische, weil die Konsolen so groß geworden sind. Das heißt also, jetzt auf den Konsolen ein Strategiespiel rausbringen, glaube ich, könnte durchaus funktionieren. Ich glaube halt, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, Echtzeitstrategie und Allgemeinstrategiespiele sind derzeit eine Nische und werden es auch erstmal bleiben. Und so ein Konsolenstrategiespiel wird daran nichts ändern, zumal eben gerade Konsolenstrategiespiele eben auch gewisse Abstriche machen müssen, die vielleicht auch den Reiz eben und die Komplexität von Echtzeitstrategiespiel ausmachen. Echtzeitstrategiespiele heutzutage, es ist viel Hardcore-Strategie zum Beispiel. Innerhalb der Strategiespiele ist eben dieser Hardcore-Bereich mit Europa Universalis und Hearts of Iron und so ein Kram. Das läuft ziemlich gut und ich glaube, das ist eben einfach das Hinwenden eben dann zum hardcoreigeren Markt. Entsprechend die Komplexität, die du opferst, weiß ich nicht genau, wie viele Leute das dann tatsächlich letztendlich noch interessiert. Und gut, es hat natürlich die Halo-Franchise hinter sich. Absolut, ja. Ich glaube auch nicht, dass ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie damit jetzt wirklich diesen Hardcore-Markt ansprechen wollen. Ich denke, dieser Casual-Fan, der dem vielleicht diese ganzen hardcoreigen Strategiespiele eben dann doch zu Hardcore sind. Und ich würde nicht mal behaupten, dass es dann einfach nur die allgemeinen Casual-Spiele sind, die wir normalerweise als Casual-Spiele bezeichnen, sondern auch normale Spiele, die einfach sagen, naja, so ein Europa Universal ist mir einfach viel zu komplex. Ich glaube, echt auch. Ja. Und ich hätte nichts dagegen, einfach ein ähnliches Erlebnis zu haben, weil das ein bisschen einfacher und ein bisschen leichter von der Hand geht. Also ich meine, auch dafür gibt's garantiert einen Markt, absolut. Und davon abgesehen ist ja auch einfach immer noch, glaube ich, wenn du ein Strategiespiel spielst, es ist immer halt immer noch komplexer als ein Call of Duty zum Beispiel, würde ich behaupten. Ja. Ich meine, es ist immer noch, erfordert immer noch ein bisschen mehr, ne, Mikromanagement, Truppenmanagement, Steinschere-Papier-Prinzip, was ja mittlerweile in Strategiespielen auch so das Nonplusultra ist. Dieses typische Balancing auf gewisse, ne, halt Bodentruppen gegen Panzer sind super schlecht, Panzer gegen Bodentruppen gut so ungefähr, dann Hubschrauber ist gegen Panzer sehr gut und so weiter. Kennen wir ja alles. Derartige Sachen, ich glaube, das ist natürlich trotzdem noch ein bisschen komplexer als dann so, wie gesagt, der 0-15-Shooter. Interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt drauf. Ich hätte auch nicht überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass da nochmal irgendwas dazu kommt. Bin mal gespannt, wie das ankommt. Ich habe schon das Gefühl, dass in seinem kleinen Bereich halt funktionieren könnte. Nächster Titel, wiederum sehr interessant und vor allem sehr interessant die Ankündigungen, die sie dazu gemacht haben. Auch wenn die, habe ich das Gefühl, bei allen anderen komplett untergegangen ist. Ich habe die meisten Übersichtssachen, die ich zur Pressekonferenz gelesen habe, Stimmen zur Pressekonferenz, alles nirgendwo, wirklich nirgendwo wurde erwähnt, was da dann angekündigt wurde so nebenher und was für uns zumindest doch schon ein bisschen spektakulärer war und was auch vor allem einfach ein bisschen spektakulärer ist, weil es eben auch ja, gewisse Vermutungen über die Zukunft zulässt. Und wir reden davon von Bloodstained. Bloodstained war da. Und was sie so nebenher haben fallen lassen, sie haben zum Beispiel einen neuen Charakter vorgestellt und so weiter. Ich glaube, deswegen war es nicht so mega interessant. Richtig interessant war es, weil sie gesagt haben, es wird Cross-Platform-Multiplayer geben für die Xbox One und den PC mit Windows 10. Und das ist etwas, was sehr, sehr interessant ist. Natürlich ist es grundlegend erstmal überhaupt völlig unabhängig vom Spiel interessant, denn ganz ehrlich, Castlevania-Style Multiplayer, ich weiß nicht, ob das mega groß und wichtig und relevant sein wird für dieses Spiel spezifisch. Ich glaube, die meisten Spieler spielen das nicht wegen dem Multiplayer. Ich kann mich an kein Castlevania erinnern, das überhaupt jemals einen Multiplayer hatte, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, Harmony of Despair, wie das hieß, hatte das. Aber okay. Ja, es auch, sie haben auch gesagt, es wird lokalen Coop geben. Ich glaube, es soll auch irgendeine Online-Komponente geben. Ich bin nicht sicher, ob das Coop war oder irgendwas anderes. Das war auf jeden Fall in den Stretch Goals, aber ja. Also ganz, ganz schwer zu sagen, wie relevant halt eben. Also ich würde jetzt auch nicht Bloodstained für Multiplayer kaufen. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, würden die meisten nicht. Aber es ist halt interessant, dass Microsoft damit, und sie haben ja auch ein bisschen mehr dazu gesagt, ein bisschen mehr vielleicht auch wirklich doch in Cross-Platform pushen will. Spezifisch natürlich Cross-Platform PC mit Xbox One. Was ja auch Sinn macht, was sie ja schon die ganze Zeit sagen, warum nicht zumindest das machen. Ja, absolut. Dass es mit der PlayStation Probleme gibt, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber dasselbe, was halt ein Stück weit Sony auch zumindest andersweise ab und an mal versucht, eben mit dem PC gewisse Cross-Platform-Multiplayer-Sachen zu haben. Zum Beispiel eben in Portal 2 als prominentes Beispiel. Oder Street Fighter 5. Oder Street Fighter 5, das wahrscheinlich das größte Beispiel derzeit ist. Und Final Fantasy 14. Gut, stimmt, ja, MMOs haben wir da immer so ein bisschen rausgenommen. Gerade FF14 auch so ein bisschen, weil es so ein sehr spezieller Fall ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Neverwinter auf der Xbox eigentlich... Soweit ich weiß nicht, hat kein Cross-Plattform. Okay, also separates Server, okay. Ja. Ist ja wieder das große Problem, sobald du kompetitiven Multiplayer hast, wird es da wieder schwierig, weil wie bringst du die Leute unter einen Hut? Wenn solche Spiele gerade für den PC entwickelt werden, dann hast du im Normalfall immer mit Maus und Tastatur einen leichten Vorteil und das ist ja völlig egal, ob der Vorteil jetzt wirklich relevant ist oder nicht im Normalfall. Es sei denn, du spielst Street Fighter 5, da würde ich sagen. Ja gut, da ist egal, weil die Steuerung halt dieselbe ist, ne? Aber Maus- und Tastatursteuerung, wo es in einem Spiel, wo es um Zielen und Reaktionen geht, wird immer dem Controller überlegen sein und zumindest halt, ne, in der Theorie. Richtig. In der Praxis. Aber das ist, halt ist ja auch, was ich auch gesagt habe, es gibt so viele Spiele, die eben nicht, das Zielen mit der Maus erfordern, die sowohl auf dem PC als auch auf den Controllern genauso gut oder beziehungsweise sogar auf dem Controller besser spielbar sind. Absolut, also ist ja ohne Frage auf jeden Fall, aber das ist halt immer dieses typische Problem bei solchen Spielen halt, ne? So wie zum Beispiel Neverwinter oder so ein Kram, da wird es dann immer schwierig. Naja, insgesamt glaube ich einfach Bloodstained an sich, wie gesagt, ich meine, über Bloodstained haben wir schon oft genug geredet, wir wollen es jetzt gar nicht irgendwie runterreden, das ist immer noch ein relevantes und cooles Spiel und wir sind, glaube ich, auch beide ziemlich gespannt. War auch cool, dass Koji Igarashi selbst auf der Bühne stand, das fand ich eigentlich auch ganz lustig. Aber trotzdem, das Interessante daran ist wirklich Cross-Plattform. Allgemein auch, weil sie eben noch relativ viel über Windows 10 und DirectX 12 geredet haben. Sie haben das erste Mal auf so einer Major Press Conference überhaupt über den PC geredet als Spielplattform, Microsoft jetzt. Was wir uns ja schon seit Jahren irgendwie die Frage gestellt haben, warum nutzt Microsoft eigentlich den PC nicht mehr aktiver und ein bisschen aggressiver auch eben in seiner Werbung. Sie haben mit dem PC eine riesige Spielplattform, die sie nutzen könnten, die sie auch betonen könnten, wo sie eben auch viel mehr eben dann in Interconnectivity eben machen könnten mit der Xbox. Haben sie nie gemacht. Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen, dass sie zumindest mal zaghaft anfangen. Wir hoffen, dass das halbwegs erfolgreich ist und auf Zuspruch stößt und dass wir entsprechend vielleicht in Zukunft dann noch ein bisschen mehr davon erwarten können. Aber immerhin fangen sie es langsam an. Das ist ja gar nicht so ganz verkehrt. Dann folgen jetzt auch nochmal so drei Sachen, die jetzt nicht so mit Spielen direkt zu tun haben, beziehungsweise nicht mit einzelnen Spielen direkt, sondern einfach so allgemeine Sachen sind, über die Microsoft nochmal so geredet hat. Ja, Backwards Compatibility ist etwas, über das wir schon mal geredet haben auf D3 und das ist auch immer noch awesome, oder? Ja. Also. Ich meine, letztendlich in der Debatte kommt es dann immer so dieses Gleiche. Ich glaube, Backwards Compatibility ist ein Feature, das alle irgendwie wollen, aber die wenigsten irgendwie dann richtig nutzen. Ja. Aber trotzdem natürlich, dass du natürlich die Möglichkeit hattest, weiterhin immer noch ziemlich gut. Jetzt auf der Gamescom, jetzt wurden einige neue Details vor, zum Beispiel, dass alle Xbox 360-Spiele, die bisher schon im Games of With Gold-Programm drin waren, auch zum Start dann auch kompatibel sein werden. Das heißt, die Leute, die das Spiel schon über Gold haben, aber einfach nicht mehr die Notwendigkeit sind, ihre 360 anzumachen, dann trotzdem das Gefühl, okay, ich kann es jetzt einfach auf meiner One spielen. Das wird den Leuten auf jeden Fall sehr viel helfen. Ich glaube, sie haben auch gesagt, sie planen jetzt erstmal mit ungefähr 100 Titeln, die dann davon unterstützt werden nach und nach. Es ist auch wieder die Frage, ob dann wirklich irgendwann vielleicht die komplette Library spielbar sein wird, was ich nicht glaube, weil auch die Xbox 360 ja damals auch schon limitiert war im Sinne von Backwards Compatibility mit der Original Xbox. Muss man mal schauen. Ich glaube, die großen Titel, die werden auf jeden Fall Backward Compatible gemacht werden. Bei den kleineren Nischentiteln, da müsste man einfach mal schauen. Aber an sich, ja, immer noch überraschend und glaube ich, für alle Fans auf jeden Fall eine sehr positive Nachricht. Ja, absolut. Und es soll, glaube ich, Ende des Jahres dann losgehen. Ja, ich glaube November, soweit ich mich erinnere. Ja, also selber, was wir schon das letzte Mal als Fazit untergesetzt haben, mehr kann ich, glaube ich, auch gar nicht anfügen. Cool, dass sie es machen, wird verdammt nochmal Zeit, deswegen ist es so ein bisschen, für mich ein bisschen eingeschränkte Freude, das Gefühl, das hätte ich schon längst machen sollen. Aber cool, dass es jetzt endlich passiert und wie gesagt, ich glaube auch, dass der Move mit den 100 Titeln aus Games with Gold erstmal der richtige ist, weil das eben, wie gesagt, Spiele sind, die einfach jeder auch schon hat, die wahrscheinlich die meisten Leute spielen wollen, weil sie eben umsonst gekriegt haben und es macht schon am meisten Sinn, dass man die dann eben doch gleich einfach dann nutzen kann und spielen kann auf der Xbox One. Dann noch ganz kurz, X-Bone DVR, der letzte Teil zur Xbox quasi. Interessant an sich, glaube ich, auch wieder viel für den amerikanischen Markt. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland schon sehr üblich ist, dass man, ich meine, in Amerika zum Beispiel gibt es Dinge wie den TiVo zum Beispiel, ganz viele andere Geräte, die eben dann gezielt letztendlich wie damals VHS-Rekorder, die man auf eine gewisse Zeit und einen gewissen Kanal programmiert hat, damit sie dann automatisch anfangen aufzunehmen. So habe ich das damals mit meinem Videorekorder auch gemacht, um He-Man aufzunehmen, der zum Beispiel auf Tele 5 damals lief. Das ist letztendlich genau dasselbe, bloß halt eben digital, was ja auch viel mehr Sinn macht. Ist, glaube ich, auf dem deutschen Markt noch nicht besonders relevant. Ist, glaube ich, auch, weil eben dieses ganze Multimedia-Feature und diese ganze Interconnectivity mit dem Fernsehen eben sowieso ein sehr amerikanisches Ding ist. Wir haben da ja damals auch schon drüber geredet. Die meisten Dinge, die sie da damals vorgestellt haben, was eben mit Pay-TV-Channel und allgemein eben über die Xbox One Fernseh gucken quasi zu tun hat, das war ja alles fast für den amerikanischen Markt. Deswegen ist auch dieser DVR, glaube ich, großteilig für den amerikanischen Markt. Verkehrt sein kann es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, letztendlich für die meisten Nutzer hier in Europa ziemlich uninteressant. Ich ehrlich gesagt auch überrascht war, dass sie damit auf der Gamescom ankommen, wenn sie vorher sagen, ja, wir müssen uns in Europa mehr anstrengen und hier habt etwas, was vor allem Amis interessiert. Ich meine, immerhin haben sie das ziemlich kurz und knackig gemacht. Das waren, glaube ich, 3 Minuten maximal, wo sie hingekommen, hey, jetzt könnt ihr den Mr. Fernsehen aufzeichnen, ich verpiss mich wieder und dann ging's weiter. das fand ich zumindest ganz okay. Also es war zumindest so wie bei anderen Microsoft-Pressekonferenzen, wo ich manchmal wirklich geärgert habe, gesagt habe, warum gucke ich mir das jetzt 10 Minuten an, Dinge, die mich überhaupt nicht interessieren, war es da zumindest so zack, zack, zack und weg. Das finde ich war ganz ordentlich, zumindest. Ja, und das letzte, DirectX 12. Sie haben eine kurze Tech-Demo zu DirectX 12 gezeigt. Insgesamt, wie gesagt, glaube ich, eigentlich für mich besonders relevant. Ich meine, die Tech-Demo sah super aus. Es ist die alte Square-Demo. Wie heißt die nochmal? Du hattest doch vorhin... Also, sie haben die Agnes-Philosophy-Demo, mit der sie damals die Luminous-Engine gezeigt haben. Das ist der gleiche Charakter aus der Agnes-Philosophy-Demo. Da haben sie neulich auch selbst schon auf ihrem Channel diese ganz kurze Tech-Demo eben veröffentlicht, in der man eben den Charakter sieht und sie da auch schön die Kamera drehen, dass man sieht, dass alles auch in Echtzeit berechnet wird und sieht auch echt wunderschön aus. Also ohne Frage, sieht definitiv technisch beeindruckend aus. Ich glaube, für die meisten Leute ist halt eher abstrakt. Ich meine, DirectX 12 ist keine Engine. Das ist ein Richtig. Toolset für Engine-Entwickler und ermöglicht dir gewisse neue Shader-Einheiten und so ein Kram zu nutzen. Sie haben auch ehrlich gesagt, als sie damals dieses Video veröffentlicht haben, auch eher gesagt, dieses Video ist auch eher für Entwickler interessant, als für jetzt für den Endkonsumenten unbedingt. Mal klar, der Endkonsument sieht auch ungefähr, wie schön das aussieht, aber Es ist trotzdem jetzt erstmal, glaube ich, für den Laien nicht besonders relevant. Und wie gesagt, ist halt Direct Service halt eine Schnittstelle. Also dem das dann auch mit einer Technik-Demo zu vermitteln, ist einfach schwierig. Trotzdem, die Demo sah auf jeden Fall cool aus. Und wie gesagt, hauptsächlich, glaube ich, interessant und relevant, weil DirectX 12 auf der Microsoft-Pressekonferenz war. Allgemein Windows 10 war immer mal wieder so Name-Dropping-mäßig da. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass Microsoft da irgendwie eine Trendwende gemacht hat und sagt, wir nehmen den PC jetzt wahr, wir wollen ihn auch pushen, wir sehen zu, dass wir irgendwie mehr machen. Ich habe eher das Gefühl, dass es halt so ein Ding ist, Windows 10 kommt jetzt halt gerade raus. Es ist zusätzlich noch umsonst. Wir machen eh schon sehr viel Windows 10 Werbung. Wenn wir jetzt auch noch hier Windows 10 Werbung machen wollen, dann müssen wir zumindest das eine Spiel relevant erwähnen, was wir haben, und das ist DirectX. Und letztens muss man halt auch dazu sagen, sie haben immer nur Windows 10 gesagt, aber nie das Wort PC in den Mund genommen. Ja, ja, also. Richtig. Sie haben immer nur von Windows 10 geredet, ja. Wie gesagt, also so eine große Trendwende ist es nicht, aber immerhin war es halt mal da, immerhin war DirectX 12 da. Ich habe schon das Gefühl, dass es zumindest ein bisschen, naja, wie gesagt, es ist keine Trendwende, aber zumindest ein bisschen Bewusstsein eben dafür ist, dass man vielleicht natürlich auch einfach in Deutschland ist, einem Land, wo eben PC-Spiele immer noch, also einer der größten PC-Spielemärkte der Welt, Deutschland immer noch, ist ein ganz klassisches PC-Land, von daher, immerhin haben sie das anerkannt und mal drüber geredet. Das finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Sonst die Pressekonferenz. Ich war zufrieden mit der. Wir machen ein ganz kurzes Mini-Fazit, weil wir, glaube ich, noch nicht viel Zeit darauf verschwenden wollen. Ich war zufrieden mit der. Sie war relativ zügig durchgezogen. Sie war randvoll mit Spielen. Ich fand gerade den Start sehr, sehr gut, wo es wirklich Schlag auf Schlag ging. Bam, Quantum Break, Bam, Crackdown, Bam, Scalebound, Bam, Tomb Raider. Das ging wirklich Schlag auf Schlag. Es kamen immer wieder neue Trailer. Sie hatten wenig Kram, der nicht wirklich direkt mit Spielen zu tun hatte. Wie gesagt, das Einzige war wirklich eigentlich das Xbox One DVR-Ding. Sie hatten noch das Chatpad, das sie noch kurz gezeigt haben, auf das wir jetzt gar nicht groß näher eingehen wollen, was einfach nur so eine kleine Tastatur ist, die zwischen den beiden Flügeln des Gamepads hängt. Gab es ja irgendwie anscheinend für die alten Controller auch schon. Entsprechend, glaube ich, nicht ganz so relevant. Aber wie gesagt, so ganz wenig Peripherie nur und wirklich ganz viel Spiele. Insgesamt, glaube ich, schon ganz zufriedenstellend, definitiv. Ich denke, sie war auf jeden Fall solide. Jetzt außer Halo Wars 2 und dem Bloodstained Cross-Platform-Dings gab es auch keine große Überraschung. Ich meine, man wusste ja vorher, Scalebound wird zum ersten Mal gezeigt, wenn richtig. Wir wussten, es wird neues Quantum Break geben. Wir wussten auch, dass Crackdown 3 da sein wird. Alle wussten auch, dass Rise of the Tomb Raider da sein wird. Das heißt, in dem Sinne, sagen wir, diese großen Überraschungen gab es jetzt nicht. Das war letztes Jahr vielleicht auch ein bisschen anders mit der Ankündigung, dass Rise of Tomb Raider vorerst Xbox-exklusiv sein wird. Aber ich denke, ja, grundsolide. Definitiv. Aber ich glaube auch nichts, womit sie jetzt die europäischen Herzen sich jetzt erobert hätten. Nee, das voll nicht. Nee, dafür war dann zu wenig Neues und, glaube ich, auch zu wenig Fokus dann spezifisch auf den europäischen Markt. Das war eine allgemeine Pressekonferenz. Man muss dann natürlich auch bedenken, Sony war nicht da. Also, sie hatten schon eine große Chance. Ich meine, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich glaube, der Zug ist abgefahren in Europa, aber ja. Man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können, richtig. Vor allem, wenn Sony nicht da ist und dementsprechend eigentlich schon die große Bühne eigentlich schon für Microsoft mehr oder weniger am größten war, wenn wir auf der Gamescom. Ja, das stimmt. Dadurch, dass ich, glaube ich, in der Vergangenheit auch relativ negative Erfahrungen mit Microsoft-Pressekonferenzen gemacht habe, war ich mit der einfach zufrieden, weil sie einfach wirklich relativ, wie gesagt, sie war einfach solide. Sie war viel Spiel, wenig drumherum. Und fertig. Ich fand es ganz gut, dass so viele Leute da waren. Ich habe das Gefühl gehabt, dass halt viele Leute eben doch diese Reise nach Deutschland nicht unbedingt auf sich nehmen. Das wollte ich auch nicht ganz so ernst nehmen wie die E3. Ich fand es cool, dass ein Phil Spencer da war. Ich sprich auch. Ja, also wie gesagt, ich fand's cool, dass zum Beispiel Phil Spencer da war. Ich fand's cool, dass Igarashi da war, dass man relativ viele Entwickler auch da hatte vor Ort. Ich meine, natürlich, einige von denen sind natürlich auch einfach da, weil sie auf der Gamescom sind und weil sie ihr Spiel präsentieren, dann den Spielern. Aber trotzdem cool eben, dass man das Gefühl hat, das ist schon eine relativ große, wirklich klassische Pressekonferenz. Wobei man ja sonst immer das Gefühl hatte, so dass eben auch das alles ein bisschen kleiner aufgezogen ist als zum Beispiel auf der E3, dass das alles ein bisschen unrelevanter ist. Fand ich schon ganz cool, dass man das Gefühl hatte, sie haben das schon sehr, sehr ernst genommen zumindest. Ich meine, es war letztes Jahr schon genauso. Phil Spencer war auch letztes Jahr ja schon da und Entwickler sind ja eh auch, also auch die großen Entwickler sind ja mittlerweile auch alle irgendwie auf der Gamescom vertreten. Aber letztes Jahr war ja Kojima auch da zum Beispiel. Der hat dieses Jahr wie auf der E3 wahrscheinlich aus guten Gründen wieder nicht dort war. Glaube ich, auch gekommen wäre. Also Kojima war ja auch einer, der schon die Gamescom und auch die Games Convention, glaube ich, damals schon unterstützt hat, als die ja noch wirklich super klein waren. War Kojima auch relativ häufig da, der ja auch relativ fannah ist. Ja, wäre nachher auch bei Square noch reden, also von Square waren ja auch super viele Entwickler da. Also in der Hinsicht, glaube ich, ist es mittlerweile das, was irgendwie auch ein bisschen Normalität ist. Und es schade natürlich, dass Sony dieses Jahr nicht da war, was natürlich auch an dem Termin lag. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr das E3 und Gamescom vielleicht ein bisschen wieder weiter auseinander liegen, weil es hat schon ein bisschen gefehlt dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Aber darüber reden wir ja später nochmal kurz. Ja, definitiv. Ja, dann noch die allgemeinen News. Wir haben ja noch so 1, 2, 3 Themen, die wir noch so allgemein ansprechen wollen. Ja, soll ich mal anfangen mit so einem kleineren Titel, den vielleicht die meisten nicht so auf der Rechnung haben oder nicht hatten, je nachdem, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Koei Tecmo hat ein neues Spiel geteased vor der Gamescom, das sie dann auf der Gamescom offiziell ankündigen wollten. Es hat sich dann herausgestellt, dass es sich dabei um ein neues Spiel von Omega Force handelt. Omega Force, Leuten wahrscheinlich bekannt als der Entwickler, die Warriors-Spiele machen, also Dynasty Warriors, Samurai Warriors und alles, was dazugehört. Mhm. Und der Teaser hat eigentlich damit begonnen, dass sie gesagt haben, this is not Warriors, und alle schon so, okay, ist vielleicht irgendeine neue IP oder sonst irgendwas. Es handelt sich letztendlich um ein Spiel zum mittlerweile sehr erfolgreichen japanischen Manga Attack on Titan oder Shingeki no Kyojin im Original, der mittlerweile, glaube ich, auch im Westen relativ populär geworden ist. Ist, glaube ich, so dieser neue, sehr bekannte und beliebte Shonen-Manga, der fast schon ein bisschen brutaler ist für einen normalen Shonen-Manga. Ich glaube, vor allem der Anime ist halt groß. Ja, der Anime hat natürlich, vor allem auch in Japan, ich war ja dort, als der Anime noch lief, und in Japan ist es mega erfolgreich jetzt. Und man hat jetzt noch nichts dazu gesehen, aber ich denke, dass sie auch schon gesagt haben, this is not Warriors, wenn sich das ähnlich spielt wie zum Beispiel in Dragon Quest Heroes, worauf ich nachher noch eingehen werde, oder eben Tokiden, was ein bisschen eher so eine Mischung aus Warriors und einem Monster Hunter war, kann ich mir das bei diesem Spiel sehr gut vorstellen. Also für die, die wirklich gar nichts wissen, was Attack on Titan ist, spielt in einer sehr düsteren Fantasy-Welt, in der die Menschheit zurückgezogen in so einer Art hinter riesigen Mauern in mittelalterlichen, sehr deutschen mittelalterlichen Städten, nachempfundenen Städten leben, ja, und eben sich vor bestimmten Titanen eben verstecken. Titanen reichen von ungefähr 5 Meter Größe bis 30 Meter Größe und sind nur dabei, Menschen zu fressen. Und diese riesigen Mauern sind eben dafür da, um diese Titanen eben abzuwehren. Und es kommt dann eben immer wieder Zusammenstößen, und es wird halt eben da, also die Menschheit bekämpft diese Titanen eben mit bestimmten Ausrüstung, also sie haben so Enterhaken, die sie mit Dampfmaschinen oder mit Dampf dann eben beschleunigen können. Damit haken sie sich dann an den Titan fest und versuchen sich dann irgendwie um den Titan rumzuwirbeln, um seine Schwachstelle am Nacken zu erwischen. Also es ist eigentlich ein Kampf, viele kleine Davids gegen riesige Goliaths. Und ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass es in einem Setting ungefähr so wie Tolkien funktioniert, was auch sehr viele riesige Dämonen hatte, wo man auch dann eben sich irgendwie hochschlängeln musste, oder eben wie bei Monster Hunter, dass man sie irgendwie kleinkriegen muss, und von daher. Oder Shadow of the Colossus, ne? Das ist Beispiel ja auch so eine Assoziation, die man schnell hat, ja. Und von daher bin ich einmal gespannt, was das wird. Ich denke, grafisch wird das klassische Cell Shading sein, würde sich für so einen Titel anbieten. Einfach mal gespannt, es kommt für die PS4, PS3 und die Vita, also die klassische PS-Kombo momentan, und ja, einfach mal gespannt. Leider noch kein Footage dazu, aber. Sie haben es wirklich einfach nur angekündigt, sie haben nur den Name-Dropping quasi gemacht, ja, das stimmt. Könnte ganz spannend sein. Wie gesagt, Attack on Titan ist ziemlich riesig, ich glaube auch im Westen mittlerweile ziemlich beliebt. Das merkt man auch allgemein, wir waren jetzt ja zum Beispiel auch gerade in Düsseldorf und sind dann halt mal durch ein paar Läden gelaufen und in so einem normalen Buchladen, der natürlich dann in Deutschland normalerweise auch immer irgendwie Manga führt zum Beispiel und vor allem dann auch relativ viel, keine Ahnung, Figuren und so ein Kram hat, da fällt einem auch ganz krass auf, dass da ganz, ganz viel zu Attack on Titan ist, dass auch viele Leute, glaube ich, den Kram eben mögen und kaufen. Ich glaube, so innerhalb der Szene ist das schon ziemlich riesig und auch so außerhalb. Das ist jetzt kein Dragon Ball oder One Piece oder sowas, aber es ist trotzdem schon ziemlich groß, definitiv. Es entwickelt sich zumindest in die gleiche Richtung momentan. Genau, es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, ja. Das könnte durchaus interessant sein, definitiv, ja. Ein anderer, wesentlich größerer Titel, glaube ich, und in der Hinsicht fast der interessanteste und vor allem der unerwartete Titel, der dann plötzlich auch da war auf der Gamescom, zumindest hinter verschlossenen Türen und eben angekündigt wurde, war Mafia 3. Da, glaube ich, hat auch keiner so richtig mitgerechnet, dass das plötzlich einfach aus dem Nichts auftaucht. Na gut, sie haben es ja vorher angekündigt, dass sie auf der, also ja, Woche klar, vorher. Also es war vor, bevor die Gamescom losging, war klar, dass sie da sein würden, aber trotzdem kam, dass sie da sein würden, ziemlich aus dem Nichts. Es gab einen Trailer zu sehen auf der Gamescom, der ziemlich, ziemlich cool war, muss ich sagen. Atmosphärisch sehr, sehr interessant. Sie scheinen sich tatsächlich auch ein bisschen dann doch wegzubewegen vom klassischen Mafia-Setting und damit auch halbwegs mutig zu sein, muss ich sagen. Hinter verschlossenen Türen gab es auch schon einiges an Gameplay. Das konnten wir, wie gesagt, leider selber nicht spielen oder dabei zugucken. Dafür konnte man dann aber danach etwas veröffentlichtes Footage sehen, das eben dann freigegeben wurde von einigen großen Spiele-Webseiten oder sowas. Es gab auch einige Hands-on-Berichte, die schon ganz interessant klangen, definitiv. Grundlegend ist das Setting, glaube ich, mit das Interessanteste eigentlich. Die ersten beiden Mafia-Teile waren ja klassische italienische Mafia in Amerika-Settings, sowas wie Goodfellas, wie Der Pate und diese ganzen klassischen Mafia-Filme eben auch. die wir ja mit diesem leicht romantisierten Bild der Mafia dann eben auch verbinden. All das quasi waren die ersten beiden Teile, wo es so klassisch um italienische Einwanderer ging, wo auch dieselbe Zeit, so eben 30er, 40er Jahre in den USA, Ende des Zweiten Weltkriegs und so ein Kram, all diese Dinge eben mit drin waren. Dieser Teil entfernt sich da ganz klar von. Es geht um einen afroamerikanischen Hauptcharakter. Es geht anscheinend auch ein bisschen mehr um die afroamerikanische Mafia. Es geht um das Jahr 1968, zumindest startet die Serie da, oder beziehungsweise das Spiel da. Aus den alten Teilen ist man das ja gewohnt, dass es immer wieder größere Zeitsprünge gibt, dass man auch immer wieder größere Jahrzehnte überbrückt letztendlich. Ob das da auch der Fall sein wird, wissen wir noch nicht, aber zumindest, wie gesagt, startet es in den Ende der 60er Jahre. Rassentrennung ist immer noch ein großes Problem. Das Ganze spielt in New Orleans, auch sehr interessant, finde ich. Ziemlich unverbrauchtes Setting, würde ich behaupten, für Videospiele. Und wie gesagt, es gibt relativ viel Rassentrennung. Sie wollen sich mit dem Thema auch ganz klar beschäftigen, eben mit Rassismus und dergleichen zu der Zeit. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Auch eigentlich halbwegs unverbraucht, habe ich das Gefühl. Von daher könnte das schon mal sehr, sehr interessant werden. Vito Scaletta, der Hauptcharakter aus dem zweiten Teil, ist jetzt ein Nebencharakter und ein Kumpel von dem Hauptcharakter, der jetzt eben in 3 die Hauptrolle spielen wird. Und ja, keine Ahnung, es sieht einfach wirklich super interessant aus, definitiv. Was man jetzt gesehen hat leider bisher an Gameplay, war nicht so das, was man, glaube ich, am liebsten gesehen hätte. Mafia 1 und 2 haben bestochen, hauptsächlich durch ihre Atmosphäre, durch ihre Charaktere und Dialoge und durch ihre Geschichte vor allem. Davon haben wir jetzt noch nichts gesehen im Gameplay. Das Gameplay war eine kleine Nebenmission, da war viel Geballer und so ein Kram. Sieht auch wieder ziemlich brutal aus, aber das ist ja heutzutage irgendwie Standard, aber da wird dann hier ein Messer ins Gesicht gestochen und so ein Kram. Passt natürlich aber auch wieder ganz gut zu diesem Mafia-Setting. Ich meine, selbst solche Filme wie Goodfellas oder Der Pate sind in der Hinsicht ja sehr grafisch und wollen ja auch irgendwie ein bisschen die Brutalität der Mafia zeigen, und es ging ja auch immer darum, dass eben die Mafia nicht die Good Guys sind. Das soll man da auch merken, und ich glaube, das könnte auch ganz gut funktionieren. Wird nicht mehr entwickelt von 2K Check, das Studio, das ursprünglich die ersten beiden Mafia-Teile gemacht hat. Das Studio heißt, glaube ich, Hangar 13. Das sind einige Leute, die ursprünglich in allen möglichen Titeln gearbeitet haben, aber hauptsächlich erfahrene Leute, die haben an Dingen wie zum Beispiel Far Cry und sowas gearbeitet, die zum Beispiel auch an Star Wars 1313 gearbeitet haben, das ja mittlerweile eingestellt wurde. Es sind aber auch ein paar ehemalige Mitarbeiter von 2K Check mit dabei, die eben schon früher in Mafia gearbeitet haben. Und bisher, wie gesagt, sieht sehr, sehr cool aus. Guckt euch auf jeden Fall mal den Trailer an, der ist nur so 1-2 Minuten lang, und ich habe das Gefühl, das ist schon ein sehr, sehr guter Spiele-Trailer definitiv. Das sieht schon alles sehr, sehr spannend aus dann. Ja. Und müssen wir jetzt einmal abwarten, was da letztlich draus wird, ja. Ja, ich habe auch einen Trailer gesehen, den fand ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ich kam mit Mafia selbst ja, habe ehrlich gesagt keine große Erfahrung gemacht. Mhm. Dementsprechend, ja, kann ich dazu jetzt nichts weiter sagen, aber der Trailer war mir immer cool, der ist auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, und dann war natürlich noch die Ankündigung der neuen WoW-Erweiterung. Richtig. Da müsstest du wahrscheinlich was zu sagen. Ja, ich meine, ich bin ja auch schon relativ lange raus aus WoW, trotzdem, ich habe es immerhin jahrelang gespielt, man kriegt ja auch immer wieder mit, die ganzen Erweiterungen, die kommen. Ich habe keine Kumpels mehr mittlerweile, die noch WoW spielen, aber immer mal wieder welche, die dann auch mal für irgendeine Erweiterung mal wieder kurz zurückgekehrt sind, um sich mal anzugucken. Also ich bin dann so zumindest so minimal halbwegs informiert. Ja, die neue Erweiterung heißt Legion. Führt als neue Klasse eine Heldenklasse ein, ähnlich wie sie es damals mit dem Todesritter gemacht haben. Der Plan bei Heldenklasse bedeutet, man kann die freischalten, nachdem man dann eben eine gewisse Charakterklasse auf Stufe 50 oder 60, glaube ich, damals war es, gebracht hat. Dann konnte man eben ab da den Todesritter freischalten. So ähnlich wird es hier wahrscheinlich auch funktionieren, natürlich mit höherem Level. Mittlerweile sind wir bei Level 100. Die Erweiterung wird jetzt das Level 100 bis 110 eben einführen. Es gibt neue legendäre Waffen, bla bla bla. Ich glaube, das Interessanteste ist tatsächlich einfach Setting und Story. Zumindest, wenn man nicht wirklich in WoW drinsteckt. Das ist tatsächlich ziemlich interessant. Es geht hauptsächlich um die Dämonenjäger, also um Illidan, für alle Leute, die ja Warcraft 3 gespielt haben, was ja ungefähr hoffentlich alle sind. wird man Illidan ja noch kennen als den ersten Dämonenjäger. Die Geschichte von Illidan kennt vielleicht auch der ein oder andere, wie er zum Dämonenjäger geworden ist, bevor er eben eingesperrt wurde von Majev. Und ja, um den soll es gehen. Man selbst kann als Heldenklasse eben dann jetzt auch einen Dämonenjäger spielen, was ich ehrlich gesagt ziemlich cool finde. Es geht um die ganze Geschichte der Dämonenjäger, es geht um eine neue Invasion der Brennenden Legion. Gul'dan wird wieder auftauchen, es wird wohl anscheinend auch einen Raid geben, wo Gul'dan eben Endboss ist, was ich auch ganz cool finde, ehrlich gesagt. Könnte spannend und cool definitiv werden, ist aber jetzt derzeit schwer zu sagen. Ich glaube, wirklich interessant wird es zu sehen, wie viele Leute dafür zurückkommen. Sie haben jetzt ja gerade wieder ganz krasse Einbußen gehabt. Das ist ja irgendwie mittlerweile so ein ziemliches immer größer werdender Jojo-Effekt, der irgendwie ja hoch und runter geht. Du hast dann irgendwie dann sehr krass einbrechende Nutzerzahlen. Dann kommt eben die letzte Erweiterung raus, Warlords of Draenor. Dann geht es plötzlich wieder hoch auf Höchstzeiten zu 10, 11, 12 Millionen. Und dann bricht es aber auch jetzt schnell wieder ein. Ich glaube, derzeit sind wir schon wieder bei der Hälfte ungefähr, bei 5 bis 6 Millionen. Ja, sie haben ich in den letzten 6 Monaten von 10 Millionen nach Warlords of Draenor wieder sind sie auf 5,6 gefallen. Also haben sie fast die Hälfte verloren. Also wir sind auf jeden Fall wieder bei so 5 bis 6 Millionen Abonnenten derzeit. Das wird garantiert für Legion nochmal wieder hochgehen. Ich glaube nicht, dass sich das auf Dauer wieder stark anheben lässt. Meinst du, das ist die letzte Expansion für WoW, oder? Sie haben schon gesagt, dass sie zwei Expansions geplant haben. Eine davon ist Legion, es kommt aber mindestens noch eine zweite. Das hat Blizzard schon bestätigt. Das heißt also, sie machen nach der immer mindestens noch eine weitere, definitiv. Von daher, nächstes Jahr können wir uns wieder darauf einstellen, dass irgendwas zu einer Expansion kommen wird. Ich denke aber, demnächst irgendwann wird Blizzard das jetzt so langsam. Ich meine, 5 Millionen sind immer noch krass viel. Ganz ehrlich. 5 Millionen ist immer noch das größte, ja, Bezahl-MMO. Ich meine, so viele Bezahl-MMOs gibt es natürlich auch wiederum nicht mehr. Aber trotzdem, 5 Millionen ist immer noch, man muss immer noch hochrechnen, 5 Millionen ist auch immer noch eine scheiß Tonne Geld, die damit verdienen. Also, so ist es nicht. Es lohnt sich für sie immer noch, dafür Content zu entwickeln. Ich denke trotzdem, ich meine, sie werden intern an einem Nachfolger arbeiten. Ich denke, irgendwann demnächst werden wir dann vielleicht auch mal was zu hören in so ein, zwei Jahren. Weil ich glaube, irgendwie wird es mit WoW nicht so. Mach lieber WC4. Ja, gut, ich hoffe, das kommt natürlich irgendwann auch nochmal. Aber Sie haben ja neulich so ein, ich meine, das ist keine Überraschung, wenn Sie sagen, nachdem StarCraft 2 Legacy of the Void draußen ist, überlegen Sie sich, WC4 zu machen. Ja, gut, ich meine, das, wie gesagt, das ist ja wirklich gar keine Überraschung. Es ist ja ähnlich mit Diablo 3. WC4 wird irgendwann in Entwicklung sein. Die Frage ist halt, dauert es halt noch 6 Jahre gegebenenfalls? Wahrscheinlich. Was ja realistisch ist. Und das ist ja so ein bisschen das Problem. Insgesamt keine Ahnung. Also mir persönlich gefällt es. Ich mag diese ganze Nachtelfengeschichte. Ich mag die Dämonenjäger. Ich mag Illidans Geschichte. Ich finde, es ist persönlich, rein subjektiv, wäre es eins dieser Addons, das mich persönlich doch sehr anspricht, worauf ich tatsächlich Bock hätte. Ich würde nie im Leben zurückkehren. Ich glaube, diesen Sprung kann man nicht machen. Das letzte Höchstlevel, das ich erlebt habe, war 70. Ja, aber ich glaube, wenn sie sich über Warlords of Draenor machen, dass du einfach sofort auf 110 gehen kannst. Aber selbst dann, es sind so viele, ich meine, das meine ich gerade, ich meine damit ja nicht nur unbedingt einen Unterschied, sondern ich meine damit, was in der Zwischenzeit passiert ist. Sämtliche Klassen wurden 15 Milliarden mal überarbeitet. Es gibt super viele neue Talentmöglichkeiten. Das ganze Talentsystem wurde überarbeitet. Man muss sich in so viele neue Systeme reinfuchsen, von denen ich noch nie gehört habe. Das wäre nie im Leben was für mich. Aber zumindest ist das eins dieser Add-ons, was mir persönlich gut gefällt. Ich mag, wie gesagt, diese ganze Dämonenjäger-Idee sehr gerne. Hätte auch Bock, einen zu spielen, aber da bin ich dann halt raus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in den Hauptteil in Anführungsstrichen über, nachdem wir jetzt ja auch schon wieder eine Stunde fast erzählt haben. Hoffen wir mal, dass wir in der anderen Stunde jetzt den Rest abreißen können, der hier noch so auf der Liste steht. Jetzt kommen wir zum Hands-on-Teil. Wir sind auf der Messe gewesen. Wir haben gleich am ersten Tag relativ viel schon geschafft und entsprechend auch relativ viel gesehen dann. Wir haben versucht, auch ein paar kleine Titel mitzunehmen und wie gesagt, das war dieses Jahr ein bisschen entspannter. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen Dinge wie zum Beispiel Fallout 4 skippen. Wir wollen Dinge wie zum Beispiel Star Wars Battlefront skippen. Dinge, die zum einen demnächst rauskommen, beziehungsweise die einfach auch schon relativ groß irgendwie besprochen wurden und wo man jetzt nicht selbst nochmal spielen konnte. Zum Beispiel Fallout 4. Wir haben schon, wissen Sie, relativ viel zu Fallout 4. Fallout 4 kommt schon demnächst raus und man konnte selber nicht spielen. Das war für uns ein Ding. Okay, wir haben nicht so viel Zeit, dann verwenden wir die 4 Stunden, die wir da gestanden hätten, vielleicht lieber auf was anderes. Also muss auch dazu sagen, also man, ich meine, die Leute, die auf der Gamescom waren, die wissen das wahrscheinlich, aber sich für mehrere große Sachen am Tag anzustellen, bedeutet, der ganze Tag ist gelaufen. Also vielleicht drei maximal große Sachen könntest du hinkriegen, aber da hast du auch wirklich nichts anderes von der Messe gesehen, außer Warteschlangen von 10 Stunden Dingen. Stehen für 45 Minuten spielen maximal, also da muss man sich ja schon gut überlegen, ob das einem wert ist. Also ich habe dann schon gedacht, mir reicht es ehrlich gesagt, wenn ich die 1, 2, 3 großen Sachen mache und den Rest dann einfach auch ein bisschen so in die Messe gehen, einfach mitnehme. Vor allem auch die kleinen Dinge. Ich finde es super wichtig, dass man auch mal zum Beispiel in die Indie-Ecke geht, dass man eben auch ein paar kleinere Titel, die einen persönlich interessiert, nochmal anguckt. Wie gesagt, wir haben jetzt so die für uns, finde ich, wichtigsten und größten Titel irgendwie angespielt. Sowas wie zum Beispiel Fallout 4 und Star Wars Battlefront. Wie gesagt, ist nicht mehr allzu weit entfernt. Rainbow Six Siege genau dasselbe. Es sind vor allem Titel, über die man jetzt schon ziemlich viel weiß und die man zum Beispiel auch nicht groß spielen konnte, beziehungsweise die uns einfach persönlich interessiert haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass es schon eine ganz gute Entscheidung war. Fangen wir mal an mit den Titeln, die wir gesehen haben. Und das erste, das wir gleich gesehen haben, war, glaube ich, etwas, auf das wir auch super gespannt waren jetzt auf der Gamescom. Ja, auf dem Weg oder beziehungsweise auf der Suche nach etwas, wo wir uns anstellen konnten und uns nicht wirklich entscheiden konnten, an welche großen Titel wir hin wollten, sind wir dann am Horizon-Stand vorbeigekommen bei Sony. Und da war die Schlange ehrlich gesagt zum A nicht so lang und B hatten sie da sehr schön Kunstrasen als Sitzmöglichkeiten. Da haben wir gedacht so, nachdem wir jetzt so lange gestanden haben, vom Eingang, bis wir reingelassen wurden, sah das schon sehr einladend aus. Und da uns Horizon ja schon interessiert hat, haben wir uns das dann eben auch gegeben. Es war eine Gameplay-Demonstration, also wir konnten es nicht selbst spielen, wie erwartet. Es war dann auch die Gameplay-Demonstration, die man dann auch schon auf der E3 eben sehen konnte beim Reveal. Aber man hat schon gemerkt, dass er dann auch wirklich selbst spielt, weil ich habe mir ja das Gameplay mehrmals angeschaut und es war auf jeden Fall anders, also es war leicht anders, es hat auf jeden Fall anders gesteuert, es gab dann auch ein paar Kamerafahrten, wo man dann auch gesehen hat, dass da noch ein, zwei Fehler und ein, zwei grafische Bugs drin sind. Und ich muss sagen, also man hat nicht viel Neues gesehen dadurch, man hat nochmal den Trailer gesehen, den Kampf nochmal gegen den riesen Roboter. Das sah jetzt nochmal ein bisschen dynamischer aus, fand ich, als im Gameplay-Reveal auf der E3. Also er hat noch ein bisschen mehr ausgewichen, die Rollen gemacht und so weiter. Es sah sehr viel schneller und dynamischer aus. Ansonsten natürlich immer noch dieses, die richtigen Pfeile benutzen an richtigen Stellen und auch versuchen, das Monster mit Seilen eben mehr oder weniger bewegungsunfähig zu machen. Das alles kannte man dann auch schon, aber ich muss auch nachdem ich jetzt das nochmal gesehen habe, sagen, ich bin mega gespannt auf dieses Spiel. Combat sieht super cool aus, super spaßig, sehr dynamisch, wie gesagt. Das habe ich auch alles nach der E3-Dings schon gesagt. Das Charakterdesign ist super cool, die ganze Welt, das ganze Design ist super cool. Die Präsentation sieht super schön aus, also wirklich die Hoffnung in mir, dass damit Guerrilla Games vielleicht endlich so das Spiel gefunden hat, was sie schon seit Ewigkeiten entwickeln wollten, aber nie durften, und dass es deswegen ein viel besseres Spiel wird als zum Beispiel die Killzone-Spiele. Also ich hoffe einfach, dass das funktioniert, weil ich habe mega Bock auf dieses Spiel. Vor allem nachdem ich dann nochmal da war, ich dachte so, ich hatte es vorher schon so ein bisschen auf der Rechnung, aber jetzt, nachdem ich es nochmal gesehen habe, noch ein bisschen mehr. Absolut, ja. Muss ich auch sagen. Also mir hat das auch von vorne bis hinten gefallen. Ich habe auch von Anfang an ja schon gedacht, dass das Spiel super interessant aussieht. Ich mag das Setting gerade. Ich mag eben die Idee der Welt, die ich viel interessanter finde als die meisten anderen Postapokalypse-Dinge, die so draußen sind, die ja nach ziemlich dem Schema F abfahren. Es ist eben kein Wasteland. Es ist alles sehr, sehr grün. Die Technik hat sich unabhängig von Menschen weiterentwickelt. Extrem spannend alles. Live-Gameplay nochmal zu sehen. Es war ein bisschen schade, dass wir tatsächlich einfach nur die E3-Demo nochmal gesehen haben. Gleichzeitig fand ich es aber auch schon relativ beeindruckend, weil sie auch gleich gesagt haben, das ist Pre-Alpha. Es tut uns leid. Es wird bestimmt irgendwelche grafischen Fehler geben. Gewisse Dinge funktionieren vielleicht nicht. Ne? Bitte behabt im Hinterkopf, dass das hier Pre-Alpha ist und noch lange nicht fertig. Dafür finde ich, hat es ziemlich gut funktioniert. Es gab ein paar kleine Glitches und Errors, aber insgesamt sah es schon sehr, sehr schön aus. Viele Effekte waren schon drin. Die Animationen waren extrem gut, finde ich. Gerade für so ein frühes Stadium. Und es sah einfach super spaßig aus. Es sah wirklich sehr, sehr cool aus, definitiv. Und schön, es einfach nochmal live gesehen zu haben und auch gesehen zu haben, wie eben nochmal ein bisschen anders damit umgeht. Wie er seine kleinen Fehler macht und so ein Kram. Wie er auf gewisse Dinge reagiert. Super cool, definitiv. Von daher insgesamt einfach Daumen hoch. Also das war tatsächlich keine große Überraschung, dass das so awesome ist, aber trotzdem vor allem gerade als Einstieg sehr, sehr geil für die Gamescom, fand ich auch. Es hat schon richtig, richtig Spaß gemacht. Das war ein sehr, sehr schönes, cooles Spiel, definitiv. Das sollte man im Auge behalten. Ich glaube nicht, dass es mega unterm Radar fliegt, aber ich glaube, es gibt auch noch genug Leute, die jetzt noch nicht groß was von gehört haben. Ja. Guck dich den Trailer einfach mal an, ist immer noch sehr, sehr sehenswert. Sieht einfach super cool aus. Nächster Titel, den wir dann gleich in Angriff genommen haben, da haben wir dann gesagt, okay, jetzt haben wir gerade auf Kunstrasen gesessen, wir haben nur 10 Minuten gewartet, das ist super angenehm. Jetzt gehen wir ein großes Ding an. Und das erste, was wir gemacht haben, war dann Division, weil wir schon wussten, okay, The Division muss gemacht werden. Das heißt, wir machen es einfach gleich mal als erstes, dann haben wir es erledigt. Insgesamt haben wir, glaube ich, knapp 3 Stunden gewartet, bis wir drin waren. Ja. Und durften dann eine Multiplayer-Demo spielen, und zwar die Multiplayer-Demo, über die wir auch schon mal gesprochen haben, die es nämlich auf der E3 auch schon gab. Wir haben ja damals schon mal kurz gesagt, dass es eben einige Reporter gab, die so ein paar Hands-on-Berichte hatten, die eben gesagt haben, wir durften eben in der Dark Zone spielen, in dem PvP-Gebiet, wo man ja so ein bisschen kooperativ miteinander arbeiten kann, dann aber letztendlich quasi auch gegeneinander arbeiten kann. Das durften wir eben auch spielen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, gerade wenn man auf so einer Messe ist und weiß, dass letztendlich in 10 Minuten Zeit alle einfach aufeinander schießen werden. Es gibt kein großes, hey, ihr seid irgendwie cool mit uns, deswegen sind wir jetzt auch cool mit euch. Am Anfang haben wir das noch so gemacht, aber relativ schnell stellt man fest, irgendwann trifft von jedem irgendwie eine Kugel irgendwie. Beziehungsweise irgendwann schießt einfach jeder auf jeden, der sich bewegt. Ja, richtig. Und dann ist auch egal. Es war ganz nett gemacht auf jeden Fall. Wir waren zu dritt. Meine Freundin war noch mit dabei. Wir waren zu dritt auch auf der Messe. Es gab auch eben dann immer drei Mann-Teams, was ganz cool war. Das heißt, wir konnten alle drei zusammen spielen. Wir hatten einen Game-Guide quasi hinter uns. Der uns so kurz gesagt hat, was so die wichtigsten Sachen sind, der uns kurz die Steuerung erklärt hat, der auch einfach ein paar Tipps gegeben hat, gesagt, hey, achte darauf, hey, hier ist einer down, kommt rüber, weil das ist so ein bisschen Borderlands-mäßig, wenn einer eben am Boden sitzt und stirbt, dann kann man hingehen, ihn wiederbeleben. Und dann durften wir eben rein einfach ins Gebiet. Am Anfang hast du so einen kleinen Skirmish gegen so NPCs halt, die du kurz besiegen musst, um eben so ein bisschen reinzukommen, und dann geht's in die Dark Zone. Ich fand es hauptsächlich wichtig, das Spiel einfach mal in Bewegung zu sehen und selbst zu spielen, selbst mal ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen. Ich bin nach der Gameplay-Sache, die ich jetzt gesehen habe, ein Stück weit beruhigt, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, das spielt sich ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben nicht viel vom RPG-System gesehen. Wir konnten keinerlei Fähigkeiten swappen, aber es gab Fähigkeiten. Fähigkeiten waren nützlich und relativ intuitiv einsetzbar, fand ich. Gameplay an sich spielte sich wie ein Cover-Shooter halt, aber zumindest gut und flüssig. Wie gesagt, es war halt einfach ein bisschen schade, dass wir Multiplayer gespielt haben. Ich hätte ehrlich gesagt wesentlich lieber Singleplayer gespielt, weil ich ganz gerne es gehabt hätte, dass wir zu dritt einfach sagen können, okay, einer geht nach der rechts, du stellst deinen Turret auf, um sie abzulenken. Einer schleicht sie von hinten rein und trifft sie dann von hinten. Weißt du, also ein bisschen mehr Touch vorgehen. Ja, das Problem im PvP ist einfach, dass das alles ein bisschen zu hektisch wird, sehr schnell. Also du hast nicht die Zeit, um das kurz und wirklich viel Strategie zu machen, vor allem in einem Messekontext, in dem alles okay, fuck it, einfach rüberrennen und reinrennen schießen. Reinrennen und schießen, ja. War das ein bisschen schwierig. Ich fand auch, das Gameplay war ungefähr das, was ich erwartet habe, Third-Person-Cover-Shooter. Das einzige Problem war, dass das Cover-System mal noch nicht so gut funktioniert hat. An sich hat das Cover-System schon gut funktioniert. Das Problem war bloß, dass halt die eine einzige Sache, die nicht funktioniert hat, war, dass wenn man im Cover war und nach links oder rechts gelaufen ist, ist er sofort aus dem Cover rausgegangen. Und ich nehme an, dass das ein Ding ist, das sie auf jeden Fall ausbessern werden. Aber in so einem Kontext natürlich endlos schwierig, weil wenn du nicht genau ideal platziert bist, musst du einfach rausgehen aus dem Cover, beschossen werden und wieder rein ins Cover gehen. Und das ist schon völlig unmöglich. Das darf nicht sein. Also du musst dich innerhalb des Covers nach rechts und links bewegen können. Das ist einfach völliger Standard. Es gab auch noch so ein paar Stellen, wo ich gedacht habe, da muss ich jetzt eigentlich in der Cover gehen können und es nicht ging. Ich nehme an, das wird in der finalen Version alles gefixt werden. Aber es war noch so eine Sache, die mich dann ein bisschen genervt hat, weil ich dann dadurch manchmal ein bisschen unnötig gestorben oder getroffen wurde. Ging mir ähnlich, ja. Aber insgesamt, wie gesagt, das sind halt so Kleinigkeiten. Irgendwie so. Insgesamt, finde ich, lief das Spiel schon rund genug, definitiv. Wobei man natürlich auch sagen muss, grafisch natürlich, wie erwartet, ist natürlich nicht das, was man beim Reveal gesehen hat. Ich hatte aber auch das Gefühl, vor allem grafisch, wo ich das größte Problem quasi mit hatte, aber es ist nicht das größte Problem, wo ich das Gefühl hatte, die Auflösung war halt niedrig. Es war keine Auflösung. Ja, ich hatte auch das Gefühl, ich wusste zuerst nicht, ob es am Bildschirm lag, vielleicht lag es da. Nee, das war auf jeden Fall, das hat man gesehen. Ich glaube, der Bildschirm hätte garantiert Full HD darstellen können. Dieses Standardbildschirm, das kann ja fast heutzutage jeder. Es war einfach die Auflösung tatsächlich, die runtergeschraubt wurde. Das sah ganz klar so aus. Dort ist einfach geringere Auflösung insgesamt. Das ist jetzt, glaube ich, ich würde mir jetzt nicht groß Sorgen drum machen. Ich habe das Gefühl, das ist total nachvollziehbar, wenn du halt eine Multiplayer-Demo hostest. Mit 40 Leuten in einer Partie so ungefähr. So viele waren es natürlich nicht. Ich glaube, es waren insgesamt immer 4 Teams, also insgesamt dann 12 Leute. Aber trotzdem, glaube ich, war das einfach so ein Ding. Okay, das muss jetzt stabil laufen. Wir haben keine Zeit für technische Errors. Wir können nicht rumfixen. Die Leute haben nur 10 Minuten zum Spielen. Runterdrehen, so dass es so stabil läuft, dass wir einfach durchgehend unsere 40, 50 FPS haben und dann scheiß drauf. Optimierungsmäßig viel mehr hätte ich mir Sorgen gemacht, wenn es irgendwelche krassen Glitches gegeben hätte, wenn einfach einzelne Texturen ganz gering aufgelöst gewesen wären. Aber insgesamt sah das Spiel schon gut aus. Ich habe nur das Gefühl gehabt, wir spielen einfach auf einer niedrigeren Auflösung. Und das macht mir jetzt nicht so mega viel Sorgen. Ist immer noch zu früh, um zu sagen, das Spiel ist doch auf dem richtigen Pfad und es wird alles super. Aber insgesamt, zumindest bin ich halbwegs beruhigt. Es fühlt sich ungefähr so an, wie ich es erwartet habe. Und ich hatte es halt eben als ganz gut erwartet und es hat sich auch ganz gut angefühlt. Ich bin jetzt halt mal gespannt, wie dann das PvE läuft, weil das, glaube ich, wesentlich interessanter ist als die PvP-Map, die wir jetzt eben gerade gesehen haben. Muss man mal abwarten. Was haben wir noch als nächstes noch? Wir haben dann an dem Tag, erstmal sind wir dann so ein bisschen ruhiger gewesen, haben gesagt, okay, wir haben schon mal ein großes abgehakt, Dark Souls 3 haben wir uns angeguckt, da stand man dann 4 Stunden, haben wir gesagt, okay, das machen wir morgen. Man stand halt fast überall irgendwie 4 Stunden, also das ist wie bei den größeren Sachen. Richtig, und dann haben wir gesagt, okay, wir verschieben ein paar Sachen auf morgen, wir gucken uns ein paar Kleinigkeiten an. Ich glaube, dann waren wir jetzt erstmal bei Heroes, weil das ja genau direkt nebenan war bei Ubisoft. Richtig, wir waren bei Heroes und Anno, das war ja quasi ein großer Stand letztendlich. Heroes war auch cool auf jeden Fall. Ja, wir durften ja, wir durften eine Versus-Partie gegeneinander spielen. Mhm. Und was ganz cool war, weil wir natürlich dadurch zwei verschiedene Rassen sozusagen sehen konnten, die Einheiten von denen, ihre Fähigkeiten. Ich bin mir gar nicht sicher, was wir da gespielt haben. Du hast die Untoten gespielt, ich habe die Dunkelelfen gespielt. Stimmt, genau. Dungeon und... Und das war auch ganz, Kuppens. ganz cool, weil ein Entwickler die ganze Zeit am Stand war, dass das Ganze auch so ein bisschen hinter unserem Rücken so angeschaut hat und gemeint hat, da gibt's noch ein paar Bugs, also ich weiß nicht, ich habe einen Elementar beschworen, den er sich dann irgendwie nicht bewegen konnte. Dann war es irgendwie so, nachdem der Elementar irgendwie nur noch der Elementar da war, dass dann plötzlich bei mir die Lebensleiste weg war und die Sachen. Dann meinte ich so, ey, das ist ganz gut, diesen Bug haben wir noch gar nicht entdeckt. Okay, wenn nur noch ein Elementar da ist, ist ein Problem. Okay, dann müssen wir noch was tun. Aber das war tatsächlich ganz cool. Ich meine, zum einen war es cool, weil die meisten, die hingegangen sind, die sind halt allein hingegangen, wollten natürlich einen eigenen PC haben. Und wenn du alleine am PC gegangen bist, konntest du einfach Kampfszenarien gegen die KI spielen. Und weil wir zu zweit halt standen, da gefragt, wollte ich zu zweit gehen? Und haben gesagt, ja, ist kein Problem, wir müssen nicht beide unbedingt spielen, wir wechseln uns ab. Und dann meint er so, nee, wir können einfach Multiplayer spielen. Und das war tatsächlich, glaube ich, die beste Variante, weil wir dann eben ein Volk mehr gesehen haben, weil die Untoten konnte man nur in dem Multiplayer-Teil spielen. Im Singleplayer hast du immer die Dungeon-Fraktion gespielt. Sodass die Untoten von niemandem anders gesehen wurden als bei uns. Deswegen, glaube ich, gab es auch ein paar mehr Glitches bei denen, weil eigentlich, glaube ich, waren die nicht so richtig spielbar auf der Messe. Und es war halt cool, weil wir halt wirklich, ich meine, zum einen ist es natürlich viel interessanter, gegen einen menschlichen Gegner als gegen KI zu spielen. Und du kannst ja halt in Ruhe genau angucken, was sie alle können. Ich glaube, deswegen stand der Entwickler auch die ganze Zeit bei uns, weil unsere Partie dann dadurch die interessanteste war. Und deswegen hat es, glaube ich, auch ihm Spaß gemacht, ein bisschen darüber zu quatschen. Insgesamt, ich bin ja oft genug damit schon hausieren gegangen, dass ich Heroes 5 für das beste Heroes halte. Gleich nah, also direkt knapp vor Heroes 3. Dass mir Heroes 6 insgesamt nicht gefallen hat. Heroes 7 fühlt sich definitiv mehr an wie Heroes 5 im Vergleich zu Heroes 6. Aber trotzdem ist noch einiges von 6 mit drin. Es ist relativ schwer zu sagen. Ich muss da jetzt tatsächlich erst, man muss da reinkommen. Wir haben nur den Kampf gespielt. Wir konnten nicht auf der Weltkarte rumrennen. Städte, Bau und so ein Kram. Gab es alles nicht. Es gab den reinen Kampf. Der fühlt sich taktisch gut definitiv an. Aber ich bin einfach super gespannt, was letztlich dabei rauskommt. So richtig krass fühle ich dieses, wir orientieren uns an 5 und 3 ganz dolle noch nicht. Ich habe schon das Gefühl, gerade die grafischen Assets und so ein Kram erinnern stark an 6. Das ganze Spielgefühl erinnert auch relativ an 6 und noch nicht so krass an 5, zum Beispiel an 3. Aber das muss man, glaube ich, einfach erstmal testen. Das ist einfach ein relativ komplexes Rundstrategiespiel. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Da muss ich zwei kommt ja auch bald raus haben. Und ich glaube, eine Beta kommt ja auch noch. Genau, wir haben noch Zugang zu Beta, die einfach im Monat startet, bevor das Spiel rauskommt, zur letzten Beta quasi, die, was man, da kann man es mal ein bisschen rumprobieren und da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, definitiv. Ja. Dann waren wir auch gleich, wenn wir schon mal dabei sind, bei Anno. Beziehungsweise warte, glaube ich, dann ein bisschen später, aber können wir auch gleich abmachen. Genau, da waren wir am nächsten Tag dann erst, aber trotzdem, das ist jetzt ja quasi, das bietet sich ja an. Anno 2205, da war Joe nicht mit dabei, das haben nur ich und meine Freundin gespielt. Die ist auch ein riesen Anno-Fan, deswegen passte sich das sehr gut. Ich habe ja auch schon oft genug gesagt, dass ich auch Anno einfach extrem gern spiele. Tatsächlich sehr positiv, muss ich sagen. Das, was wir gespielt haben, war einfach eine kurze kleine Aufbau-Tutorial-Mission auf der eigenen Insel so ungefähr. Erste und wichtigste Neuerung in Anführungsstrichen und eigentlich auch das einzig Relevante für mich war, dass sich das Spiel wesentlich mehr wieder anfühlt wie Anno 1404. Für alle die, die Anno-Serie ein bisschen verfolgt haben, Anno 1404 war so ein bisschen der Höhepunkt der Serie. Das haben damals, waren sie alle ziemlich einig. Das hat überall große 90er-Wertung eingefahren. Das ist, was Aufbaustrategie angeht, so ein bisschen fast das perfekte Spiel. Gerade wenn man noch Venedig dazu nimmt, das Addon, das damals kam. Und allen war so ein bisschen klar, nachdem sie jetzt halt 5 Spiele in dieser Reihe im Mittelalter Aufbaustrategie gemacht haben, hatten sie mit 1404 eigentlich das Spiel abgeliefert, was sie seit 5 Spielen machen wollten, nämlich fast das perfekte Aufbauspiel. Da gab es nicht mehr viel nach oben hin zu machen. Was bedeutet, wenn du jetzt den nächsten Titel rausbringst, der wieder mittelalterliche Aufbaustrategie-Spiel ist, dann da gibt es nicht mehr viel zu verbessern. Dann ne, irgendwie wiederholt man sich nur. Dann sind sie danach dann eben auch relativ konsequent in die Zukunft gegangen, haben gesagt, wir machen ein bisschen was anderes mit 2070. Das hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Es fühlte sich überhaupt gar nicht Anno-mäßig an. Ich hatte das Gefühl, das ganze Bausystem, wie man alles aufgebaut hat, wie die ganzen Warenabläufe waren, waren mir ein bisschen zu abstrakt. Es gab viele Fremdwörter, die keine richtige Bedeutung, keinen richtigen Nutzen hatten, außerhalb dessen, dass halt eben gewisse Gebäude so heißen, aber ohne, dass es tatsächlich irgendwie eine Funktion damit verbunden wird mit dem Begriff. Es war einfach unnötig kompliziert. Ich habe das Gefühl, man musste sich zu lange einarbeiten und mir hat es überhaupt nicht gefallen. Es fühlte sich nicht richtig an wie Anno. Und nachdem ich jetzt 2205 gespielt habe, muss ich sagen, es fühlt sich jetzt wieder genau an wie Anno. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. Es fühlt sich sehr anno-mäßig an. Es fühlt sich an wie Zukunft. Diese ganze Idee, dass man jetzt eben eine komplett offene Weltkarte hat und dass man tatsächlich einfach alles, was man baut, irgendwie in dieser Welt noch vorhanden ist, dass es nie gelöscht wird, dass man also eine Endlospartie einfach zwischendurch abbrechen kann, eine neue starten kann und irgendwo auf der Weltkarte existiert, aber deine alte Partie noch. Das finde ich sehr, sehr cool. Eben auch, dass man in der Kampagne jetzt endlich tatsächlich seine Stadt einfach so übernimmt, wie man sie baut und nicht jedes Mal wieder einfach mit einer vorgefertigten Variante von dem, was man bauen sollte in der letzten Mission startet, sondern eben tatsächlich ein bisschen individueller bauen kann und so. Das klingt alles sehr, sehr cool. Ich bin einfach super gespannt drauf, definitiv. Aber insgesamt, wie gesagt, war ich davon relativ positiv angetan, weil mir eben der direkte Vorgänger nicht so gut gefallen hat. Ja. Großer, ja. Langer Batzenmonolog zu Anno. Ich weiß gar nicht, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich könnte sein, dass ich, ja gut, Anno war ja eher erst am nächsten Tag. Ich weiß gar nicht, am ersten Tag, da warst du ja noch bei einem anderen Spiel, ich glaube Dreadnought war es das? War da war ich bei Dreadnought, Tag? Ja. Richtig. Willst du kurz was dazu sagen? Ja, Dreadnought will ich ganz kurz dazu sagen. Dreadnought ist von den Jager Studios. Ich glaube, Jager heißen sie eigentlich. Wie hieß dieses, diese eine Ego-Shooter? Nee, Spec die Ops? Haben... Die haben Spec Ops auch gemacht. Die haben ihr erstes, ich kenne Spec Ops allein, habe ich noch nicht gespielt. Das einzige Spiel, was ich von denen kenne, ist das Spiel, das sie gemacht haben, was damals namensgebend für ihr Studio war, nämlich Jager. Da gab es ein Spiel zu. Das letztendlich so eine Art futuristische Dogfight-Simulation war, mit auch einfach Weltraumschlacht rumgeschießen. Heißen die jetzt Jager oder Jäger? eigentlich, also es wird Y-A-G-E-R geschrieben. Ich weiß, dass sie im Deutschen Jäger gesagt haben. Ich weiß, dass es im Englischen immer dann halt als Jäger ausgesprochen wurde. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Ich glaube, sie heißen Jäger. Also ich würde sie im Deutschen immer Jäger nennen, weil ich von damals, das Spiel hieß damals Jäger. Das Studio wird also auch so heißen, weil es auch genau gleich geschrieben wurde damals. Von daher Jäger Studios. Und die haben mit Dreadnought etwas gebaut, was sich so ein bisschen dem Trend anpasst, ohne irgendwie so dieses typisch deutsche, komplexe, irgendwie taktische so ein bisschen zu vernachlässigen. Das ist ein deutsches Studio. Und das spielt sich tatsächlich schon ziemlich cool. Es ist vom Prinzip her ein 5 gegen 5 Schlachtschiff, also fliegende Schlachtschiff-Simulator. Es gibt 5 verschiedene Schiffsklassen, die alle ihre eigene Funktion haben und es dann einfach 5 gegen 5 auf einer riesigen Karte in der Gegend rumfliegen und sich gegenseitig beschießen. Es gibt die namensgebende Dreadnought, das große, riesige Schlachtschiff, das richtig viel Schaden macht, relativ langsam und träge ist und Ramazamba macht. Es gibt einen Heiler, es gibt einen kleinen, superschnellen, flinken Bomber so ungefähr, der sich eine Zeit lang unsichtbar machen kann, Bomben abwerfen kann über anderen Schiffen, um eine kurze Zeit extrem viel Schaden zu machen, ist aber auch super squishy und so weiter und so fort. Das heißt also 5 gegen 5 taktisch Schlachten. Einfach Star Wars, Battlefront, Dogfights, bloß in langsam und wesentlich taktischer. Ich habe es 2 Runden lang gespielt, es hat super viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Sehr, sehr interessantes Projekt, definitiv. Fliegt, glaube ich, auch ziemlich unterm Radar und ich bin auch nur so durch Zufall quasi drüber gestolpert, weil ein Kumpel von mir eben auch auf der Gamescom war und der war schon öfter mal da gewesen und meinte, hey, das ist total geil, da gehen wir nachher nochmal hin, kommst du mit? Bin ich hingegangen und habe es gespielt und es hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr empfehlenswert, definitiv, also einfach mal angucken. Könnte, glaube ich, gerade so für Leute, die Bock auf so einen taktischen Kram haben, sehr, sehr interessant sein. Ich glaube, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele taktische, coole Möglichkeiten, was man da machen kann mit den einzelnen Fähigkeiten der Schiffe. Und es spielt sich, wie gesagt, auch sehr, sehr angenehm taktisch und eher ruhig. Also eher langsamer und ein bisschen träger als die meisten anderen Spiele. Dafür aber eben dann halt eben vollgepackt mit Taktik. Das war tatsächlich ziemlich cool. Ich glaube, und was hast du in der Zeit gemacht? Warst du dabei? Ich war bei Square Enix und habe Dragon Quest Heroes gespielt. Stimmt, ja. Und Dragon Quest Heroes? Dragon Quest Heroes war ja auch auf der Gamescom. Das kommt ja jetzt auch demnächst im Westen raus, nämlich im Oktober. Und während wir uns noch mit Dragon Quest Heroes anfreunden müssen, wurde in der Zwischenzeit, wie vielleicht von manchen ja auch mitbekommen wurde, in Japan Dragon Quest 11 angekündigt. Für die, das lasse ich jetzt nur mal so fallen, das werde ich wahrscheinlich in einer späteren Folge auch nochmal erwähnen, aber das war so eine eigentlich mit die größte News in den letzten 2-3 Wochen außerhalb der Gamescom, dass Dragon Quest 11 angekündigt wurde für die PS4 und den Nintendo 3DS, eine Plattformkombination, die vielleicht nicht von jedermann erwartet wurde. Und die immer noch sich ein bisschen komisch anhört, aber wenn man sich dann, dass sich das genau anschaut, dann doch wieder sehr viel Sinn macht. Ja. Jedenfalls Dragon Quest Heroes, das, ich glaube, über die Ankündigung haben wir damals schon mal geredet, letztes Jahr, als vor der TGS angekündigt wurde. Ist ja auch schon seit einiger Zeit in Japan draußen. Ich hatte jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit, das zu spielen. Ich muss sagen, also es sieht zum einen, ist wahrscheinlich das am schönsten aussehende Spiel von den Warriors-Machern, die sie bisher gemacht haben. Also der Grafikstil passt super gut zu Dragon Quest und ist super gut auch in 3D, sage ich jetzt mal, umgewandelt, auch wenn es kein klassisches Cell-Shading wie in Dragon Quest 8 ist, aber es sieht auf jeden Fall wunderschön aus, läuft auch super stabil und super gut. Auf der PS4, auf der PS3, glaube ich, muss man ein bisschen Abstrich machen, aber die PS3-Version kommt eh nicht in den Westen. Und es spielt sich tatsächlich ein bisschen wie so ein Mischmasch aus eben Tokiden, also eher diesen Monster Hunterischen Warriors Teil und im klassischen Warriors. Also du hast schon auch deine normalen Fähigkeiten, mit der du dann eben durch die normalen Gegner dich dann ganz gut durchmeschen kannst, aber sobald du dann zum Beispiel gegen einen Zyklopen kämpfen musst, dann wird das dann Ganze schon ein bisschen schwieriger und musst auch ein bisschen taktisch agieren. Es hat auch tatsächlich ein paar RPG-Elemente, die sie aus Dragon Quest übernommen haben. Zum einen bist du immer in einer Party unterwegs und kannst dann auch zwischendrin immer wieder durch deine Partymitglieder switchen, die dann auch bestimmte Fähigkeiten haben, also auch magische Fähigkeiten, Healing und so weiter. Wenn man ist dann schon mit einer Party von 3 Leuten zusammengerannt, also mit dem Hauptcharakter, den man schon gesehen hat, und auch einem Magier und noch einem anderen, sage ich jetzt mal etwas, ich glaube Jengus war das aus Dragon Quest 8, und hatte dann in der Mission, die man spielen konnte, dann das Ziel, eben einen riesigen Zyklopen auszuschalten, der unfassbar viel HP hat. Und man hat nur begrenzt Zeit dafür, bis dann die Mission abbricht. Und ich glaube, sie haben es für die Demo dann auch einfach noch ein bisschen extra schwierig gemacht. Nämlich jeder, der es nämlich geschafft hat, diesen Zyklopen innerhalb dieses Zeitlimits zu besiegen, hat nämlich ein T-Shirt gekriegt. Hast du T-Shirt gekriegt? Nee, es war super schwierig, kein Scheiß. Der hat so viel HP und du musst dann immer wieder dann hochrennen, kannst dann mit bestimmten Ballisten und so interagieren, aber das war schon echt super schwierig. Also sie haben auch gesagt, sie vergeben nur 100 T-Shirts am Tag maximal, und als ich dann dort war, haben sie auch, glaube ich, erst 44 vergeben über den ganzen Tag. Also Wahrscheinlich läuft es auch so, dass die Leute es halt, um es hinzukriegen, stellst du halt öfter richtig an, ne? 3-4 Mal. Also du musst ja nicht richtig anstellen. Also, das war einfach die freie Booth, du konntest einfach dich hinter so ein Dings hinstellen und einfach dann spielen. Waren vielleicht so 20 PCs oder so, die dann, beziehungsweise PS4s, die dann halt da waren. Aber ich glaube nicht, dass es echt viele geschafft hat. Es war schon echt super, super schwierig, das hinzukriegen. Hatten sie natürlich auch absichtlich wahrscheinlich so gemacht, wenn es 100 T-Shirts gibt. Aber an sich hat sich das schon echt super flüssig gespielt. Ich bin jetzt nicht der größte Dragon Quest-Fan, aber ich bin ja durchaus auch interessiert an den Warriors-Teilen schon immer gewesen und zumindest auch von der technischen Seite war ich doch sehr beeindruckt davon, dass Omega Force diesmal geschafft hat, ein richtig, richtig schön technisch sauberes Spiel hinzukriegen. Und das macht ehrlich gesagt Lust auf mehr auf vielleicht kommende Warriors-Teile für die nächste Generation, ob die nicht dann auch ähnlich gut laufen können. Auf jeden Fall, Dragon Quest Heroes hat mich doch positiv überrascht, muss ich sagen. So ähnlich bei Hyrule Warriors dachte ich so, ich weiß nicht so recht, aber zumindest dahingehend habe ich das Gefühl, das hebt sich nochmal ein bisschen davon ab, während Hyrule Warriors eher wirklich so dieses klassische Warriors in Hyrule-Universum ist, hat sich Dragon Quest Heroes doch wie so ein richtig neuartiger Teil angefühlt, eben mit RPG, mit Monster Hunter-Elementen, mit Warriors-Elementen. Vor allem habe ich auch das Gefühl halt immer noch, und das haben wir, glaube ich, damals, das war das, was ich damals immer wieder gesagt habe, war, dass ich das Gefühl habe, Dragon Quest passt auch viel eher zu den Warrior-Teilen. Ja, ich muss ja immer noch sagen, dass Zelda einfach kein guter Fit ist für Warriors. Es hätte andere Nintendo-Franchise gegen die besser gepasst, wie Fire Emblem zum Beispiel. Richtig, und ich finde auch, wie gesagt, Dragon Quest passt wesentlich besser dazu. Du hast wesentlich mehr Charaktere, es passt einfach auch ein bisschen mehr vom Stil her. Zelda passt da einfach nicht rein. Fertig. Und deswegen glaube ich auch, dass es in der Hinsicht zumindest allein schon mal ein bisschen besser ist. Dann würde ich sagen, gehen wir noch weiter. An dem Tag war auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Wir sind noch unten in die Indie-Ecke gegangen. Ich glaube, da werden wir aber ganz am Ende eingehen, weil ich glaube, vielleicht nehmen wir jetzt dann doch erstmal die etwas größeren Titel mit rein, bevor wir dann über die kleineren Indie-Spiele reden. Theoretisch auch Indie, aber trotzdem größerer Titel, habe ich das Gefühl. Und das war so das Letzte, was wir dann an dem Abend gemacht haben, bevor wir nach Hause gegangen sind, war Kingdom Come Deliverance. Das ist zwar theoretisch ein Indie-Titel, in Anführungsstrichen, aber mit AAA-Budget, so dass es eigentlich wieder kein Indie-Titel mehr ist. Das sieht man dem Spiel auch an und die sind da abends an einer sehr kleinen Booth vorbeigegangen. Die hatten da, glaube ich, nur 2 Stationen zum Spielen insgesamt. Stand aber gleich ein Entwickler daneben von Warhorse Gaming, der ihm dann auch alles sehr schön erklärt hat. Wir waren auch so spät da, dass da wirklich auch keine Sau mehr war, sodass wir wirklich einfach zack rangehen, kurz vor Schluss einfach nochmal spielen. Du hattest einen kleinen Bereich, in dem du dich frei bewegen konntest, in dem du ein bisschen die Landschaft angucken konntest, ein bisschen die Leute angucken konntest, die da rumliefen. Sieht schon sehr, sehr schön aus, das Spiel, das muss man wirklich sagen, definitiv. Und natürlich das Highlight dann letztendlich war, dass du einen Kampf ausprobieren konntest. Du kannst einen Übungskampf führen gegen jemanden, der in so einem kleinen Ring stand. Du konntest dir eine Rüstung von ihm leihen. Und dann eben gegen ihn kämpfen, wo man eben dann das ganze Schwerkampfprinzip schon mal ausprobieren konnte. Sehr interessant, definitiv sehr, sehr interessant. Für mich tatsächlich schon fast an der Grenze zu etwas zu komplex vielleicht. Ich erinnere mich nur daran, dass Merlin sehr selbstbewusst, wie er ist, gesagt hat, ach, fangen wir gleich mal mit Advanced an. Ja, richtig. Und ich meine, ich habe den Advanced-Kampf auch gewonnen, im Gegensatz zu dem leichten Kampf, den ich danach gemacht habe, wo ich voll auf die Fresse gekriegt habe, aus irgendwelchen Gründen. Aber den Advanced-Kampf, wo ich mich ordentlich konzentriert habe, den habe ich gewonnen. Tatsächlich, wie gesagt, es ist ja immer dieser Spagat, da haben wir vielleicht auch schon öfter drüber geredet. Ich erwähne das meistens im Zusammenhang, im Privaten, sagen wir jetzt mal, was Pen-and-Paper-Rollenspiel und so ein Kram angeht. Man muss immer guten Spagat schaffen zwischen Realismus und Spielspaß. Und der ist hier tatsächlich schon so ein bisschen mehr in Kipprichtung Realismus. Und das, glaube ich, könnte schwierig werden. Ich glaube, insgesamt ist die Steuerung, zumindest in den Kämpfen mit dem Gamepad, wesentlich besser. Weil hast es war du mit dem Gamepad gespielt oder mit der Maus? Nee, Maustastatur. Es war an sich super interessant erstmal. Grundlegend ist es so, da werden wir nachher bei For Honor nochmal kurz drauf eingehen. Das Kampfsystem gibt dir vor, du hast dein Fadenkreuz quasi und um den Fadenkreuz sind so Sonnenstrahlen. Insgesamt glaube ich 7 Stück, das heißt 3 für jede Seite und einer zentral oben in der Mitte. Und die geben an, wo sich dein Schwert befindet. Das heißt, du hast 7 Positionen für dein Schwert. Dein Gegner hat genau dieselben 7 Positionen und du musst versuchen, deinen Gegner eben an deiner Stelle zu treffen, wo sein Schwert gerade nicht ist und nicht in Paradestellung ist. Das heißt, wer sein Schwert über seinen Kopf erhoben hat, dann schlägst du nach links oder nach rechts. Das Problem ist, wenn du nach rechts dein Schwert richtest und dann zuschlägst, dann kann dein Gegner noch reagieren, weil er eben sieht, du machst dein Schwert nach rechts. Das heißt, im Idealfall hältst du dein Schwert rechts, switch kurz schnell nach links und schlägst dann von links unten. Außerdem, wenn du einen Schlag von links unten nach rechts oben ausführst, das heißt, wenn du von links unten angreifst, dann dauert es wesentlich länger, zum Beispiel von rechts unten anzugreifen, weil er erst seine Hand rumnehmen muss. Das heißt, du musst auch immer die Position, wo dein Schwert sozusagen deine Schwertbewegung endet, endet immer mit. Mit einbeziehen, ja. Und am besten von da schlagen. Beziehungsweise ich glaube sogar von rechts unten wäre ganz ideal. Sagen wir mal zum Beispiel, du schlägst von links unten und willst dann von links oben nochmal schlagen. Das heißt, du schlägst von links unten, dann ist dein Schwert in der Position, dass du es erstmal nach links oben bewegen musst und dann wieder runterschlagen musst. Viel einfacher wäre es quasi von links unten nach rechts oben zu schlagen, das Schwert den Schwung mitzunehmen und dann eben nochmal von rechts unten nach links oben zu schlagen oder so. All das wird berücksichtigt und das merkst du. Paraden sind auch super schwierig, weil du zum einen in der richtigen Position sein musst und im richtigen Moment drücken musst. Das heißt, es gibt die klassische Parade, einfach gedrückt halten und du parierst. Das ist aber dann kein großer Vorteil für dich, und wenn du die ganze Zeit auf dich einschlägt, dann geht deine Stamina-Leiste runter, weil Stamina gibt es logischerweise auch. Viel idealer ist es, wenn du quasi in der richtigen Position bist und dann im richtigen Moment drückst, bedeutet es, wenn zum Beispiel von oben auf dich rabschlägt und du hast deine Position gerade so, dass du irgendwie von rechts quasi blockst, dass du einfach dein Schwert abgleiten lässt und dann selbst nochmal angreifst. All das ist möglich, all das funktioniert. Das hinzukriegen ist aber tatsächlich ziemlich schwierig und mit einer Maus einfach schwer zu steuern, weil es eine relativ abstrakte Bewegung ist, eben dann deinen Mauszeiger hinzukriegen. Gerade wenn du schnelle Bewegungen machen willst, wenn du schnell nach rechts oben willst, ist es relativ schwer, auf die richtige Position zu kommen. Ja, das könnte sein, dass es dann mit dem Analogstick ein bisschen einfacher ist, auch mit der 360 Grad. Genau, das Gefühl habe ich absolut. Dass wenn du mit dem Analogstick einfach nach rechts, wenn du einfach, ne, du bist links unten, möchtest rechts oben schnell hin, dass du einfach einmal nach rechts oben tickst und der geht. Weil du natürlich auch mit dem Analogstick viel besseres Gefühl dafür hast, wo du wirklich gerade bist. Korrekt. Das war, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen das Problem. Das hat es schwierig gemacht. Wie gesagt, den Advanced-Kampf habe ich gewonnen, den Beginner-Kampf danach, direkt danach habe ich verloren. Es macht auch einen Riesenunterschied, wie viel Rüstung du trägst. Es gab danach noch einen kleinen Kampf mit Vollplatte. Du kannst dir innerhalb des Dorfes noch irgendwo eine Vollplatte besorgen. Wenn du mit der kämpfst, bist du wesentlich träger. Hältst natürlich mehr aus, aber es ist auch wesentlich schwerer zuzuschlagen und die Position zu wechseln. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen an der Grenze zu realistisch. Ist natürlich eine frühe Version, es ist schwer einzuschätzen. Ich habe das Gefühl, es ist fast schon ein bisschen zu komplex. Ein bisschen einfacher könnte man es vielleicht tatsächlich machen. Wie gesagt, da werde ich bei For Honor gleich nochmal drauf eingehen. Die haben ein ähnliches System, allerdings nur mit drei Richtungen, was das Ganze natürlich enorm vereinfacht. Und trotzdem noch eine gewisse taktische, ne, Komplexität gibt. Trotzdem, super Spiel, sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Der Typ war ganz lustig, der mit mir da gestanden hat, der eben mit mir drüber geredet hat. Ich mag, wie gesagt, das ganze Setting. Wir haben ein sehr schönes Pappfaltblatt quasi mitgekriegt, das, glaube ich, auch nicht jeder gekriegt hat. Wir haben uns kurz unterhalten, haben uns eins mitgegeben, wo eben nochmal genau aufgelistet wurde, was das Spiel ausmacht und so ein bisschen auch die Story gezeigt wurde. Das ist ja realistisches Mittelalter, nichts mit Fantasy, nichts mit Drachen. Die Tagline war quasi Dungeons and No Dragons, was ich ganz lustig fand, ehrlich gesagt. Sieht auf jeden Fall cool und super interessant aus. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, aber wie gesagt, derzeit habe ich das Gefühl, das könnte fast ein bisschen zu komplex werden, da könnte vielleicht ein bisschen der Spielspaß drunter leiden, wenn sämtliche Kämpfe immer ein Struggle sind, egal wie gut du dich an das System gewöhnst. Sind wir mal gespannt drauf. Ich habe es ja selbst nicht angespielt, ich habe mehr nur dazu, ich hatte auch schon das Gefühl, es passt schon wirklich das andere Extrem zu Skyrim, während Skyrim einfach das Gefühl, dass simpler geht's eigentlich nicht. Hast du bei Kingdom Come Deliverance das Gefühl, okay, die gehen jetzt wirklich komplett in die andere Richtung. Und viel komplexer geht's eigentlich gar nicht, was passt, so wie sie es gemacht haben, ja. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, sowas hatten wir halt trotzdem nicht. Deswegen bin ich trotzdem noch gespannt, wie das ist und wie sich letztendlich spielen lässt. Auch vielleicht wird's mit dem Controller ein bisschen einfacher sein oder zumindest ein bisschen intuitiver funktionieren. Ja, aber an sich, dass sie das versuchen, wirklich realistisch zu machen, finde ich auf jeden Fall super spannend und interessant, weil, ja. Die Schwäche hat auch schon super viel Spaß gemacht. Absolut. Und vor allem das Krasse ist ja auch, ich meine, das, was ich beschrieben habe, war die erste Stance mit Slicing, also mit Schlagen einfach, mit Schneidbewegungen. Du kannst auch zustechen. Natürlich. Und das ist nochmal ein komplett eigenes System, wo du eben dann auch ausgucken musst, wo steche ich hin und so ein Kram. Er hat mir schon gleich gesagt, ignoriere das am besten erstmal, weil das noch schwerer ist und vielleicht versuchst du erstmal dich damit zu schlagen. War auch, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Aber es gibt halt quasi, also das System kann sogar noch komplexer sein und ist es auch. Also von daher, ich bin da auch sehr, sehr gespannt drauf, definitiv. Sieht schon ganz cool aus. Dann haben wir am nächsten Tag noch zwei große Titel gehabt, über die wir auch noch reden müssen. Und das erste, an dem wir uns gleich dann am nächsten Tag als erstes angestellt haben, war, glaube ich, auch das, was uns persönlich mit Abstand am meisten interessiert auf der Messe. Nämlich Dark Souls 3. Richtig. Und wir sind als erstes dahin und die Schlange, also dazu muss man sagen, der Bandai Namco Stand war jetzt nicht so riesig, der bestand eigentlich so aus zwei größeren Rechtecken, sag ich mal. Der eine war für Dark Souls 3, der andere war für Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Mhm. Und er war jetzt nicht so riesig. Und die Schlange, die ging halt einmal um die eine Seite der Namco Booth rum und dann noch die ganze Strecke, ungefähr die halbe Halle hatte ich das Gefühl, nach hinten, wo schon der riesige Blizzard-Stand war. Ich glaube, das war lustig, weil ja direkt hinter uns fing dann plötzlich Ärger mit den Blizzard-Mitarbeitern an, weil die gesagt haben, es kann nicht sein, weil die Blizzard-Mitarbeiter hatten die Overwatch-Schlange extra schon nicht an die Booth gelegt, sondern auf die gegenüberliegende Seite an die Wand der Halle. Und es gab immer einen Blizzard-Mitarbeiter, der rübergelaufen ist zur Truppe, sich 10 Leute rausgeschnappt hat, sie rübergeführt hat zur Booth und sie da reingelassen hat. Ähnlich wie bei der TGS bei Sony damals gewesen, ja. Richtig, und das heißt, Blizzard hat es extra schon gemacht, damit die Leute nicht im Weg stehen. Und da, wo dann quasi die Overwatch-Schlange gestanden hätte, hätte Blizzard die Overwatch-Schlange direkt an seinen Booth gestellt, da stand plötzlich dann die Schlange von Dark Souls 3. Und dann hieß natürlich irgendwann, okay, das geht so nicht. Wir halten hier extra den Platz frei, nur damit ihr euch hier reinstellt, geht auch nicht. Vor allem stand die Schlange dann auch mitten auf einer riesigen, also auf einer der Kreuzungen, wo es dann zum Ausgang zur nächsten Halle ging. Ja. Wo dann die Leute auch immer durch mussten und dann haben, und als wir es gesehen haben, da standen wir schon halb bei Blizzard. Da haben wir uns auch irgendwie überlegt, sollen wir uns dafür anstellen oder sollen wir erst später kommen. Im Endeffekt war es eine gute Idee, sich hingestellt zu haben, weil die Schlange wurde A noch länger, B haben sie irgendwann zugemacht. Sie wurde auf jeden Fall nicht kürzer, definitiv, nee. Und ja, dann haben wir, ich glaube, wir haben da auch locker 3 Stunden gewartet, glaube ich. Es sah zunächst so aus, müssten wir viel länger warten. Zumindest hatten wir das Gefühl, wir müssen mindestens 4 Stunden Sie haben, ja, das war aber auch mit dem Wärmungstropfen. Bei Division haben wir 3 Stunden gewartet, da haben wir dann aber ganz normal die Division-Demo gekriegt. Bei Dark Souls hat man gemerkt, sie haben nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen und sie haben die Demo gekürzt, die Demozeit, die man hatte. Man hatte nämlich ein offenes Demo-Gebiet und wir durften insgesamt, glaube ich, knapp eine Viertelstunde spielen. Ich glaube, es war ursprünglich locker auf 20 Minuten mindestens ausgelegt. Aber das hätten sie nie hingekriegt, die Schlange war so lang. Deswegen sind wir auch am Ende relativ zügig vorangekommen, weil ich das Gefühl hatte halt, sie haben jetzt einfach die Demozeit verkürzt. Weil wir zum Beispiel haben beide wir sind beide durchgerusht, wir haben beide den Boss nicht gesehen. Es gab wohl einen Boss, den man hätte sehen und angehen können. Wir haben ihn beide nicht gesehen, weil wir nicht hingekommen sind, obwohl wir durchgerannt sind, so schnell wir konnten. Das Problem war natürlich, ich bin auch zuerst mal in die falsche Richtung, also in eine Sackgasse gelaufen, musste dann erst nochmal zurück. Das heißt, es hat mir ein bisschen Zeit gekostet. Ja. Aber vielleicht ist es also, allgemein, wie fandest du denn so die Demo? Ja, wie gesagt, also ich fand's erstmal cool, du bist reingekommen, du bist in einen relativ offenen, großen Bereich gekommen, in dem du dich erstmal frei bewegen konntest. Das war auf so einer mittelalterlichen Burgmauer mehr oder minder. Fühlte sich gleich sehr Dark Souls-ig an, aber man hat auch sofort gemerkt, hatte ich das Gefühl, dass zwischendurch Bloodborne passiert ist. Wir haben da relativ lange drüber diskutiert, inwiefern das jetzt tatsächlich wirklich schneller oder langsamer ist, inwiefern jetzt was so zusammenpasst. Insgesamt, für mich vom Gefühl her, fühlte sich das Spiel insgesamt genauso schnell oder träge an, wie sich die anderen Dark Souls-Teile angefühlt haben. Wir haben beide auch verschiedene Klassen gespielt, was im Nachhinein ganz praktisch war. Du hast einen klassischen Ritter, glaube ich, gespielt, ne? Ja. Und ich habe so einen Wikinger-Charakter gespielt. Die Rolle fühlt sich definitiv schneller an als vorher. Die Strafe-Bewegung, hatte ich das Gefühl, fühlt sich nicht schneller an. Du hast das Gefühl, die fühlt sich doch definitiv schneller an, weil du schnell in den Rücken von Leuten kommst. Schwer einzuschätzen insgesamt, aber auf jeden Fall, das Spiel fühlt sich auf jeden Fall schneller an, in gewisser Hinsicht. Man merkt eben, dass Bloodborne zwischendurch passiert ist. Trotzdem noch wesentlich klassischer Dark Souls auf jeden Fall. Gegner waren cool, definitiv. Es gab so eine Art kleinen zwischenstärkeren Gegner. Die meisten Gegner am Anfang waren letztendlich wie normale Hollows, die man aus der Undead Burg in 1 zum Beispiel kennt. Ja, so Zombie-Soldaten-mäßig quasi, die relativ easy ausgeschaltet wurden. Zwischendurch gab es dann einen Ritter in voller Rüstung mit einem großen Schwert, der dann ein bisschen schwieriger zumindest war, wo man ein bisschen mehr Taktik braucht, der ein bisschen schneller und aggressiver war, vielleicht so ein bisschen wie die Gegner aus Iron Keep in Dark Souls 2. Und wie gesagt, irgendwann hätte es wahrscheinlich noch einen Boss gegeben. Es gab einen kleinen Hinterhalt, wo man in einen riesen Haufen Leute reingelaufen ist. Wo man auch von einem Drachen hätte sich... Den ich zum Beispiel gar nicht gesehen habe, den Joe gesehen hat. Das anscheinend gab es auch noch einen Drachen, der irgendwo oben drauf, das ein Feuer gespielt hat. Den habe ich komplett nicht gesehen, weil ich da anders rangegangen bin an die ganze Situation. Insgesamt auf jeden Fall, um zu sagen, wie es angefühlt hat, es hat sich super angefühlt. Man fühlt definitiv einfach das Dark Souls wieder. Ich hätte sofort wieder Bock weiterzuspielen. Es hat schon gleich Fun gemacht. Ich glaube, es war ein großer Vorteil, dass wir beiden das Spiel schon relativ, also dass wir beiden in Anführungsstrichen Dark Souls-Veteranen sind, soweit man das eben sein kann. Und dadurch uns sehr, sehr schnell zurechtgefunden haben und dadurch auch relativ zügig und schnell vorangekommen sind. Ich bin nicht einmal gestorben, ich bin ziemlich schnell vorangekommen. Ich hatte eigentlich kein Problem mit irgendeinem Gegner. Ich habe, wie gesagt, leider trotzdem den Boss nicht gesehen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ich hätte gerne den Boss gesehen. Klar, das ist dann auch immer so ein bisschen Spoiler, aber ich hätte trotzdem einfach Bock drauf gehabt, einen kleinen Mini-Boss-Kampf zu haben zumindest. Anzufangen und es zu probieren. Was, wie gesagt, leider nicht funktioniert hat. Aber ja, gute Demo. Es ist nichts, was mich völlig weggeblasen hat, und aber auch überhaupt gar nichts, was mich irgendwie enttäuscht hätte. Es war eigentlich das, was ich erwartet habe, und da ich relativ hohe Erwartungen daran hatte, muss ich sagen, ist es doch ein sehr positiver Besuch da gewesen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich dahin anzustellen und das Ganze einmal anzuspielen. Ich würde auch sagen, dass es sich gelohnt hat. Also es hat mir auch schon wieder super viel Spaß gemacht sofort. Ich meine, ich komme ja auch jetzt erstmal direkt von Bloodborne, das heißt, ich hatte dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Umgewöhnungsschwierigkeiten, zumindest ja, das wieder... Ja, glaube ich. Okay, ich habe jetzt wieder ein Schild. Vielleicht sollte ich das benutzen. Vor allem kein Regain, nicht einfach... Ich habe auch kein Regain und ich habe auch nicht mehr meine... Das ist ja auch das Problem. Bei Bloodborne funktioniert bei mir Regain ja vor allem deswegen so gut, weil ich einen super schnellen Dex-Build habe und so 2 kurze Dolche benutze, mit denen ich, glaube ich, in meiner Stamina-Leiste locker 8 bis 10 Mal zuschlagen kann, ohne dass meine Stamina-Leiste ausgeht. Das heißt, für ein Souls-Spiel schon super viel Button-Mashing eigentlich. Und das war dann erstmal wieder, oh Gott, ich kann nur noch 3 Schläge machen. Es ist schon schneller, aber ich immer ein bisschen langsamer. Der Schild ist jetzt auch wieder da und sollte auch in teilweise auch benutzt werden. Ja, und wenn man diese Taste einfach lange nicht mehr benutzt hat, weil L1 in in Bloodborne einfach nur der Transformationsmodus der Waffe ist, ist halt so, oh Gott, was war mein Schild? Ach ja, hier. Ah ja, okay. Und ja. Mir ist dann halt aufgefallen, dass da waren wir uns dann nicht so ganz einig, ob das vielleicht auch an der anderen Charakterklasse lag, aber ich hatte zumindest das Gefühl, beim Strafen bin ich sehr viel schneller um die Gegner rumgekommen und konnte eigentlich alles mögliche backstabben. Das Gefühl hatte ich jetzt bei den alten Dark Souls-Teilen nicht, weiß nicht, ob das vielleicht an fehlenden oder an falscher Erinnerung liegt oder so, aber zumindest ich hatte das Gefühl, es fühlte sich schon auch ein bisschen zügiger an. Also generell ja. Hat Mary schon recht, ich habe auch schon das Gefühl, dass es ist schon noch Dark Souls, es ist auf jeden Fall kein Bloodborne, also Bloodborne ist nochmal eine Stange schneller auf jeden Fall, aber es fühlt sich schon alles ein bisschen nochmal ein bisschen, sag ich mal, dynamischer, würde ich sagen, und schneller an, was aber, glaube ich, dem Ganzen kein, also das, was kein Nachteil ist, man hat trotzdem immer noch dieses Gefühl von Weight in deinen Schlägen, dass du immer noch auf deine Stamina aufpassen musst, dass du auch relativ viel also auf deine Deckung eben achten musst, also dieses Dark Souls ist immer schon noch drin. Und aber dass es ein bisschen schneller ist, glaube ich, ist doch gar nicht so verkehrt, fand ich jetzt eigentlich auch. Also es hat sich schon sehr natürlich und gut angefühlt. Und ich freue mich auf Dark Souls 3 auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch nicht mehr gehypt. Ich glaube, auf Bloodborne war ich mehr gehypt, ganz einfach, weil es so anders war. Aber ich freue mich darauf, auch wieder ein neues Dark Souls zu spielen, auf jeden Fall. Ich definitiv auch. Auf jeden Fall mehr auch als 2. Wie gesagt, bei 2 war ich auch auf hohem Niveau enttäuscht. Ich habe das Gefühl, 3... könnte wieder mehr einfach dann für mich an den ersten Teil auch ankommen und mir dann auch ein bisschen mehr Spaß machen. Ja, definitiv, also die Geschwindigkeit ist ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie auch so ein Ding, dass natürlich die Demo, wir haben beide Charaktere gespielt, die erstmal von außen so aussahen, als ob sie relativ schwere Rüstung tragen, die fühlten sich beide sehr schnell an. Das Problem ist auch, wir konnten nicht ins Charaktermenü gehen, also das war etwas, richtig, was sie in der Demo ausgeschaltet haben. Ich habe nämlich noch gedacht so, hey, habe ich vergessen, wie der Knopf für das Charaktermenü ist, aber nee, es gab anscheinend einfach keinen. Richtig, und das ist halt so eine Sache, das heißt, es kann auch gut sein, dass sie einfach halt relativ schwere Rüstung genommen haben, aber die Charaktere künstlich schneller gemacht haben, als ob sie weniger Rüstung tragen, damit es halt. Ja, ich hätte nämlich gerne gewusst, wie Dex habe ich jetzt eigentlich, oder wie viel. Zum Beispiel. Also, man hat schon ganz klar gemerkt, dass es irgendwie, die fühlten sich schneller, als sie hätten sein sollen. Ich glaube, im letztlichen Spiel wird es auch so sein. Ich glaube, sie haben es für die Demo gemacht, weil ganz klar war, wenn wir uns halt, wir können kein Dex-Bild machen, weil die Leute dann zu squishy sind, zu schnell sterben. Wir können jetzt aber auch nicht dafür sorgen, dass sie halt super langsam sind, quasi mit schwerer Rüstung, schweren Schritten, langsame Rollen und sowas, weil das auch zu kompliziert ist. Das heißt, sie haben, glaube ich, die Schnelligkeit eines Dex-Builds mit relativ viel Rüstung verbunden. Das ist, glaube ich, einfach so ein Gamescom-Ding und lässt, glaube ich, noch nicht so viele Schlüsse auf das letzte Spiel zu. Ja, dann noch der letzte große Titel, den wir noch so ein bisschen hier haben, und dann machen wir noch so ein paar kleinere, würde ich sagen. Scalebound haben wir uns noch angeguckt. Deswegen haben wir vorhin noch nicht bei der Pressekonferenz drüber geredet, und deswegen machen wir das jetzt eben hier an dieser Stelle. Scalebound war so ein Ding, wo wir, glaube ich, beide nicht so mega interessiert dran waren, nachdem wir dann auf der Microsoft-Pressekonferenz. Beziehungsweise, ja, ich war sehr interessiert vor der Microsoft-Pressekonferenz und dann so ein bisschen ernüchtert danach. Ich muss auch sagen, ich bin ja niemand, der groß Platinum Games Spiele gespielt hat, aber ich kenne sie natürlich. Ich weiß, wie sie aussehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich einschätzen kann, wie sie auch anfühlen. Du hast zumindest ein bisschen Metal Gear Rising gespielt. Ich habe schon ein bisschen Metal Gear Rising gespielt. Ich habe die auch oft genug über die Schulter geschaut. Das ist halt sehr, sehr schnell einfach. Sehr zügiges, schnelles Combo-Kampfsystem. Und das, was man jetzt von Scalebound gesehen hat im Vergleich, fühlt sich schon tatsächlich arg träge an für ein Platinum-Spiel. Wir haben letztendlich in der Booth die Gameplay-Szenen, die man im Trailer gesehen hat, wurden einfach bei uns nochmal live gespielt, letztendlich, so ähnlich wie es bei Horizon war. Das heißt also, den Trailer, den man da gesehen hatte, wo er eben landet mit seinem Drachen und dann gegen so ein paar Typen irgendwie einen Kampf vom Zaun bricht und sich zwischen seinem Drachen unterhält, dann setzt er seine Kopfhörer auf und fängt an zu prügeln. Letztendlich haben wir genau dasselbe da auch gesehen. Wir haben darüber hinausgehend noch einiges gesehen, was zum Beispiel noch Customization angeht. Man hat gesehen, wie man seinen Drachen noch individualisieren kann. Nicht nur kosmetisch, sondern auch von den Fähigkeiten, die er hat. Was man überhaupt für Möglichkeiten mit dem Drachen eben noch hat. Noch ein bisschen was zum Multiplayer und so ein Kram gesehen. Also ganz minimal erweitert, aber grundlegend war das schon eigentlich im Großteil eben das, was dann da vorher als Gameplay-Trailer zu sehen war, wurde eben live für uns nochmal gespielt. Ich habe auch das Gefühl, dass sich der Combat derzeit einfach auch clunky anfühlt, wenn man zuguckt. Ich habe es, wie gesagt, überhaupt nicht selber gespielt, das ist natürlich jetzt große Spekulation, aber es ist langsamer definitiv als die Sachen, die man normales von Platinum gewöhnt ist, und es fühlt sich auf jeden Fall nicht so flüssig und zügig an. Nicht dieses typische, was man auch im Metal Gear hat, so superschnelle fließende Schwertbewegung, zack, zack, zack, von einer Kombo die nächste, von einem Gegner zum nächsten. Das fühlt sich definitiv an. Es fühlt sich viel mehr an wie so ein eher klassisches Action-RPG. Ein bisschen träger, ein bisschen langsamer, Schläge, die länger dauern, dafür ein bisschen mehr Impact haben, größere Waffen dadurch auch. Auch wenn man zum Beispiel mit einem Pfeil und Bogen schießt, nicht einfach die so zing, zing, zing, sondern so zack, zielen, laden, Einschuss, das fliegt ein bisschen explodiert. Es fühlt sich einfach wesentlich langsamer an und ein bisschen schwerfälliger. Ich muss natürlich sagen, Hideki Kamiya, also der Director, hat ja auch gesagt, er wollte mit diesem Spiel auch wirklich ein Action-RPG machen. Also ja, es war nie der, also es war nicht der Plan, ein Spiel wie Bayonetta zu machen. Das ist auch, sag ich mal, ja, legitim. Mich persönlich hat das natürlich in dem Sinne ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht sage, also ich sage nicht, dass ich keine Action-RPGs mag. Ich glaube, wenn ich von Platinum was anderes. Richtig, also ich glaube, wenn es jetzt irgendeinen random Entwickler gegeben oder wäre, der jetzt dieses Spiel vorstellt, dann habe ich so, okay, es sieht aus wie klassisches Action-RPG-Combat, mit einem Drachen-Companion und so weiter, würde ich sagen, es sieht einigermaßen interessant aus, bin cool, aber ich glaube, von Platinum habe ich mir dann doch wirklich dann erwartet, okay, ich habe dann einen Typ, der aussieht wie der neue Dante aus Devil May Cry, ob man den jetzt mag oder nicht, muss sei dahingestellt. Ich mag jetzt das Design vom Helden jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. No. Aber das, was man ja im Reveal-Trailer so gesehen hat, er reitet auf diesem Drachen gegen diese fette Hydra und da hast du schon gedacht, okay, ich habe schon dieses Metal Gear Rising so im Kopf, er springt jetzt gleich mit seinem Drachen los, macht super viele komische flashige Sachen, rennt dann auf der Hydra hoch und der Drache macht irgendwas. Das habe ich mir ungefähr vorgestellt, wie sich dieses Spiel spielt. Natürlich ist es vielleicht auch ein bisschen dann natürlich falsche Vorstellung von mir, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass, wie du schon gesagt hast, Combat fühlt sich mega clunky an. Du hast nicht das Gefühl, dass es jetzt mega viele Kombos oder komplexe Kombos erfordert, aber du hast auch nicht das Gefühl, dass es wirklich sehr rewarding aussieht, was er da macht. Also du hast das Gefühl, du drückst halt auf die Knöpfe und das passiert irgendwie was, du siehst die Schadensleiste, aber du hast das Gefühl, was du eigentlich bei Bayonetta hast, was du bei Metal Gear Rising hast, ist, wenn du wirklich richtig coole Kombos hinkriegst oder zwischen sag ich mal, Kombos und Ausweichen und Dashen und so weiter, dann es schaffst, ohne Schaden dich dann durch die Gegnermasse zu prügeln, das ist extrem rewarding und das macht Platinum Games so gut und die Kämpfe sehen halt überhaupt nicht rewarding aus, meiner Meinung nach. Sieht ehrlich gesagt so, naja, man muss es halt irgendwie machen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es unglaublich viel Spaß macht. Und ja, dann noch kommt natürlich noch dazu, du kannst natürlich den Drachen dann noch befehlen, bestimmte Sachen zu machen oder bestimmt ihm Hinweise darauf geben, okay, greif das an, oder gibt's dann wahrscheinlich auch bestimmte Kooperationsmöglichkeiten, womit du dann bestimmte Sachen vielleicht flanken kannst und so weiter. Aber du siehst ja auch diesen einen Kampf gegen diese riesige Gottesanbeterin oder was auch immer das war. Mhm. Wo sie dann auch irgendwie zusammenarbeiten, wo er dann ihm dann auch befiehlt, dann seine fette Feuerattacke zu machen. Das Problem, was ich dann irgendwie dann, während ich dann diese Demo dann zum zweiten Mal gesehen hatte, war dann, dass ich das Gefühl hatte, ich würde so gerne irgendwie den Drachen gerade steuern und nicht den Typen. Also es wird ja viel mehr Spaß machen, glaube ich, im Endeffekt den Drachen zu steuern, was du wohl nicht kannst, zumindest haben sie nicht gesagt. Du kannst ihn. Sie haben auch explizit gesagt, dass du es nicht kannst. Sie haben sogar gesagt, dass deswegen, du kannst auch den Drachen in dem Sinne nicht indirekt direkt steuern, indem du ihm wirklich direkte Befehle gibst, weil der Drache, hat er ja auch gesagt, eine eigene Intelligenz, richtig. Du sagst, du kannst ihm nur Hinweise geben, da ist was und er macht halt vielleicht. Das, was am meisten Sinn macht. Du kannst zum Beispiel sagen, zerstör bitte das Ding, und wenn er gerade nichts Besseres zu tun hat, zerstört er das halt. Aber wenn er gerade mitten im Bosskampf ist und sagt, zerstör bitte den Generator hinten, dann sagt er, du kannst dich mal und kämpf weiter gegen den Boss. Also es gibt schon eine gewisse KI-Routine, die selbstständig arbeiten, und genau, du kannst ihm eher so Hinweise geben und so indirekt sagt er halt, okay, ich mach's oder ich mach's nicht oder ich mach's auf meine Art und Weise. Was schon bedeutet, das haben sie auch gesagt, die ganze Zeit, sie haben gesagt, der Drache, den kannst du nicht einfach so von wegen, das ist nicht einfach nur so ein Sidekick, dem du Befehle gibst, der ist theoretisch schlauer als du in der Spielwelt. Älter als du wahrscheinlich auch. Älter als du, mächtiger als du, und der macht halt, was er will, aber du kannst ihm halt, ne, so Tipps geben oder so indirekte Befehle geben, und die wird er dann halt ausführen, sobald er kann und sobald es irgendwie Sinn macht. Von daher, das klingt sehr explizit nach, du kannst den Drachen nicht steuern. Es geht auch darum, dass du ihn nicht steuern kannst. Es geht auch darum, dass du ihm nicht mal irgendwie direkte Befehle geben kannst, sondern dass du ihm wirklich nur indirekt sagen kannst, das hätte ich gern, und dann schauen wir mal, ob der Drache es macht, auf jeden Fall, ja. Aber das ist halt wieder in dem Sinne ein bisschen doof, wenn ich dann halt das Gefühl habe, die Drachen sehen ziemlich kickass aus, auch das, was sie können. Aber du hast nicht wirklich eine Kontrolle darüber, was er wirklich tut. Und stattdessen kontrollierst du den Typ, der meiner Meinung nach relativ lame Moves hat. Es ist, es ist schwer. Also ich meine, ich gebe dir auf jeden Fall recht, das Gefühl hatte ich auch. Ich würde ein bisschen einschränken, dass ich das Gefühl hatte, diese ganze Gamescom-Demo, sowohl als wir sie live gespielt gesehen haben, als auch im Trailer, war darauf ausgelegt, den Drachen noch einfach zu zeigen. Und das hat man daran gemerkt, dass im Normalfall, egal wo du gerade gekämpft hast, die Kamera immer auf den Drachen gerichtet war und er einfach nur so pseudomäßig zwischendurch mal ein paar Knöpfe gedrückt hat. Weißt du, was ich meine? Ich hatte manchmal das Gefühl, wenn man ihn gesehen hat, vor ihm standen drei Gegner, im Hintergrund hat der Drache gerade gegen einen Batzen Gegner gekämpft. Dann war es nicht so, dass er die drei Gegner einfach schnell fertig gemacht hat, indem er eine schnelle Combo gemacht hat mit seinem Schwert und sie fertig gemacht, sondern er ist einfach stehen geblieben. Sie haben ein bisschen auf ihn eingeprügelt, während er versuchte, die Kamera auszurichten, hat er so unmotiviert 3-4 Mal auf eine Attacke gedrückt, bis sie dann tot waren, und dann ist er erstmal stehen geblieben und hat weiter im Drachen zugeguckt. Weißt du, was ich meine? Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es tatsächlich darum ging, das Kampfsystem tatsächlich zu zeigen, sondern hauptsächlich darum, gegen den Drachen zu zeigen. Von daher, so Benefit of the Doubt, mit ein bisschen Glück quasi, muss man ihnen auch einräumen, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass das Kampfsystem doch ein bisschen cool und dynamisch ist. Sie haben bloß nichts davon gezeigt, weil es eigentlich um den Drachen ging. Weil das Gefühl hatte ich nämlich, dass man selbst so, ganz ehrlich, auch als man den großen Bosskampf gehabt hat, da hätte er auch viel mehr angreifen können. Aber er hat insgesamt, glaube ich, 6-7 Angriffe angebracht. Er hat sich natürlich dann transformiert. Anscheinend kann sich der Held ja auch in so eine Art halbdrachenmäßiges Viech verwandeln. Aber selbst das war ein bisschen underwhelming, fand ich dann. Also es ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, im besten Fall ist es einfach nur sehr schlecht gewählt gewesen. Das Kampfsystem ist cooler, als es in dem Trailer den Anschein gemacht hat. Und sie haben einfach nur sich dafür entschieden, den Drachen hauptsächlich zu zeigen und nicht das Kampfsystem zu zeigen. Im Worst-Case-Szenario ist das Kampfsystem einfach nicht besonders gut und einfach genau so, wie es da ausgesehen hat. Und der Drache, der das große Highlight ist, genau wie du gesagt hast, ist ein bisschen traurig, dass man die ganze Zeit die Figur anguckt, die man gerne steuern würde, aber nicht kann. Das wäre so Worst-Case-Szenario. Ich finde es noch schwer einzuschätzen, definitiv. Ich würde ihnen auch durchaus zutrauen, dass es einfach, dass sie halt einen sehr großen Fokus auf den Drachen gelegt haben, ohne dass es jetzt große Aussagen über das Kampfsystem zulässt. Vielleicht ist das doch trotzdem ganz cool. Sie haben bloß nicht so viel davon gezeigt. Aber du hast schon recht. Also im ersten Moment, so First Impression, habe ich das Gefühl, haben sie zumindest eine schlechte Präsentation dafür gewählt, wenn das Kampfsystem besser ist. Ich bin auf jeden Fall erstmal ernüchtert. Ich glaube, im Internet sind die Spiele geteilt. Also manche finden das auch ganz cool, weil sie mit dem schnellen Platinum-Games oder Kampfsystem normalerweise nichts anfangen können. Mhm. Und eher dieses Action-RPG dann auch viel besser finden. Ich persönlich muss sagen, ich bin ernüchtert. Es war so dieses große, oh Gott, muss ich mir dafür eine Xbox One kaufen? Momentan würde ich sagen, nö. Ja, stimmt. Das stimmt schon. Ja, so ging es mir letztendlich auch. Das ist wahr. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch so ein bisschen auf die Indie-Titel ein. Beziehungsweise wir waren danach noch ja weiter bei Microsoft. Vielleicht bleiben wir da kurz dabei. Damit können wir dann in die Indie-Titel einsteigen. Dann würde ich sagen, steigen wir ein mit dem Xbox Elite Controller, mit dem du dich ja ausführlich beschäftigst. Ich habe ja nur kurz am Ende so ein bisschen rumgespielt. Ja. Dieser Xbox Elite Controller, den sie ja damals auf der E3 angekündigt haben, der stolze, ich weiß nicht mehr, 150 Euro. 150, ja. 150, entweder waren es Dollar oder Pfund, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie. Ja, Pfund so, wäre ja absolut horrendes. Ja, ich war ja gut, aber wird ja eh dasselbe sein. Jedenfalls dieser super teure Controller, den konnte ich mir mal anschauen, den konnte man auch auseinandernehmen und eben sich so zusammenbauen, wie ihn haben möchte. Also da hat dann auch jemand dann gezeigt, okay, was kannst du da eigentlich austauschen und wie funktioniert das? Und das Set, da ist wirklich alles drin, was man irgendwie so braucht. Also verschiedene Analog-Sticks, konkav, konvex, was du eben haben willst, verschiedene Größen auch. Also willst du lieber, dass sie ein bisschen mehr rausgucken als bei anderen? Die hatten zwei verschiedene Digi-Kreuze, eher so ein klassisches Digi-Kreuz, was glaube ich eher für so ein Beat'em Up geeignet, beziehungsweise Fighting Games, und anderes, was so ein bisschen so einem, schwer zu beschreiben, wie es ist. Das ist kein klassisches Digi-Kreuz, dass du einfach so ein Kreuz hast, sondern einfach so ein rundes Ding, was sich aber auf 360 Grad so drehen lässt. Also fast schon so eine Mischung aus einem Analog-Stick und einem D-Pad eben. Und du konntest eben auch hinten diese vier Extra-Tasten eben noch befestigen. Und konnte man auch sich auch eine Demo dann eben sich anschauen oder spielen, mit denen dann gezeigt wurde, welche Vorteile das eben haben könnte, dass du diese Modifikation machen kannst. Zum einen kannst du zum Beispiel den Weg, den du verbrauchst, wenn du R2 und L2 drückst, verringern, sodass wenn du wirklich ganz oft auf diese Taste drücken musst, nicht mehr so viel Zeit verbrauchst, um diese Taste zu drücken, sondern dass es sehr viel schneller und flüssig und eben zackiger geht, dass du das machen kannst. Du kannst eben einstellen, dass die Sensorik oder dass die, wie nennt man das? Also das ist nicht mehr ganz so empfindlich ist, wenn du den Analogstick bewegst in bestimmten Situationen, wenn du ein bisschen mehr Feingefühl hast, das kannst du einstellen. Du kannst deine Face-Buttons oder andere Buttons auf die vier Tasten hinten dranlegen, also die du mit diesen vier Heben betätigen kannst. Was dann eben so paddelt, richtig, ähnlich wie beim Steam-Controller. Was dann eben bedeuten würde, dass du eben gleichzeitig den linken und den rechten Analogstick benutzen kannst, während du eben noch die Face-Buttons drückst, was dann normalerweise immer ein bisschen schwierig geht, vor allem mit der Verbindung rechter Analogstick und Face-Buttons. Das einzige Problem, was ich da noch hatte, ist, dass ich natürlich noch nicht gewohnt war, welcher Paddel ist das, P1, P2, P3 und P4. Da war ich halt so, okay, ich muss jetzt P2 und P4 drücken, welches von denen ist es jetzt, keine Ahnung. Ja. Daran müsste man sich dann noch gewöhnen. Man kann alles umkonfigurieren, man kann theoretisch dann auch bestimmte Settings speichern, mehrere, damit man dann sofort wieder zurück kann. Und ergonomisch und so weiter, also ist halt basiert halt auf dem Xbox One Controller, der wiederum auf dem 360 Controller basiert, also liegt sehr gut in der Hand. Und ich glaube immer noch, dass der Preis ein bisschen teuer ist, aber ich muss schon sagen, der Controller war schon ziemlich gut. Also man hat zumindest das Gefühl, man hat 150 Euro Wertigkeit auch in der Hand. Richtig, also wenn du Wert darauf legst, darauf, dass du den modden kannst auf bestimmte Situationen und dass du eben diese ganzen Optionen eben haben möchtest, würde ich schon sagen, dass der das auch wert sein kann. Definitiv, ja. Also ich habe ihn hier nur kurz in der Hand gehabt, habe auch so ein bisschen rumprobiert, was ganz cool war. Es gab eben ein Modell, wo du einfach austauschen konntest, wo du zum Beispiel auch höhere Analogsticks anbringen konntest, die halt wesentlich weiter raus kommen aus dem Controller, sodass natürlich die Bewegungsabläufe andere sind, ne, dass du ein bisschen längere Bewegung zurücklegen musst, dass du ihn aber vielleicht auch mit zwei Fingern direkt anfassen kannst und so. Es gibt schon krass viele Modifikationen und er fühlt sich auch tatsächlich sehr, sehr gut und wertig an. Er liegt schön schwer angenehm in der Hand. Ich finde die Paddel sehr, sehr gut. Dadurch, dass es auch alles einfach nur mit so Magneten gemacht ist, sodass du wirklich einfach die Sachen austauschen, die du einfach nur kurz rausziehst und anpackst. Super einfach austauschen. Also es ist eine Sache von ein paar Sekunden. Und trotzdem fühlt sich sehr, sehr sicher an. Das finde ich sehr beeindruckend an der Sache. Das ist ja das Problem, da hat man das Gefühl, entweder ist es sehr, sehr fest verbaut, sodass es sich dann halt eben wertig anfühlt und anfühlt, also wirklich auch lange hält. Oder es ist halt eben relativ locker, aber fühlt sich auch gleich ein bisschen so an, ne? Weißt du, alles so klappert ein bisschen Plastik, so ein bisschen. So ein bisschen billig, aber. Genau. Aber tatsächlich, diese 150 Euro gerade da, merkst du sie, du kannst einfach Dinge rausziehen, eine andere reinstecken, du hast trotzdem das Gefühl, es sitzt total fest und total sicher da drin. Ja, also ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, das ist tatsächlich so 75 Pfund anscheinend ungefähr und eben $150 und Euro. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es sehr, sehr teuer ist für Leute, die aber Wert drauf legen. Die kriegen zumindest, ne, die kriegen kein völlig overpriced Produkt, sondern die kriegen tatsächlich für die $150 auch entsprechenden Gegenwert. Frage ist es das einem wert, die $150? Richtig, ich meine letztendlich, Euro, niemand muss es sich ja kaufen. Richtig. Aber dass sie die Option anbieten, glaube ich, ist okay, ist auch gut so und zumindest ich kann sagen, der Controller ist einfach ziemlich gut. Also wenn er ein bisschen billiger wäre oder ich habe halt keine Xbox und vielleicht, wenn ich am PC spielen würde, würde ich mir schon überlegen, das dann auch vielleicht zu holen, wenn ich ihn auch Wert legen würde. Also das ist schon, also ein gutes Produkt auf jeden Fall für den Preis. Du kriegst schon, was du da bezahlst. Ist trotzdem immer noch sehr teuer. Ja, halt, ne? Ja, würde ich sagen, steigen wir dann damit so ein bisschen in die Ecke ein. Ich habe nämlich dann in der Zeit, wo du quasi den Xbox-Controller ausprobiert hast, beziehungsweise da hatten wir uns gerade kurz getrennt. Ich habe mich bei Cuphead angestellt. Du bist dann dazugekommen, hast dann einfach den Controller ausprobiert, weil es direkt nebenan war. Und ja, ich habe Cuphead nebenher gespielt. Ist ein bisschen schade gewesen, weil es war eine Zwei-Spieler-Demo, eine Local-Multiplayer-Demo, wo du mit zwei Spielern eben Level spielen konntest. Problem war, mein Mitspieler war so hochgradig inkompetent, dass es ging auf keine Kur mehr. Und vor allem war er so, er hat es zweimal probiert, hat zweimal extrem gut versagt und ist dann einfach gegangen und wir hatten noch 10 Minuten Spielzeit, die ich dann alleine spielen musste. Gegen Bosse, die offensichtlich für zwei Personen gedacht waren, war das ziemlich haarig und ich habe leider keinen einzigen von denen besiegt gekriegt. Ich bin immer so kurz davor gewesen, bis ich irgendwann gestorben bin, weil klar war, okay, mir fehlt einfach der Schaden und irgendwann geht's halt nicht mehr. Insgesamt fühlt sich das sehr, sehr cool an. Ich muss auch noch sagen, Artstyle ist übertrieben gut. Auch die Animation und so ein Kram, es ist alles wunderschön flüssig, es sieht einfach aus wie so ein alter Popeye oder Mickey Mouse Cartoon. Super irre dabei auch, also wirklich richtig bescheuert, die Hintergründe und der ganze Kram. Ist alles so ein bisschen immer an der Grenze zu merkwürdigen LSD-Trip mit diesen Comics. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr sehenswert, ein extrem gut aussehendes Spiel. Gameplay-technisch ist es einfach so ein Metal Slug Contra 2D-Sidescroller-Shooter. Cool auf jeden Fall. Du kannst in quasi 8 Richtungen schießen. Dieses klassische, was ja damals dann auch groß beworben wurde, zum Beispiel das erste Mal eben mit einem Digipad eben auch die Zwischenrichtung hat es nicht nur oben und unten, nicht nur oben und rechts, sondern eben, ne, schräg rechts oben und schräg links oben und so. Du kannst in all diese Richtungen schießen, du kannst springen und das war's vom Prinzip, zumindest in der Demo, die wir gesehen haben. Projektilen ausweichen, auf Bosse und kleine Gegner schießen und das war's. Also relativ straightforward. Wie gesagt, ich glaube, was das Spiel ausmacht, ist einfach der Artstyle absolut. Es fühlt sich sehr schön arcadisch an. Es fühlt sich genau dieses typische Arcade-Feeling so Bullet-Hell-mäßig einfach ausprobieren, Trial and Error immer wieder probieren, besser werden und dann einfach in mehreren Anläufen einfach so dieses Level durchbrettern. Die sind alle wunderschön designt. Ich glaube, tatsächlich das Spiel lebt sehr, sehr von seinem Artstyle, seinem Art-Design. Und Gameplay-technisch ist jetzt keine große Überraschung, aber auf jeden Fall grundsolide und spaßig genug, dass es, glaube ich, definitiv ausreicht. Also es ist jetzt nicht nur rein die Grafik, sondern das kann durchaus spielerisch auch schon durchaus überzeugen und funktionieren. Es ist jetzt einfach nicht mega innovativ oder sonst irgendwas. Ich glaube, es geht auch, wie gesagt, dabei einfach eher um den Stil als um alles andere. Und es ist tatsächlich einfach auch in Bewegung ein übertrieben wunderschönes und cooles Spiel. Das muss ich definitiv sagen. Cool. Ja. Du hast dann ja zwischenzeitlich Mighty No. 9 probiert. Richtig, Mighty No. 9, falls für die, die es noch nicht mitbekommen haben, das wurde ja mittlerweile verschoben und zwar um ein ganz großes Stück sogar. Es sollte ursprünglich im September rauskommen, wurde jetzt auf Frühjahr 2016 verschoben, also um knappes halbes Jahr, weil man anscheinend noch ein paar Bugs hat, die man noch beheben möchte und so, aber halbes Jahr hört sich schon noch mehr als nur ein paar Bugs an. Muss ich persönlich sagen. Ich konnte es aber auf der Gamescom anspielen, konnte auch schon zwei Levels spielen, habe zwei Bosse gemacht und ja, ohne jetzt die alten Mega Man-Teile gespielt zu haben, fühlt sich das schon doch wie ein Mega Man-Teil auf jeden Fall an. Also man merkt natürlich, Keiji Inafune weiß schon, warum er dann eben wieder so ein Spiel machen wollte. Eben dieses klassische Platforming und Schießen, also Man muss auch kleine Rätsel lösen und kämpft dann eben diese klassischen Bosse, gegen die man dann auch, also ja, klassische Mega Man-Bosse eigentlich, die man spielt. Und ich hatte schon das Gefühl, das ganze Spiel wirkt eigentlich schon sehr rund und auch recht fertig eigentlich. Also größere Bugs sind mir jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen, den zwei Levels, die ich gespielt habe. Jetzt war es auch nicht, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie was riesig Bahnbrechendes ist, aber zumindest grundsolide. Das Einzige, was da wirklich, wirklich negativ auffallen ist, ist wirklich der Grafikstil. Also das haben ja auch schon viele von den Backern bei der Kickstarter-Kampagne bemängelt. Also, dass dann die ersten Artworks, die gezeigt wurden, die ein klassisches 2D, eben 2D-Cell-Shading, Bild vermittelt haben, eben nicht so ist, sondern es einfach ein klassisches 3D-Spiel ist, aber das 3D einfach nicht besonders gut aussieht. Also, Texturen sind nicht extrem hoch aufgelöst und das Ganze sieht noch ein bisschen, also die Kanten sind so leicht blurry und so weiter. Also es sieht einfach nicht besonders schön aus, so als im Gesamt, so als Gesamtpaket. Mhm. Und das fällt einem schon beim Spielen auf jeden Fall sofort auf, dass es irgendwie ein bisschen so ein Wermutstropfen ist. Ansonsten würde ich sagen, ja, grundsolider Mega Man Nachfolger, spiritueller Mega Man Nachfolger. Aber jetzt auch nichts bahnbrechend, habe ich das Gefühl. Also ich hätte es, glaube ich, auch cooler gefunden, wenn sie es irgendwie bei so einem 2D oder zum 2,5D ähnlich wie in Guilty Gear belassen hätten. Wäre, glaube ich, die schlaue Entscheidung im Nachhinein gewesen, ja, das glaube ich auch. Das haben wir ja von Anfang an schon gesagt, dass wir auch das Gefühl hatten, dass es dann letztendlich in den Screenshots, die man gesehen hat, im Vergleich zu eben den Konzeptzeichnungen, hatte man schon das Gefühl, oh, das sieht jetzt aber ein bisschen wonky und weird aus. Ich hoffe, dass Bloodstain zum Beispiel wirklich bei diesem 2,5D bleibt und eben nicht das gleiche Schicksal erleidet, weil... Es deutet ja alles darauf hin, ich glaube, da muss man sich nicht so groß Sorgen machen, ja. Vielleicht lernen sie auch einfach im Notfall aus der Situation quasi jetzt. Ich meine, letztendlich tut es im Spiel ja keinen Riesenabbruch. Das Spiel geht ja ums Gameplay, das ist halt kein Spiel. Also man muss auch sagen, es ist auf jeden Fall nicht mega schwierig. Also zumindest halt in der Demo, nicht für die Messe, ne? Ja, ja, ich hatte auch nicht, also weiß nicht, ob es dann im fertigen Spiel richtig viel schwerer ist. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendein Spiel ist, wo ich das Gefühl, okay, das ist jetzt so schwer wie Mega Man, ohne Mega Man selbst gespielt zu haben. Aber ich weiß ja, wie schwer Mega Man ist. Das war's auch. Ja, ich habe sie selbst gespielt, da kann ich natürlich nichts zu sagen. Ich kenne die alten Mega Man. Also ich bin gegen den Boss nicht gestorben und ich weiß nicht, ob ich das bei den alten Mega Man geschafft habe. Na, beim ersten Versuch wahrscheinlich nicht, nee, vor allem, wenn man noch nie Mega Man gespielt hat. Das stimmt schon. Dann gehen wir noch weiter auf ein paar Sachen ein. Wie gesagt, Dreadnought hatte ich schon mal erwähnt. Wir waren dann in der Indie-Corner dieses Jahr auch wieder. Es gibt ja immer so einen extra Bereich für die Indie-Games, die sich da vorstellen können. Das war dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Haben aber auch die Entwickler gesagt, ich habe mich mit dem einen Entwickler enthalten, der ein Spiel gemacht hat, das hieß Distance, da werden wir auch gleich noch drüber reden, und der hat auch gesagt, es ist tatsächlich beeindruckend dieses Jahr, er ist schon seit ein paar Jahren hier mit verschiedenen Projekten, und tatsächlich ist dieses Jahr das erste Jahr, wo das Gefühl hat, so sonst ist immer so 50-60% sind einfach so grundsolide bis sehr, sehr gut, und dann gibt's aber auch so 40%, die sind so, naja, da bin ich jetzt persönlich nicht so ganz begeistert von. Er meinte, das ist einfach immer so ein bisschen, ne, Hit or Miss ist, das macht ja irgendwie bei Indie-Spielen Sinn. Dieses Jahr meinte er, war es tatsächlich einfach übertrieben auffallend, wie viele gute Projekte da waren. Er meinte, es sind nur gute, beeindruckende Spiele da, nur Spiele, von denen er das Gefühl hat, die können sich richtig gut verkaufen, die könnten richtig gut funktionieren, an denen er auch selbst Spaß hat. Er meinte, er ist extrem beeindruckt, dass ich meine, richtig Konkurrenz gibt es bei denen ja im Normalfall nicht, aber er hat schon das Gefühl, da hat man jetzt plötzlich Leute da stehen, irgendwie, die dann wirklich auch einfach mithalten können mit allen anderen, wo wirklich einfach sehr hohe Qualität dieses Jahr da war. Und das hat man in dem Stand auch gemerkt. Also egal, welches Spiel ich mir da angeguckt habe, hatte ich immer das Gefühl, das sieht aus und hört sich vom Gameplay an. Und wenn man es dann selbst gespielt hat, fühlt sich auch so an, als ob da tatsächlich doch einiges an Arbeit reingeflossen ist von Leuten, die auch tatsächlich Ahnung hatten von dem, was sie da tun. Also insgesamt einfach die Indie-Szene scheint qualitativ, das ist ja auch keine Überraschung, doch wesentlich besser geworden zu sein. Anscheinend gab es aber da wirklich tatsächlich von letzten zu diesem Jahr einen krassen Sprung auch bei der Gamescom. Die Spiele, die wir dann gespielt haben, wie gesagt, das erste war zum Beispiel dann Distance, das haben wir beide gespielt, Joe und ich. Das Spiel ist auch schon über Steam Early Access erhältlich. Sie wollen definitiv eine PS4-Version machen, wissen aber noch nicht, ob das klappt oder nicht. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie jetzt eben der Early Access läuft. Das ist tatsächlich ein extrem interessantes Rennspiel. Und es ist ganz schwer, eigentlich das zu beschreiben. Der erste Gedanke, den man hat, ist F-Zero. Sofort. Es ist so ein futuristisches Spiel, Rennspiel eben, auf der es einfach nur auf langer Strecke um Geschwindigkeit geht. Diese Strecken sind einfach super lange, große Geraden mit ganz lang geschwungenen Kurven, so wie es eben bei F-Zero auch ist. Man hat dieses Ganze, alles ist relativ düster und hat sehr krasse Neonlichter quasi da drin. Es fühlt sich, oder sieht sehr F-Zero-mäßig aus. Wenn man es dann aber spielt, stellt man fest, es ist nicht ganz so schnell und es ist auch vom Gameplay her was ganz anderes und letztendlich beschreibt der Entwickler es selbst als eine Art Survival-Racing-Game. Und so ein bisschen passt das auch, weil du vom Prinzip fast endlos auf diesen Straßen fährst. Du hast einen Booster, mit dem du eben schnell... Gegner, das ist auch ganz wichtig. Also... Genau, du fährst gegen niemanden, du fährst einfach allein auf dieser Strecke. Es gibt nur einfach Hindernisse, denen du ausweichen musst, es gibt einfach feste Hindernisse, gegen die du gegenfährst. Es gibt aber auch Hindernisse, die zum Beispiel Laserbarrieren sind, die dein Auto dann zerschneiden. Es gibt aber auch regelmäßigen Abständen auf der Strecke Wiederherstellungspunkte. Die sind nicht im Sinne von, wenn du darüber fährst, dann wirst du da zurückgesetzt, sondern wenn du zersägt wirst und es bis zu so einem Wiederherstellungspunkt schaffst, wird dein Auto wiederhergestellt, du kannst weiterfahren. Und das ist letztendlich das Ziel. Dann kriegst du irgendwann nach einer gewissen Zeit die Fähigkeit noch zu springen, dann kannst du über kleine über kleine Hindernisse hinwegspringen, so ein bisschen Battletoads-mäßig in diesen Jetski-Dingern. Und dann irgendwann stellst du fest, dass wenn du quasi springst und im Flug nochmal die Sprungtaste drückst, dann kannst du gleiten mit deinem Auto, dann fährt's Flügel aus. Und dann gibt's auch so kurze Flugpassagen, wo du eben fliegen musst. Und es geht einfach immer so weiter. Es geht einfach immer und immer und immer weiter. Zwischendurch wird's ein bisschen psychedelisch und bescheuert, dann wirst du durch Portale geworfen und irgendwelche abstrakten Gegner und sowas tauchen auf. Wir sind dann ein bisschen an Tron vielleicht. Aber insgesamt ist tatsächlich einfach so eine Art Survival-Racing-Game-Erfahrung, die einfach immer weiterfahren und immer komplexere Hindernisse umgehen, ausweichen, umfahren und wenn man halt eben dann doch mal irgendwo gegenkracht und sein Auto fast ganz kaputt macht, irgendwie es bis zum nächsten Punkt schaffen, um sein Auto wiederherzustellen, um dann eben weiterzufahren. Sehr interessantes Konzept, muss ich sagen. Also wenn man es jetzt, als hätte man mir das so beschrieben, wie ich es gerade beschrieben habe, dann würde ich es gar nicht so interessant finden. Aber selbst spielen, habe ich festgestellt, das macht tatsächlich auf eine merkwürdige Art und Weise Spaß. Ich kann nicht mehr genau sagen, was daran Spaß macht. Also dieses so ein bisschen dieser Mix aus. Also ich hatte halt, meine erste Assoziation war halt Wipeout. Ich komme ja eher aus dem Sony-Lager. Und die zweite Assoziation war dann eher Trackmania. So ein bisschen so, wenn man dann anfängt, ja, den ersten Hindernissen so auszuweichen, dass man an der Wand langfahren muss und so weiter. Stimmt, genau, du kannst auch an der Wand hochfahren, irgendwann in Tunnels und so, ja. Es war schon, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich fand das Spiel super faszinierend, ohne wirklich dann in dem Moment wirklich sagen zu können, warum, aber ich saß dann auch da und habe dann einfach 20 Minuten gespielt und irgendwann war die Demo da zu Ende, war ich so, cool. Ja, wenn's für die PS4 kommt, bin ich auch dabei, auf jeden Fall. Ja, also tatsächlich ein sehr interessantes Spiel, das muss ich auch sagen. Vielleicht einfach mal einen Trailer angucken. Ich weiß nicht, ob der so richtig gut die Faszination vermitteln kann. Ich hoffe, dass es einfach so Gameplay-Trailer sind, wo man einfach dabei zugucken, wie man fährt, weil es auch das allein schon Spaß macht. Sie hatten auch eine VR-Version da. Es war wohl ursprünglich auch sowieso einfach für eine VR-Brille gedacht. Fürs Oculus. Sie haben jetzt einfach nur quasi eine normale Version noch nebenher entwickelt. Das macht, glaube ich, auch irgendwie Sinn. Ich weiß nicht, ob es so Cockpit-Ansicht ehrlich gesagt gibt. Ich habe die ganze Zeit aus der Third Person quasi ein bisschen, also ne, so dieser klassischen Verfolgerkamera gespielt. Ich glaube, dass es so ein Spiel ist, das super gut auch mit so einem VR-Ding funktioniert. Auf eine andere Art und Weise als ein Shooter zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass man sehr versinkt in dem Spiel, aber beziehungsweise auf eine andere Art und Weise halt eben versinkt in der Spielwelt, weil sie eben wie so, die Musik war auch sehr, sehr cool im Hintergrund dazu dann eben und dieses immer fahren, diese Repetition, die dabei auch entsteht. Ich glaube schon, dass man da ziemlich dann in so einem Spielfluss versinken kann. Durchaus interessant auf jeden Fall, einfach mal angucken. Ein anderes Spiel, das ich dann noch ziemlich lange gespielt habe, war Jetpack Squad. Das war auch super lustig. Das ist vom Prinzip her so ein bisschen halt eben das Cuphead-Ding. Du hast halt eben so einen Sidescroller 2D-Shooter, nur dass du halt einen Jetpack hast und deswegen fliegen kannst und eine große Kanone zum Ballern. Und das macht einfach schon, es ist ein einfaches Spielprinzip und das macht mega viel Fun. Es ist relativ niedlich aufgemacht eben. Das ist so, du hast so einen Batzen von Tieren. Ich habe halt zum Beispiel mit einem Waschbär gespielt. Es ist alles so leicht comic-mäßig angehaucht, so ein bisschen Guardians of the Galaxy mit so ein bisschen mehr Comic-Grafik halt eben. Und dann brettest du halt in der Gegend rum und ballerst einfach so fliegende Totenköpfe und so ein Kram kaputt. Was ganz cool ist, du kannst zwischendurch, wenn große Viecher auf dich zukommen, du hast eine große Hand quasi, mit der du nochmal greifen kannst. Du kannst dich zwischendurch, weil jeder, es sind immer so zwei Charaktere, die man spielt quasi. Man kann immer zwischendurch halt wechseln. Einer von denen hat noch einen Nahkampfangriff. Und der andere halt eben so ein Fernkampfding und du spielst ja die meiste mit dem Fernkampftypen, du kannst natürlich nicht wechseln. Beim Raccoon war es eben halt so, dass du dann von einem Waschbär auf so einen rosanen weiblichen Waschbär, was auch immer das war, gewechselt hast und die hat eben eine Möglichkeit, mit ihrer Hand zu verlängern und dann eben nach Gegenständen zu greifen, die du dann auf Gegner werfen kannst. Du hast ein Schwert, mit dem du Projektile zurückwerfen kannst, was auch ziemlich cool, ehrlich gesagt, ist. Also einfach ein etwas komplexeres, ja, 2D-Sidescrolling-Shooter-Game und es hat schon super Spaß gemacht. Ich habe mich hingestellt, habe einfach 10 Minuten am Stück gespielt. Das war mega, mega spaßig und mega cool. Solche Dinger funktionieren einfach immer. Keine Ahnung. Kann ich irgendwie gar nichts dagegen sagen. Es hat super viel Fun gemacht. Und war wirklich auch so ein super interessantes Ding. Du warst dann am zweiten Tag, das war zwar nicht in der Indie-Ecke, das war dann wahrscheinlich bei Sony, aber ja. Du warst bei Tomorrow Children noch. Richtig. Die haben dann noch so ein paar Stellen Tomorrow Children, die ehrlich gesagt leider ein bisschen verlassen waren. Ja. Habe ich mich hingestellt und habe ein bisschen das Tutorial gespielt, wo man eben erstmal so, ja, wie baut man eben Sachen ab, wie wichtig ist das mit dem, dass du da das Licht die ganze Zeit hin und her schleppst und dann kriegst du, also das ist auch schon, du bist, hast die ganze Zeit das Gesicht von diesem einen Typen, den man schon im Trailer gesehen hat, der so ein bisschen, so, glaube ich, der große Bruder dann eben darstellt. Man hat eben noch, also dieses ganze Kommunistische kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut rüber. Nachdem man das Tutorial dann beendet hat, dann wurde man in einen Zug gesteckt und gesagt, ja, melde dich bitte dort beim Arbeitsamt und dann erledige die Aufgaben, die dir vom Staat sozusagen gesagt werden, und du bist dann halt einer von denen, die dann halt in diesen Zug einsteigen und dann da rauskommen. Das Problem, glaube ich, an der Demo war dann so ein bisschen, dass es eigentlich schon ganz gut gedacht war, nämlich es ist ja so eine Art MMO ja dann auch letztendlich, dass du dann eben ein Teil von dieser riesigen Arbeiterschaft bist, die dann eben Sachen aufbauen muss, die dann eben versuchen muss, auch Maßnahmen zu ergreifen, wenn diese fetten Monster, die so ein bisschen wie Godzilla aussehen, dann die Stadt angreifen, und dass man dann eben die Materialien dafür sammelt und letztendlich sozusagen dann auch überlegen muss, okay, wie organisieren wir das alles politisch und so. Das haben wir damals auch schon nach dem Review dann auch schon besprochen, wie das dann theoretisch vielleicht ablaufen könnte und das super interessant ist. Das Problem war natürlich dann, dass alle Stationen, die dann am Stand waren, eben miteinander vernetzt waren. Das heißt, sobald du dann in diesem Bereich angekommen bist, hast du dann theoretisch auch die ganzen anderen Mitspieler gesehen, die dann auch ihr Zeug gemacht haben. Das Problem war nur natürlich, war jemand abends dann da. Das heißt, die Welt war bis dahin schon irgendwie, ich bin angekommen, keine Ahnung, was da passiert. Es waren auch nicht wirklich viele Leute an den Ständen. Das heißt, da stand einfach auch viel einfach brach. Da waren irgendwie halbfertige Gebäude, irgend so eine Maschine, die dann irgendwie, wo dann so Kartons rausgekommen sind, wo ich aber nicht wusste, wofür die da sind. Man hätte dafür eine Gruppe gebraucht, die wirklich koordiniert da rangeht und dann eben sagen, okay, das ist das, das ist das, das ist das. Die Stadt war auch schon halb von Monstern überrannt worden in der Zwischenzeit. Das war ein bisschen schade, das heißt, ich hatte nämlich dadurch nicht das Gefühl, dass ich wirklich auswählen konnte, wie das Spiel, wenn wir jetzt an dieser Stadt ankommen und was dann so passiert, weil einfach nicht genug Leute es wahrscheinlich an den Ständen gespielt haben, was ein bisschen schade ist und dadurch natürlich alles ein bisschen chaotisch und, ja, unnachvollziehbar war, sobald man in der Stadt angekommen ist. Aber an sich immer noch dieser ganze Artstyle, diese ganze Thematik, das ganze Setting, das dahinter steht, dieses kommunistische und auch leicht politische Thema, was da drunter steht, also interessiert mich immer noch ziemlich sehr und bin mal gespannt immer noch. Also es kommt auch Ende des Jahres raus und ich glaube, bin mir nicht sicher, ob noch ein Beta kommt. In Japan gab es auf jeden Fall eine Beta, aber ja, ich bin immer noch gespannt. Ich bin, wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, ob die Demo jetzt wirklich so ausschlaggebend sein kann für mich, weil ich das Gefühl hatte, dass so war das nicht geplant, dass man so das Spiel erlebt, wenn man da reinkommt. Das macht irgendwie Sinn, nachdem was du erzählt hast, ja. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, aber macht auch Sinn, dass es jetzt halt nicht so die Riesenmassen anzieht. Ja, das fliegt auf jeden Fall mehr unterm Radar, also gar keine Frage. Ja, da müssen wir mal abwarten wahrscheinlich, was dann letztendlich dann ja beim Launch raus wird, ob sich das irgendwie organisieren lässt. Wir haben ja auch schon gesagt, ne, also ich meine, es gibt ja auch anscheinend theoretische Möglichkeit, dann eben über die Arbeiterschaft hinaus aufzusteigen und dann eben so ein bisschen Vorarbeiter so ungefähr zu werden. Oder Bürgermeister und so weiter. Also. Richtig, so organisatorische Aufgaben zu übernehmen. Das muss dann ja auch aus der Spielerschaft kommen, so die ganze Idee dahinter, dieses Ganze einfach ein eigenes politisch-ökonomisches System zu simulieren, in Anführungsstrichen, natürlich sehr vereinfacht, aber ne. Das ist ja schon sehr, sehr interessant und bietet ja extrem viel Potenzial. Also da bin ich auch immer noch sehr gespannt drauf, wie das dann letztendlich wird. Letztes Indie-Spiel, das ich noch kurz erwähnen möchte, dann sind wir auch mit unserem Hands-on durch und dann gehen wir noch so ein bisschen nach 2 Stunden, die wir auch schon jetzt wieder verquatscht haben, auf die Titel ein, die wir eben nicht gesehen haben, aber die wir auf jeden Fall erwähnen wollen. Was ich noch gesehen habe, war ein Spiel, das tatsächlich auch wieder, wie das ja oft bei Indie-Spielen ist, sehr durch seinen Artstyle überzeugt hat, aber tatsächlich dann auch, nachdem ich dann erstmal deswegen da stehen geblieben war, beziehungsweise eigentlich war hauptsächlich Becker, meine Freundin, da stehen geblieben, hat er das gesehen und meinte, guck dir das mal an, das sieht super cool aus, dann habe ich es auch gespielt. Und auch spielerisch war das super interessant eigentlich. War Jotun, das ist ein Spiel von Leuten, die eigentlich ursprünglich mal Animatoren waren, großteilig, die also 3D- und 2D-Animationen gemacht haben, hauptsächlich im Filmbereich, und die sich dann entschieden haben, sie wollen jetzt ein Spiel bauen. Man spielt einen nordischen Krieger, eine nordische Kriegerin, so eine Art Valkyrie quasi, die leider ihren Weg nach Valhalla verpasst hat, weil sie unehrenhaft gestorben ist und sich jetzt deswegen durch Titanen und riesige Monster kämpfen muss, um quasi zu beweisen, dass sie eben das wert ist, in Valhalla aufgenommen zu werden. Erstmal grundlegend, North Mythology ist ja eh so ein Ding, das relativ unterrepräsentiert ist, allein deswegen schon cool. Und dann ist das Spiel halt eben in so einem wunderschönen, komplett handgezeichneten 2D-Stil gehalten. Und man kämpft halt eben gegen riesige Titanen. Und das ist halt vom Artstyle her erinnert so ein bisschen an The Banner Saga zum Beispiel. Bisschen vielleicht auch an Bastion und Transistor und so. Dieses wunderschön gezeichnete 2D, 3D-Mischungsding. Vom Gameplay her ist es fast so ein bisschen, ist ganz schwer zu sagen, so ein bisschen was von Shadow of the Colossus hat es definitiv auch, aber dadurch, dass man es eben von oben steuert, eben in der Draufsicht und so, ach, keine Ahnung, ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, aber es fühlt sich auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr cool an. Wie gesagt, grafisch übertrieben schön, die Bosse sind jetzt schon schön komplex mit verschiedenen Attacken, denen du ausweichen musst, dann in verschiedenen Stellen stehen, jetzt, du wirst gestunt, das weißt du, am besten stehst du hier, wenn du gestunt bist und, die Arenen sind dann eben auch entsprechend mit gewissen Einschränkungen designt, den einen Boss, den ich ausprobieren konnte, das hat jetzt schon super viel Fun gemacht. Ein extrem interessantes Spiel, definitiv. Da startet jetzt auch schon demnächst die Demo. Sollte man sich einfach mal angucken, einfach Jotun Game suchen. Wie gesagt, das ist einfach hauptsächlich wunderschön. Die haben auch einen extrem schönen Trailer veröffentlicht zur Demo, zur Beta, die jetzt gerade läuft. Also tatsächlich einfach ein übertrieben sehenswertes Spiel, gerade wenn man eben so ein bisschen diese Artstyle-Sachen, alles, was ich gerade so als Inspiration und als Dinge genannt habe, die da so ein bisschen dran erinnern, wenn man sowas, wie gesagt, diesen Artstyle von Bastion, von Banner Saga und so mochte eben, guckt ihr unbedingt das Spiel einfach mal an. Das sieht auch, wie gesagt, spielerisch sehr cool aus. Definitiv empfehlenswert auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Hands-on Extravaganza, die wir hier gerade abgefeuert haben in, wie gesagt, fast 2 Stunden. Dann gehen wir jetzt einfach nochmal schnell auf die großen Titel ein, die eben, wie gesagt, da waren oder auch kleinere Titel, die uns einfach interessiert haben, die da waren, aber die wir jetzt eben, wie gesagt, nicht spezifisch nochmal gesehen haben. Allen voran, glaube ich, Fallout 4. Ich glaube, Fallout 4 war eigentlich so ein bisschen für viele Leute das Highlight auf der Gamescom. Nicht von dem, was unbedingt gezeigt oder gemacht wurde, sondern einfach von, das Spiel will ich unbedingt sehen. Ich persönlich war von Anfang an so, dass ich gesagt habe, das ist eins dieser Spiele, das ich skippen kann. Das kommt schon demnächst raus. Da muss ich nicht mehr viel von sehen. Und wir haben einfach schon extrem viel Material gekriegt, jetzt nachdem es angekündigt wurde. Das war auch ganz gut so. Es durfte nicht selbst gespielt werden. Man hat einfach nur nochmal beim Gameplay zugeguckt, knapp 20 Minuten im Kino. Wie das ja viele machen. Was, glaube ich, für die meisten eine große Enttäuschung war. Und es war auch dann in dem, was man gesehen hat vom Gameplay her, glaube ich, auch Enttäuschung auf hohem Niveau. Nicht, weil das Gameplay nicht besonders gut war, sondern weil das, was gezeigt wurde, einfach wirklich fast straight up Gameplay war. Man war mit Dogmeat, also seinem Hundebegleiter, unterwegs, den man ja auch schon in der E3-Demo gesehen hatte. Man hat viele Kämpfe gemacht, sie haben ein bisschen was vom Perk-System gezeigt. Ich glaube aber, das, was halt eben die große Neuerung letztendlich ist und das, was viele Leute am meisten auch interessiert hat, eben so Dinge wie zum Beispiel eine eigene Siedlung aufbauen, in der freien Welt Häuser hochziehen, auch zum Beispiel einen Generator aufstellen und eben mit Stromleitung verschiedene Dinge betreiben und so ein Kram. All die Sachen haben sie komplett gar nicht gezeigt. Das, glaube ich, so das war, was die Leute dann auch am ehesten interessiert hat. Und der ganze Rest war halt eher typisch Fallout-ig. Sie haben schon gesagt, grafisch ist es, das Spiel ist, was es ist. Jetzt, wo es Live-Gameplay war, hat man natürlich auch gesehen, wie es aussieht. Alle haben gesagt, naja, es ist definitiv nicht hässlich, aber gerade mit neueren Spielen, ne, so ganz richtig mithalten kann es nicht. Die Animationen sind ein bisschen clunkiger, wesentlich besser als in Skyrim noch, aber fühlen sich halt immer noch so leicht hölzern an. Die Creation Engine, man merkt langsam, dass sie halt so an ihre Grenzen stößt. Das ist ja dieselbe Engine, die sie auch für Skyrim benutzt haben. So ganz langsam, diese 4 Jahre, die sie daran arbeiten, eine etwas ältere Engine, die merkt man. Es ist nicht alles so wunderschön hoch aufgelöst, wie man es eben von heutigen Spielen vielleicht auch ein bisschen gewohnt ist. Aber trotzdem halt immer noch eine sehr stimmige Grafik, würde ich behaupten. Und das ist ja auch so ein Ding, ich meine, das ist ein Bethesda-Spiel für alle Leute, die auf dem PC spielen und jetzt irgendwie denken, oh nein, Downgrade, bla bla bla. Auf dem PC wird es eh wieder Mods geben, die alle Texturen auf 4K hochpushen und so ein Scheiß. Ich glaube, da muss ich keine Sorgen machen. Das Spiel kann man schon schön aussehen lassen, wenn man will. Ich meine, es gibt heute noch Videos, die auf YouTube auftauchen, wo Skyrim so gemoddet wurde, dass es ultra realistisch aussieht und du denkst, du siehst einfach, keine Ahnung, eine Landschaft in Norwegen im Zeitraffer mit einer normalen Kamera aufgenommen und nicht ein Videospiel. Von daher, da muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen drum machen. Aber insgesamt, glaube ich, war ich im Nachhinein ganz zufrieden, dass wir das geskippt haben. Weil das, was man gesehen hat, war nicht so mega interessant und selbst spielen konnte man auch nicht. Glaube ich, nicht so mega wichtig, dass wir das noch mitnehmen. Was anderes, aus einem anderen Grund, war Star Wars Battlefront, glaube ich. Ja. Da konnte man selbst spielen. Da gab es 3 verschiedene Demos sogar. Die Schlange war unfassbar lang, obwohl es 2 Schlangen gab. Eine bei Sony und eine bei EA selbst. Richtig. Und ich glaube, das war auch so ein Ding, wo wir gesagt haben, das interessiert uns, glaube ich, einfach nicht genug, oder? Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, was cool war, sie haben Dogfights gezeigt. Sie haben also die Raumschlachten quasi gezeigt. Sie haben die normalen Bodenschlacht gezeigt und sie haben Koop gezeigt, was ich ganz cool finde, ehrlich gesagt. Es gab also 3 Booths bei EA selbst und dann nochmal eine Booth eben bei Sony drüben. Aber insgesamt war es halt, also anscheinend die Raumschlachten sehen anscheinend wunderschön aus und spielen sich sehr, sehr cool. Bodenschlachten ähnlich. Koop meinten auch alle, war eine ganz coole Erfahrung. Richtig viel Neues dabei rumgekommen ist, aber letztendlich glaube ich auch nicht. Mal kurz halt das erste Mal spielen. Ne? Aber ja. Ich glaube, wir beiden waren einfach nicht so endlos interessiert an der ganzen Geschichte. Ja. Als das uns angestellt hätten. Ganz anders eigentlich bei Need for Speed. Richtig. Nur da war leider die Schlange zu lang. Ja, das ist das Problem. Das kommt auch später bei Mirror's Edge nochmal. Need for Speed ist halt wahrscheinlich ab 0 oder ab 6. Das heißt, da kann sich halt jeder anstellen. Und dementsprechend sind diese Schlangen dann auch immer mega, mega lang. Und ich glaube, 3 Stunden stehen für Need for Speed. Nee. Da hatten wir nicht mehr so richtig Zeit für, nee. Ich glaube auch nicht, dass ich normalerweise 3 Stunden für Need for Speed stehen würde. Dann hätte ich mich noch lieber noch lieber bei Mirror's Edge angestanden. Oder? Es gab auch Spiele, die bei mir auch höher auf der Liste standen, definitiv, muss ich auch sagen, ja. Das, was ich gesehen habe, es gab eben mitgeschnittenes Videomaterial und so ein Kram, man durfte wohl einfach reinspringen und fahren. Sie haben halt ein paar Echtzeit-Zwischensequenzen gezeigt, wie sie ja damals auch schon bei What's Wanted gemacht haben, dieses echte Schauspieler, aber so leicht bearbeitetes halt Spielgrafik im Hintergrund ist und so ein Kram, das machen sie diesmal auch wieder, bloß ein bisschen elaborierter anscheinend. Ist halt eben so, dass das Auto, das du dir wirklich auch zusammenbaust, dann in den Zwischensequenzen auftaucht eben, weil es eben Spielgrafik gemacht ist, aber die Spielgrafik realistisch genug ist, dass man es halt eben mit so echten Szenen vermixen kann und so. Das ist schon ganz cool, aber insgesamt war es einfach straight up Racing. Es ist einfach im Gegensatz zu Shift wieder arcadisch. Man ist wohl relativ schnell drin im ganzen Gedrifte und es macht einfach Fun. Es ist einfach Need for Speed. Und was ganz cool ist wohl, je nachdem, für welche Leute du dich entscheidest, du hast wohl verschiedene Leute, bei denen du Ruf sammeln kannst und je nachdem, bei wem du Ruf sammelst, kriegst du andere Upgrades und andere Tuning-Möglichkeiten für dein Auto, sodass es dann quasi auch so ein bisschen, ne, der eine zum Beispiel macht sehr viel Bodywork, da kannst du halt super viel daran rumbasteln, der andere ist dann eher Performance, sodass dein Auto relativ normal aussieht, aber mehr performen kann und so ein Kram. Also das zumindest finde ich jetzt eine ganz, ganz coole Idee eigentlich, aber ansonsten ist es einfach wunderschönes Need for Speed. Also sieht extrem gut aus, das muss man ja wirklich mal sagen. Ein übertrieben schönes Spiel. Ja. Was wir auch mittlerweile ja eigentlich ein bisschen gewohnt sind von den ganzen Rennspielen. Das stimmt allerdings. Ja, und dann Final Fantasy 15 war auch sowas, das, ich meine, da gab es natürlich auch nicht viel zu sehen, aber... Ja, aber Final Fantasy war natürlich doch auch eines, neben, glaube ich, Fallout 4, so eines der heiß erwarteten Spiele für die Gamescom, vor allem, weil Final Fantasy 15 die E3 ja komplett geskippt hat, eben ja, in favor für die Gamescom und sie auch angekündigt haben, dass sie auf der Gamescom eben ihre große Werbekampagne starten und richtiges Infoblowout geben. Ich würde sagen, das stimmt so halb. Zum einen stimmt das in dem Sinne, dass man natürlich sagen muss, zum allerersten Mal seit der Ankündigung von Final Fantasy oder von Versus war ein Final Fantasy öffentlich auf einer riesigen Messe irgendwie präsent. Also es war schon der Name mit den größten Teil auf der, in der Square Enix Booth ein. Man konnte zwar nicht wirklich das Spiel, weil das Einzige, was sie da hatten, war natürlich die Episode Dusk Demo, die aber jeder, der Type-Zero schon gekauft hat, ja auch schon zu Hause spielen konnte. Aber sie hatten super viele Let's Plays dann auf der Bühne von der Demo mit bekannten deutschen Let's Playern. Also Kronk war zum Beispiel auch da auf der Bühne. Nino Taku war da. Also die haben schon wirklich sehr viel an der Werbetrommel eben gerührt, eben in dem Sinne. Ja, die Hardcore-Gamer und die ganzen Final Fantasy-Fans, die verfolgen das schon seit Jahren, aber jetzt sind wir zum ersten Mal so weit, dass wir einfach auf eine Gamescom gehen können und auch dem normalen Konsument, der vielleicht nicht der klassische Final Fantasy-Fan ist, wirklich mit diesem Spiel konfrontieren können. Also ich glaube, es gab bisher noch keine Messe, auf der Final Fantasy 15 so präsent war, vor allem dann auch dem normalen Publikum gegenüber. Also dementsprechend kann man schon sagen, wenn sie das damit gemeint haben, mit wir starten wirklich unsere richtige globale Werbekampagne damit, dann glaube ich, stimmt das schon auf jeden Fall, wenn man sich die Messe angeschaut hat. Leider kam es nicht ganz so zu dem großen Infoblowout, den man sich erwartet hat. Sie haben einen neuen Trailer gezeigt, der ehrlich gesagt relativ nichtssagend war, indem man kurze Szenen sieht aus einem kurzen Flashback sieht. Man sieht den Vater von Noctis, also dem Hauptcharakter, wie er seinen Sohn in den Armen hält. Der Sohn spielt anscheinend 15 Jahre bevor Final Fantasy 15 eben spielt. Sein Schwert in der Hand und dabei dann eine Träne vergießt. Das Problem ist nur, dieser Trailer ist ungefähr 3 Minuten lang und diese Szene ist ungefähr fast 2 Minuten lang. Der du wirklich was nur auch ein bisschen übertrieben ist, muss ich sagen. Ich habe den Trailer gesehen, wusste nicht genau, warum wir es jetzt immer noch sehen. Und man hat also super wenig Informationen gekriegt. Man hat auch aus dem Active Time, also aus dem Developer Q&A, was sie ja immer wieder haben, aus dem Stream, da gab es auch nicht so viel Neues. Sie haben ein bisschen Gameplay gezeigt, wo sie ein Morbol gezeigt haben, also eines dieser klassischen Final Fantasy Gegner, gegen das sie auch gleich gestorben sind, passenderweise, nachdem sie von Mundgeruch getroffen wurden. Morbol sah ziemlich cool designt aus, und auch natürlich die Welt, oder das, was man wieder davon gesehen hat, neues Gebiet. Man hat gemerkt, man ist ein bisschen raus aus dem Gebiet, das man aus der Demo gesehen hat, weil man doch ein bisschen mittlerweile satt ist von dem Gebiet, das man in der Demo gesehen hat. Aber ansonsten gab es leider nicht so viele neue Informationen. Er hat sich aber trotzdem so ein bisschen was zum Release-Termin herauslocken lassen. Also im Interview mit GameSpot hat er gesagt, da wurde darauf angesprochen, ja, wann soll es denn endlich rauskommen? Er hat gesagt, ja, wir haben auf jeden Fall intern schon einen Release-Termin, aber wir können ihn noch nicht sagen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es wird auf jeden Fall vor 2017 sein. Also 2016 zumindest als sehr grobe Angabe kann man zumindest, glaube ich, schon mal festlegen. Sie haben auch gesagt, es wird diesmal mit hoher Wahrscheinlichkeit einen weltweiten Simultan-Release geben. Also wenn es 2016 in Japan erscheint, erscheint es mit hoher Wahrscheinlichkeit 2016 auch im Westen. Und da kann man zumindest zufrieden damit sein, dass man sagen kann, okay, es erscheint auf jeden Fall nächstes Jahr, das ist mehr Release-Termine, als wir die Jahre zuvor gekriegt haben. Aber insgesamt, ja, würde ich schon sagen, es war doch ein bisschen enttäuschend, was 2015 Informationen auf der Gamescom anging. Aber sie haben auch gesagt, also sie haben jetzt nicht vorgehabt, auf der Gamescom alles zu zeigen. Gamescom ist der Startschuss in das Ganze. Sie haben jetzt auch schon, in ein paar Wochen ist auch schon PAX, wo sie ein neues Active Time Report haben, wo sie auch neue Informationen haben, also schon angekündigt haben. Ein, zwei Wochen später ist TGS, wo sie dann auch wieder neue Sachen haben. Also die Gamescom war wirklich der Startschuss in diese ganze Kampagne und das geht jetzt über die nächsten Wochen weiter. Und dadurch, dass jetzt natürlich, dass sie gesagt haben, dass die nächsten Veranstaltungen auch relativ zeitnah sind, müssen wir auch nicht lange auf neue Informationen warten. Ich denke, deswegen habe ich ja gesagt, es hat so halb gestimmt. Zum einen, wenn sie jetzt damit gesagt haben, okay, sie starten damit und das Ganze ist erstmal ein Teaser und das geht jetzt die nächsten Wochen weiter, dann können wir danach nochmal drüber reden. Aber natürlich, wir haben uns alle erwartet, die Gamescom wird dieses mega fette Infoblowout, aber das ist jetzt anscheinend nicht geworden. Aber mal abwarten. Wie gesagt, in zwei, drei Wochen ist auch schon PAX, wo sie wieder da sein werden und TGS ist auch gleich danach. Wenn sie da jetzt dann wirklich so weitermachen mit vielleicht auch mit mehr Informationen, mehr neuen Sachen, dann hoffe ich mal, dass das auch demnächst dann auch realistisch ist, dass es nächstes Jahr erscheint. Ja, definitiv. Also, ja, also wie gesagt, das Einzige, was ich da auch so sagen würde, ist halt, ich habe halt auch nur den Trailer gesehen. Der Trailer, fand ich jetzt ehrlich gesagt relativ meh. So atmosphärisch ja ganz cool. Ich habe das Gefühl gehabt, man hätte auch einen Teaser draus machen können. Ja. Schneidet das Ganze halt ein bisschen kürzer zusammen, macht einen Teaser draus, dann regt sich auch keiner auf. Aber das ein Trailer zu nennen, ist schon ein bisschen, es ist halt einfach ein sehr langer Teaser, aber unnötig lang, weil die meiste passiert halt nichts. Richtig. Deswegen habe ich auch das Gefühl, das war jetzt nicht so richtig gut gewählt. Und Media Blowout, ja, das war einfach, glaube ich, schlecht formuliert auch wieder. Wo ich auch das Gefühl habe, so Blowout ist definitiv was anderes. Es ist halt wirklich, hätten sie gesagt, genau, ist der Startschuss. Wir werden demnächst noch mehr für euch haben, dann ist okay. Und auch dieses generelle, ja, wir werden Präsenz zeigen, was sie auch getan haben. Tabata war auch selbst da, Shimomura war da, Concept Art Designer war auch da, also es war auf jeden Fall präsent auf der Messe und das ist, glaube ich, etwas, was man vorher wirklich nie hatte von Final Fantasy 15. Also entweder immer verschlossene Türen oder nicht präsent. Also war ja auch eine coole Booth, es war auch immer viel los, ja, diese riesige Bühne, die auch offen quasi ein bisschen in die Halle stand, irgendwie so mit in die Mitte der Halle hinein und dann bist du doch immer da vorbeigelaufen, es war immer irgendwas los, so, das ist schon ganz cool. Haben auch super viel Analyse gemacht, Interviews gemacht mit den Leuten und so, das war schon ganz nett eigentlich, vor allem, weil es eben auch komplett offen war. Du konntest aber vorbeilaufen, dich 10 Minuten hinstellen, einfach ein bisschen zuhören, das war schon ganz interessant eigentlich, das muss ich auch sagen. Ja, nächster Titel, den wir noch auf der Liste haben, über den ich mich fast ein bisschen am meisten geärgert habe, dass wir ihn letztendlich nicht gesehen haben, weil man ihn spielen konnte, war For Honor. Das war ja ein dieser Titel, wo wir schon damals auf D3 gesagt haben, das könnte übertrieben cool sein, muss es aber nicht und das ist noch ein ziemlich großes Fragezeichen. Man konnte es jetzt spielen auf der Messe, leider waren die Schlangen tatsächlich noch übertriebener als alle anderen fast. Was ein bisschen befremdlich ist, weil ich nicht gedacht habe, dass es so viele Leute interessiert, aber zum Teil hast du dann anscheinend wirklich 6 Stunden gestanden. Was halt, ne, also ich meine, das längste, was wir gestanden haben, waren 3 Stunden. Das längste, was ich jemals gestanden auf einer Messe, waren Sony mit 4,5 Stunden. 6 Stunden ist ja wirklich für jenseits von Gut und Böse. Und das war damals für die PS4, wo man sagen würde, und das okay. War für die PS4, ja. Also es ist irgendwie anscheinend, ich meine, andererseits, das Spiel vereint natürlich auch relativ viele Leute. Das ist dieses ganze Hardcore-Gaming-Riege mit dem relativ anspruchsvollen Kampfsystem. Dann ist es ja auch so ein halbes MOBA, was natürlich dann 100 Milliarden Leute anspricht, so ungefähr. Passt natürlich auch ganz gut rein. Im ersten Moment, glaube ich, denkt man da nicht so dran, dass das ein großer Erfolg werden könnte. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es extrem erfolgreich werden könnte, wenn es wirklich gut ist. Ich habe mir jetzt halt immerhin zumindest mal eine komplette Partie angeguckt. Sie durften screencappen, einige Magazine, weil es eben das erste Mal auch öffentlich gezeigt wurde. Das heißt, es gibt Screencaps, es gibt ganze Partien mit Kommentaren und so drum und dran. Das heißt, das zumindest habe ich mir angeguckt. Es sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ich habe ja vorhin schon bei Kingdom Come Deliverance gesagt, dass wir jetzt nochmal drauf zurückkommen, so ein bisschen auf das Kampfsystem, weil For Honor etwas sehr Ähnliches hat. Vom Prinzip her läuft es da auch gleich. Es geht darum, wie du dein Schwert platzierst. Es gibt 3 verschiedene Richtungen, wo du es halt eben platzierst. Das bedeutet, wenn jemand zuschlägt, du hast das Schwert in die richtige Richtung gepackt, dann parierst du automatisch. Genau dasselbe halt, wenn du von unten links schlägst und er pariert nach oben, dann triffst du ihn auch damit. Ist also ein sehr ähnliches Prinzip vom Eigentlichen her. Es gibt noch spezielle Fähigkeiten, die du zwischendurch einsammeln kannst. Sobald du gegen, ne, dadurch, dass die Map, die man spielen konnte, 4 gegen 4 war, gibt es natürlich auch oft Situationen, wo du zum Beispiel 2 gegen 1 bist oder 3 gegen 1, dann ist natürlich das mit dem Parieren wieder wesentlich schwieriger. Aber zumindest geht es. Es gibt auch diese Technik, die ja so klassisch, glaube ich, den meisten Leuten eben so aus, wahrscheinlich eher Anime bekannt ist, aber eben so klassisch auch aus alten Samurai-Filmen, eben diese klassische Kendo-Technik, wo man eben sein Schwert zieht und sofort zuschlägt. Das geht eben auch, Schwert an der Seite haben und sofort zuschlagen. Eben so ein schneller Eröffnungsmove und so. Das Kampfsystem sieht sehr, sehr cool aus, nachdem ich jetzt erstmal ein bisschen in Action gesehen habe und die ersten realistischen Kämpfe gesehen habe, die eben nicht so trailerig aussahen, sondern ne, die ersten Kämpfe im ersten Trailer sahen sehr choreografiert aus. Jetzt hat man es erstmal so ein bisschen in der Hektik und im Durcheinander des Kampfes gesehen. das sieht schon übertrieben spaßig aus. Da kann ich mir vorstellen, dass es super viel Fun macht. Es ist ja tatsächlich so, dass du eben so ein bisschen MOBA-mäßig was hast. Du hast halt neutrale Minions, die rennen gegeneinander und kämpfen. Du kannst helfen, eben die Minions hin und her zu pushen. Wie gesagt, 4 Spielercharaktere, 4 gegen 4 und dann eben Minions in der Mitte. Du musst verschiedene Punkte einnehmen und wenn du halt gewisse Punkte kontrollierst, du musst versuchen in die Burg, in die Richtung der Burg der anderen Mannschaft eben zu drängen, und sobald du vor der Burg einige Punkte eingenommen hast, kannst du die Burg an sich erstürmen. Wirklich relativ MOBA-mäßig in der Hinsicht. Und wie gesagt, dazwischen halt einfach immer wieder so einzelne 1 gegen 1, 2 gegen 2 Kämpfe oder manchmal eben 3 gegen 1 und du wirst völlig überrannt. Sie haben jetzt tatsächlich anscheinend, so wie es ist, nur die Knights gezeigt, also nur die klassischen mittelalterlichen Ritter, die wir kennen. Wir wissen ja schon, dass definitiv auch noch Samurai dabei sind, dass Wikinger mit dabei sind. Ich glaube, die konnte man jetzt noch nicht spielen. Aber auf jeden Fall, das, was ich davon gesehen habe, so die Viertelstunde, 20 Minuten Match, das ich gesehen habe, sah super spaßig aus. Halt wirklich richtig cool, so Third-Person-Action-Kampfsystem mit relativ viel Taktik und gleichzeitig eben so ein bisschen MOBA-Elemente. Genereller Hass auf MOBAs ist ja so etwas, das auch derzeit so ein bisschen in manchen Kreisen herrscht. Ich muss immer wieder sagen, dieses ganze MOBA-Spielprinzip mit irgendwie so neutralen Sachen hin und her pushen und so ein bisschen Taktik dazwischen, mir persönlich gefällt das ganz gut und entsprechend, glaube ich, könnte ich mich auch damit echt ganz gut anfreunden. Sieht spannend aus, ey, definitiv. Also jetzt, nachdem ich jetzt die erste richtige Partie gesehen habe, muss ich sagen, finde ich es noch spannender, als ich es vorher spannend. Ich habe es erfand. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich ein guter, interessanter Titel werden könnte. Muss natürlich abwarten, aber ja. Potenzial ist da. Ich glaube auch, dass das Potenzial da ist, habe ich auch schon nach der E3-Demo schon gesagt. Letztendlich, glaube ich, bin ich auch ein bisschen unzufrieden, dass ich nicht selbst Hand anlegen durfte, weil ich, glaube ich, schon ganz gern ein Feeling dafür haben wollen würde, wie sich das Ganze jetzt spielt, aber ich bin immer noch so vorsichtig interessiert an diesem Titel auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv ich auch. Ja, dann gehen wir gleich weiter. Dann machen wir vielleicht noch ganz kurz Uncharted 4. Das war ja auch so ein Ding, was man vielleicht hätte machen wollen, was ja, wir dann aber geskippt haben. Aber Uncharted 4 war es dann, also Uncharted 4 war nicht spielbar. Sie haben anscheinend auch nur die gleiche Demo gezeigt, die man auf der E3 schon gesehen hat, plus den zweiten Teil, den sie dann nach der E3 noch über ihre Twitter- und sozialen Netzwerke-Kanäle noch, sag ich mal, verbreitet haben, der dann auch von Journalisten als super awesome und nochmal noch viel besser bezeichnet wurde. Ich habe mir den ehrlich gesagt nicht angeschaut, weil ich mir gedacht habe, ich habe genug zu Uncharted 4 gesehen. Ich bin jetzt kein riesiger Uncharted-Fan, aber ich bin ziemlich sicher, ich werde es auf jeden Fall kaufen und spielen, und ich glaube, diese ganzen Set-Pieces, wenn die ziemlich cool aussehen und awesome gemacht sind, ich glaube, das muss ich mir nicht schon im Vorhinein spoilern. Deswegen habe ich mir das jetzt auch gar nicht angeschaut. Und hab das dann auch mit gutem Gewissen geskippt, weil ich glaube, Uncharted 4 ist bei mir eigentlich eine recht sichere Bank. Ja, ist wahrscheinlich für die meisten so ähnlich wie bei Fallout 4, ist ja auch nicht mehr lange hin, ne? Es kommt jetzt. Beziehungsweise Uncharted 4 weiß ich nicht, es kommt erst nächstes Jahr irgendwann, wahrscheinlich im Frühjahr. Echt? Ach so, ja, gut. Es wurde ja verschoben. Okay, ah ja, stimmt, okay, dann war das ja, ich wollte sagen, weil das ist, ich dachte, das würde jetzt schon demnächst kommen, nee. Okay, Frühjahr 2016 ist ja doch noch ein Moment hin. Aber ich bin trotzdem eigentlich recht sicher, dass ich mir da keine Sorgen mache. Das ist halt, schade, habe ich auch das Gefühl, das ist halt so eine Bank, genau. Ich glaube, da kann nicht viel schief gehen. Rainbow Six Siege war auch sowas, das war eins von diesen Titeln, so ähnlich wie For Honor, den ich auf der Liste hatte, wo ich gesagt habe, okay, den kann man nur verskippen, ich würde es aber gerne spielen. Hab's leider auch nicht geschafft, auch da war die Schlange relativ lang. Was man da spielen konnte, war auch 4 gegen 4, Terroristen eben gegen Antiterroristen so ungefähr, wobei das ja das Spiel anders nennt, aber ne, vom Prinzip ist es ja so. Ich habe halt ein paar Hands-on-Berichte gelesen und gesehen, klang super spannend, muss ich sagen. Klang genau nach dem, was ich erwarte. Sehr, sehr taktisch. Einige Journalisten haben mir auch gesagt, es ist sehr interessant, dass es halt sehr langsam anfängt. Das Spiel zwingt dich ja fast zum Campen, so ungefähr, wenn du auf der Seite der Bösen bist. Du hast am Anfang die erste Minute des Spiels, ist super hektisch, dieses so rumrennen, aufbauen, okay, wo errichten wir Barrikaden, wofür barrikadieren wir die Fenster, wo bleiben wir, wo platzieren wir uns alle. Schönes, gutes Durcheinander. Und alles relativ hektisch, und dann kommt so eine Phase von so 1-2 Minuten, wo man einfach nur allein in seiner Ecke sitzt und wartet. Und obwohl das ja relativ langweilig sein könnte, meinten sie, es ist halt super spannend, weil du nie genau weißt, sind sie jetzt schon im Haus, ist schon was passiert, sind sie vielleicht einfach leise eingedrungen und kommen gleich in die Ecke, gibt es eine große Explosion aus dem nächsten Raum und ich muss hier weg, ne? Diese Spannung, diese Antizipation, dass man eben weiß, okay, gleich kommt was, funktioniert wohl schon jetzt sehr gut. Und das Problem natürlich, der Mess ist halt hauptsächlich, im Normalfall läuft dann aber darauf hinaus, irgendwann gibt es eine Explosion und dann gibt es einfach Geballer für 2 Minuten, dann ist vorbei. Aber so diese ganze Sache einfach so, dass man eben, ne, wenn man mit den Touristen, wie gesagt, so ein bisschen gezwungen zum Campen ist und so ein bisschen gezwungen dazu ist, sich einfach in eine Ecke zu hocken und zu warten, ich glaube schon, dass es tatsächlich super spannend sein kann, weil es jetzt auch keine super krass lange Zeit ist, die es dauert, aber halt so ein bisschen diese Erwartung, okay, gleich passiert's, gleich kommt was, jetzt gleich muss ich bereit sein. Ich glaube, es funktioniert schon ganz gut, und dann eben von der anderen Seite genau dasselbe, halt dieses Vorbereitung, okay, jetzt reingehen, auch alles zusammen koordinieren, gleichzeitig reingehen, von wo gehen wir überhaupt rein, gehen wir übers Dach rein, gehen wir durch ein Fenster rein, versuchen wir es unten. auch von außen erstmal scouten, was ist denn jetzt verbarrikadiert, welche Fenster sind offen, wo könnten sie den Hinterhalt gelegt haben. Übertrieben spannend auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass das super, super gut werden kann und wohl auch super gut werden wird. Ich habe jetzt kaum Kritik gelesen, alle meinen, das spielt sich jetzt schon total gut, ist halt ein Taktik-Shooter, so spielt er sich. Die Partien sind ziemlich zügig und schnell eigentlich, was man glaube ich nicht erwartet hätte. Sobald es dann eben losgeht mit dem Geballer, dauert es im Normalfall nicht länger als 2-3 Minuten, dann ist die Partie vorbei. Weil richtig lange Standoffs gibt es halt nicht. Man zieht sich halt immer weiter zurück oder geht eben immer weiter nach vorne und dann irgendwann ist einfach so ein Punkt erreicht, okay, entweder sind jetzt einfach alle tot oder irgendwer erfüllt jetzt eben sein Objective. Super spannend definitiv, kommt ja aber auch schon im Oktober jetzt, dann ist es ja auch nur noch 2 Monate hin, von daher, da muss man auch nicht mehr lange drauf warten. Sind wir mal gespannt drauf auf jeden Fall, aber ja, hätte ich auch ganz gern eigentlich dann doch irgendwie noch Hand angelegt auf jeden Fall. Ja, Mirror's Edge Catalyst. Darauf hätte ich auf jeden Fall Bock gehabt, das noch zu spielen. Aber da war die Schlange auch, ja, jenseits von Gut und Böse. Ja. Was natürlich auch daran liegt, dass auch Mirror's Edge, glaube ich, eine relativ geringe USK-Freigabe hat. 12 wahrscheinlich oder so. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ab 6 ist, wenn du nicht mal schießt. Ja, aber es wird geschossen trotzdem. Es wird auf dich geschossen zum Beispiel. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist. Ich bin ziemlich sicher, dass das erste Mirror's Edge, ich weiß nicht, ob ich noch USK 12 war oder... Ja, 12 könnte schon sein. Okay, je nachdem, wie auch immer. Ja. Man hat ja zum ersten Mal Gameplay gesehen, auch auf der EA-Pressekonferenz. Man konnte das anscheinend auch spielen. Und ja, ich hatte das Gefühl, also man sieht dann, wie Faith eben in dieses Hochhaus einbricht und eben versucht, bestimmte Dokumente aus einem Büro rauszuholen und man sieht dann halt dieses, ja, klassische Mirror's Edge Platforming und Freerunning sieht man auch schon wieder. Das ganze, der ganze Grafikstil, wie man auch schon in den ersten Real-Trailern ja auch gesehen hat, ist eigentlich relativ beibehalten worden. Und ich muss sagen, nachdem ich so das Gameplay gesehen hatte, ich habe schon das Gefühl, dass dieses klassische Mirror's Edge Feeling auf jeden Fall wieder da ist. Also das erste Mal, wenn sie dann wieder über die Dächer springt, sich abrollt und so weiter, da war ich auch schon wieder sofort drin. Das Gefühl, okay, ich hätte schon Bock jetzt auch wieder da reinzusteigen und auch wieder jetzt das Spiel zu spielen. Ist auch schon eine Weile her, seitdem ich den ersten Teil gespielt habe. Man hat im Trailer jetzt auch noch ein bisschen mehr Kämpfe gesehen, hatte ich das Gefühl, aber es wurde nie geschossen, Also es wurde auf dich geschossen, richtig, aber du hast nicht zurückgeschossen. Eigentlich die Art und Weise, wie du dich verteidigst, ist halt vor allem im Nahkampf. Und das Ganze sah auch schon sehr viel flüssig aus, als es im Vorgänger aussah, wo man das Gefühl hatte, selbst wenn man wirklich in den Kampf verwickelt war, sah das Ganze dann irgendwie plötzlich ein bisschen clunky und nicht mehr ganz so fließend aus. In dem, was man bisher gesehen hat, jetzt zum Catalyst, hatte man das Gefühl, dass man das Kämpfen sehr viel nahtloser auch in den eigenen Freerunning-Prozess mit einbinden kann. Also dass man dann eben in dem richtigen Moment Wallrunning macht und dann eben die eine Wache eben wegschlägt und dann sofort weiterrennt. Dass das Ganze sehr viel mehr seamless wirkt als noch im Vorgänger. Und ja, ich schon das Gefühl hatte, dass es auf jeden Fall sehr viel Spaß machen könnte wieder. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ja, also ich fand es auch wieder ein bisschen schade, dass eben der Trailer sehr kampflastig war. Es war ja schon der erste. Zumindest wenn man rausrennt. Wenn man reinrennt, ist ja noch nichts. Ja, ja, aber trotzdem, also ne, du siehst verhältnismäßig viel Kampf. Ich glaube, letztendlich im eigentlichen Spiel, wenn es ähnlich wird wie Mirror's Edge 1, dann hast du halt 10% Kampf und 90% Freerunning und dann ist es halt in den Trailern immer so ein bisschen schwierig, wenn man halt 50-50 hat, wenn nicht sogar weniger, weil auch gerade der erste Trailer eben relativ kampflastig war. Wie gesagt, das stört mich ein bisschen. Ich hätte gerne einfach mehr Freerunning gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte einfach mehr gesehen über die Dächer brettern. Dieses Ganze, dass man halt die ganze Zeit nur Freerunning auch innerhalb von Räumlichkeiten sieht hauptsächlich. Und dann eben, wie gesagt, viel Kämpfe. Bin ich immer der Meinung, das ist nicht so irgendwie die beste Idee für so ein Trailer, für ein Spiel, bei dem das wahrscheinlich nicht unbedingt der Großteil ist. Hoffentlich zumindest. Darüber hinaus aber ist halt Mirror's Edge so ein Ding, ja, da habe ich auch das Gefühl. Da habe ich super Bock drauf. Das ist bestimmt super spannend und macht bestimmt super viel Spaß wieder. Wenn tatsächlich einfach sich das Kämpfen mehr in das Freerunning wirklich einbindet und einfach so, ne, dein Laufen und dein Fluss nicht wirklich zerstört, sondern einfach Teil davon werden kann für die kurzen Momente, in denen du es hast. Ich hoffe trotzdem, dass das Kämpfen immer noch eine Ausnahme ist, aber wenn du es dann zumindest quasi ein bisschen sinnvoller regeln kannst als noch im ersten Teil, das wiederum würde ich ziemlich cool finden auf jeden Fall. Und so sah es tatsächlich danach aus, dieses Wallrun, Tritt, weiterlaufen, über einen Tisch rüberspringen, jemanden umtreten und weiterlaufen, ne? Dieses ganz Flüssige, das muss ich auch sagen, sah eigentlich ziemlich cool aus, definitiv. Aber warten wir jetzt mal ab. Aber wie gesagt, das hätte ich definitiv auch gerne gemacht, wenn es nicht so ewig lange Schlangen gegeben hätte. Und der letzte Titel, den ich noch ganz gerne erwähnen würde, ist Star Citizen. Star Citizen ist, glaube ich, etwas, was, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt viele Leute auf dem Schirm haben oder nicht. Chris Roberts baut die größte Universumssimulation des Universums und hat dafür super viel Kohle bei Kickstarter gekriegt und danach nochmal Crowdfunding auf der eigenen Webseite gemacht und noch mehr Kohle gekriegt, sodass sie mittlerweile bei 5,5 Millionen sind oder so ein Kram, ich glaube sogar mehr, für das ganze Spiel. Und lange Zeit saß oder waren die Leute sich nicht so ganz sicher, gerade auch die Bäcker, wird da überhaupt irgendwas draus? Haben die sich vielleicht krass übernommen? Haben wir irgendwie jetzt gerade alle Geld in etwas gesteckt, was überhaupt nichts werden wird? Dann gab es diese merkwürdige Situation mit dem Derek, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, Hartman Strong, keine Ahnung, irgendwie sowas, der ein ähnliches Spiel baut und ziemlich, ja, aggressiv quasi sich in öffentlich geäußert hat zu Star Citizen, gemeint hat, dass es irgendwie viele Dinge von ihm geklaut hätte, dass er damit früher angefangen hätte, dass es auch bei denen alles gar nicht funktioniert und scheiße ist und dass er findet, man soll eine eigene Engine entwickeln, wenn man sowas schon macht, weil Star Citizen eben auf der CryEngine basiert und nicht auf einer eigenen Engine und. Star Citizen und Chris Roberts haben sich damit ziemlich rausgehalten, die meiste Zeit, aber deswegen gab es ein bisschen Kontroverse um den ganzen Titel. Trotzdem, wie gesagt, glaube ich, weiß nicht, ob so viele Leute das tatsächlich auf dem Schirm haben. Jetzt auf der Gamescom gab es das erste Mal tatsächlich Dinge zum Spielen. Es sollte schon vor einiger Zeit der Shooter-Teil, der für das Spiel geplant war. Es sind so verschiedene Module, die nachher ein Gesamtspiel quasi ergeben. Und das Shooter-Modul sollte eigentlich schon an die Bäcker rausgehen und veröffentlicht werden. Ist noch nicht passiert. Deswegen gab es auch einiges an Unmut. Jetzt wurde das erste Mal auf der Gamescom tatsächlich einiges an flüssigen Spielszenen präsentiert. Das wurde, man konnte einfach live spielen, hinter den Kulissen quasi für die Journalisten. Aber auf jeden Fall konnte man das. Und tatsächlich sind die meisten Journalisten jetzt der Meinung, oh, wir waren alle extrem skeptisch und es könnte tatsächlich einfach funktionieren, was sich vorgenommen hat. Weil das, was sie bislang gesehen haben, funktioniert ziemlich super, ehrlich gesagt. Sie haben zum einen das Social-Modul gesehen. Das ist so ein bisschen die generelle Hub, wo man sich eben mit Spielern trifft, wo man seinen Charakter ausstatten kann. Es gibt verschiedene Einkaufsläden, wo man Klamotten und so einen Kram kauft. Dann konnte man eben auch das Shooter-Modul ausprobieren. Das heißt einfach Marines, also Star Citizen Marines. Das wird dann auch, haben sie gleich gesagt, Ende September, wenn alles glatt läuft, an die Bäcker rausgehen. Sie haben sich immer entschuldigt für die Verzögerung, sie mussten noch ein paar Sachen feilen, aber trotzdem, das soll jetzt wahrscheinlich demnächst an die Bäcker rausgehen, dass man das schon mal ausprobieren kann. Und dann haben sie auch gleichzeitig noch gezeigt, wie man eben dann im Weltraum ohne Übergang quasi eben mit Schiffen dagegen rumfliegt. Sie haben einen Weltraumspaziergang gemacht. Sie haben auch gezeigt, wie tatsächlich in einem Kampfschiff, das eben in einem Dogfight sich befindet, sich immer noch Leute, Spieler in dem Schiff an sich bewegen können und immer noch in dem Schiff quasi Dinge machen können und ganz normal spielen können, was ja super interessant eigentlich ist, weil sowas ging vorher eigentlich auch noch nicht. Und das Spiel sieht einfach wunderschön aus. Die Spielszenen, die sie gezeigt haben, alter Schwede, ich meine, CryEngine ist eine leistungsstarke Engine. Alle haben schon gesagt, CryEngine ist sowieso sehr interessant, dass sie die genommen haben. Die ist nicht gerade für riesige Open-World-Spiele gedacht gewesen. Aber sie haben sie so umgebaut und aufgebaut, dass es funktioniert. Und meine Güte, das Spiel ist echt richtig wunderschön. Und wenn es tatsächlich so wird, wie Chris Roberts sich das vorstellt, also dieses nahtlose, riesige, wir haben Shooter, wir haben Dogfights im Weltraum, du kannst im Weltraum rumreisen, du kannst mit anderen Leuten handeln und reden, so EVE Online bloß noch mit mehr Gedödel, dann könnte das tatsächlich übertrieben cool werden. Wie gesagt, ich glaube, für viele Leute fliegt das noch ein bisschen unterm Radar und ich würde wirklich empfehlen, schaut euch da einfach mal ein paar Trailer dazu an. Es gibt Gameplay-Videos von der Gamescom, kommen ziemlich ausführliche, wo zum Beispiel der Shooter-Teil und auch alle anderen Module gezeigt werden. Sieht spannend aus. Ein extrem interessantes Projekt und nachdem jetzt tatsächlich so ein bisschen die großen Zweifel zumindest aus dem Weg geräumt sind und man das Gefühl, da könnte zumindest überhaupt irgendwas draus werden, glaube ich tatsächlich, ist das doch für einige Leute doch noch ein bisschen spannender geworden. Für mich auf jeden Fall. Ich war sehr lange sehr skeptisch, nachdem ich jetzt ein paar Sachen gesehen habe und ein paar Hands-on-Berichte gelesen habe, habe ich das Gefühl, okay, da könnte wirklich was draus werden. Jetzt wird es plötzlich dann doch nochmal richtig spannend. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, nach auch locker 2,5 Stunden. Machen wir vielleicht nochmal ein kleines Fazit zur Gamescom. Wir haben ja schon mal ein bisschen vorweggenommen, dass wir beide ziemlich cool fanden, aber auch so insgesamt, was halten wir von der diesjährigen Gamescom, was Spiele angeht, die da waren, was internationale Aufmerksamkeit angeht und so weiter und so fort. Ich denke, dass im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall so dieser große, ja, so dieser große Boom-Faktor oder dieser große, ja, sagen wir mal, dieses ganz großen News sind auf jeden Fall dieses Jahr nicht da gewesen im Vergleich zu letztem Jahr. Also letztes Jahr war, glaube ich, da vielleicht eine Ausnahme oder vielleicht ist dieses Jahr dann vielleicht eine Ausnahme, weil Sony nicht da war. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, war letzte Gamescom schon in dem Sinne, was große News anging, sehr viel spektakulärer als diese. Das stimmt. Nur für die es vergessen haben, Silent Hills wurde letztes Jahr angekündigt. Ruhe und Frieden. ja. Unter anderem und auch dieses ganze Showing von Sony mit Wild und dem ganzen anderen Kram. Also es war schon ziemlich spektakulär letztes Jahr. Da kam diese Gamescom auf jeden Fall nicht ganz daran. Auch die Spiele, glaube ich, die gezeigt wurden. Also letztes Jahr, glaube ich, war die Dichte an großen Spielen noch ein bisschen größer als dieses Jahr. Dadurch hatte ich dieses Jahr das Gefühl, ich kann mehr skippen, kann ein bisschen mehr auch durch die Messe einfach laufen, auch einfach Zeug machen, was jetzt vielleicht, ja, jetzt nicht unbedingt oberste Priorität normalerweise hätte, aber die mich selbst dann irgendwie interessieren oder Spaß macht, zum Beispiel zum Final Fantasy 14 Stand zu gehen und mir ein paar T-Shirts abzugreifen und sich dafür anzustellen. Hätte ich vielleicht letztes Jahr auch nicht unbedingt machen können, weil dann doch die Zeit dafür nicht gereicht hätte. Und ansonsten, ich würde sagen, von der Organisation her und so weiter, auch dieses Jahr wieder sehr gut gelungen. Also sie haben sich eigentlich an letztem Jahr orientiert. Wir kamen auch beide, also auch an beiden Tagen wieder relativ zeitig in die Messe rein. Bändchen vorher abholen war auch kein Problem. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es auch einigermaßen auch gut funktioniert hat und insgesamt auch wieder ein sehr gelungener Messebesuch war insgesamt für mich, meiner Meinung nach. Ja, kann ich so nur bestätigen auf jeden Fall. Ich hatte auch das Gefühl, dass es dieses Jahr einfach ein bisschen ruhiger und kleiner war, weil es nicht so viele krass große Titel gab. Zumindest für mich persönlich wahrgenommen. Klar, es gab ein Call of Duty Black Ops 3, es gab ein Star Wars Battlefront und so ein Kram. Aber eben so Dinge wie zum Beispiel Fallout, das wahrscheinlich einer der größten Titel war auf der ganzen Messe. Solche Sachen konnte man einfach alles skippen. Das kommt alles demnächst. Rainbow Six Siege, genau dasselbe. Auch relativ heiß erwarteter Titel, aber naja, lang ist halt nicht mehr hin. Von daher war ich auch ganz zufrieden, dass man einfach gewisse Dinge wirklich dieses Jahr skippen konnte und ich einfach einen relativ entspannten Messebesuch hatte. Ich muss sagen, ich habe immer noch das Gefühl, dass diese Messe Köln, ich bin jetzt gespannt auf die Besucherzahlen, die ja demnächst bestimmt veröffentlicht werden insgesamt. Ich habe das Gefühl, dass die Messe Köln wirklich einfach ihre Grenzen erreicht hat. Es gibt nicht mehr allzu viele Hallen, die man sinnvoll öffnen kann. Die meisten Hallen, die in dem Cluster da hinten sind, sind offen. Die anderen liegen dann tatsächlich einfach ein bisschen ein Stück weit auch entfernt, sodass man tatsächlich ein ganzes Stück über das Messegelände rennen müsste, um dann dahin zu kommen. Eine von den Hallen ist jetzt zum Beispiel auch noch reserviert für den Business-Bereich, sodass die auch schon wieder gar nicht freigegeben werden kann. Es wird langsam wirklich schwierig und es ist einfach eng und voll. Also irgendwie ist es auch definitiv, aber allein dadurch definitiv anstrengend. Ich habe das Gefühl, andere Messegelände hätten da doch ein paar mehr Möglichkeiten. Ich hoffe irgendwie immer noch mal drauf, dass sie vielleicht irgendwann noch mal umziehen. Aber darüber hinaus, klar, Organisation war genau wie letztes Jahr und viel besser als das Jahr davor zum Beispiel. Es ging wesentlich zügiger und einfacher rein morgens. Viel weniger Stress. Und diese 4-5 Stunden Anstellzeit, das ist irgendwie einfach mittlerweile so. Ich glaube, da haben wir uns alle dran gewöhnt. Es ist schade, weil man halt gewisse große Spiele dadurch skippen muss, weil man einfach keine Zeit hat, sie alle mitzunehmen. Und was auch schade ist natürlich, dass das ganze Virtual Reality-Dings, was also dieses große Ding der Gamescom dieses Jahr war, es war eigentlich fast unmöglich, irgendwie da reinzukommen. Also wir waren sofort bei Oculus am ersten Tag und dann hieß es, die Schlange ist schon zu, aber ihr könnt euch über die App registrieren. Dann lädst du dir die App runter und versuchst dir einen Termin zu machen und es sind eigentlich schon alle Termine weg. Ja. Also, klar. Es war ein bisschen ungünstig, ja. Alle wollen das natürlich probieren. Aber ich meine, immerhin haben wir beide das Oculus schon mal auf dem Kopf gehabt. Wir haben es beide schon mal ausprobiert. Das heißt, deswegen war das für uns auch nicht die oberste Priorität. Ich hätte gerne Morpheus und Vive gesehen. Ja, Morpheus wäre super interessant. Ja, ich hätte sogar gesagt, Morpheus wäre für mich sogar uninteressanter gewesen als Vive. Ja, ich habe das Gefühl, Vive ist halt so die, also nicht nur wegen Sony, sondern allgemein, weil ich das Gefühl habe, Morpheus wird sich wahrscheinlich einfach anfühlen wie die Oculus. Was soll anders sein? Die technischen Spezifikationen sind fast dieselben. Groß was anderes macht Morpheus nicht, deswegen wird einfach wahrscheinlich ungefähr dasselbe sein wie Oculus. Vive wäre interessant gewesen, weil es eben ein bisschen was anderes ist, weil du eben in diesem Raum stehst. Sie haben ja auch, ich habe mir die Vive-Booth angeguckt und so. Sie haben ja wirklich auch einfach eigene kleine Räume gehabt, wo immer nur ein Spieler drin ist, der sich dann eben frei bewegen kann, so wie es eben auch auf der Demo war, die sie auf der E3 hatten für die Presseleute. Das hätte ich interessant gefunden, weil einfach dieses freie Bewegung im Raum und so ein Kram, glaube ich, noch ein bisschen spannender gewesen wäre. Trotzdem, ich hätte gern beide gemacht, weil ich eben beide noch nicht auf dem Kopf hatte und beide waren fast unmöglich. Vive war sowieso nur mit langer Voranmeldung und Gewinnspiel. Wenn man da nicht gewonnen hat, hatte man einfach Pech gehabt. Und ich weiß gar nicht, wie Morpheus war. Morpheus war einfach ähnlich wie Oculus. Keine Chance, sich da anzustellen. Es sei denn, man opfert einfach einen kompletten Tag dafür, um da reinzukommen. Weil letztendlich war es ja auch klar, sie können keine Schlangen für sowas machen. Die Schlangen wäre wahrscheinlich so lang gewesen, also ja. Ich meine, Oculus hat ja sogar eine Schlange gehabt, das hat einfach dann halt trotzdem noch ewig gedauert. Ja, aber sie haben die Schlange war komplett innerhalb der Booth, weil letztes Jahr es dann auch so war, dass sie die dann schon über die ganze Halle hinweg irgendwie umleiten mussten, weil diese viel zu lang war. Ja. Das ging natürlich dieses Jahr nicht, nee, stimmt schon. Die haben ganz schnell zugemacht, was außerhalb der Booth war und dann hast du einfach innerhalb der Booth. Deswegen habe ich auch das Gefühl, klar, du könntest die Messe schon noch größer machen, aber ich glaube, es gibt auch, ich weiß nicht, ob die wirklich noch mehr Leute haben wollen, die in diese Messe reingehen. Also ja, stimmt, natürlich auch klar. Die Leute müssen natürlich auch größere Booths bauen mit mehr Stationen zum Kram. Die Publisher müssen größere Booths bauen und dann wären die Warteschlangen nur noch eigentlich genauso lang, weil dann noch mehr Leute dann einfach drin wären. Ja, weiß nicht. Ich habe ja das Gefühl, ich meine, wenn du jetzt halt bei den 370.000 Leuten bist, so ungefähr, und einfach größere Booth baust mit mehr Stationen, weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass es dann auch funktionieren könnte. Aber es ist ja die Frage, ob du dann die Zuschauerzahlen bei 370.000 belässt oder ob es dann noch mehr Leute kommen. Also eine größere Messe macht in dem Sinne nur wenig für das Gesamtpaket aus, wenn am Ende dann trotzdem einfach noch exponentiell mehr Leute kommen dafür. Das ist wahr. Und davon abgesehen ist es auch eh wahrscheinlich unrealistisch, weil ja viele Publisher wahrscheinlich sagen, okay, wir haben jetzt auch keinen Bock, einfach noch mehr Geld auszugeben, noch größere. Ich meine, die Booths sind halt auch schon groß und teuer genug wahrscheinlich. Zum Teil zumindest, ja. Aber ich meine, klar, je mehr Geld du hast, desto größer ist auch die Booth und desto, ne, viel mehr willst du wahrscheinlich trotzdem nicht ausgeben, das stimmt schon. Ja, aber insgesamt wieder eine coole Gamescom auf jeden Fall. Wir haben jetzt versucht, in der Folge irgendwie das Wichtigste mit reinzunehmen, was natürlich mal wieder eine Mischung ist aus objektiver Wahrnehmung von wichtig und persönlicher Präferenz. Call of Duty wird hier nie einen Platz finden. Das tut uns leid für die Leute, die das interessiert, aber uns interessiert es einfach 100% überhaupt nicht. Dasselbe mit Assassin's Creed. Das kommt halt alle Jahre wieder. Syndicate ist vielleicht das coolere Spiel als Unity, aber insgesamt trotzdem immer noch... Wenn mich Assassin's Creed interessieren würde, ich wüsste nicht, warum ich mich auf der Gamescom dafür anstellen müsste. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass Assassin's Creed sich jemals groß verändern wird, dass man sich das anschauen müsste. Ich meine, was heißt jemals, vielleicht übertrieben, aber zumindest halt ja. Syndicate wissen wir schon, wir haben es schon gesehen und das sieht nicht so aus, als ob da jetzt irgendwas groß Neues bei rumgekommen wäre. Sehe ich ähnlich, das gleiche gilt auch sowas wie zum Beispiel MGS5 oder so ein Kram. Es gab zwar einen Trailer, über den haben wir jetzt auch nicht groß geredet. Aber MGS5 erscheint schon in 3 Wochen oder so. Richtig. Und der Trailer war auch anscheinend das Fazit davon, war einfach nur, fühlt sich an, als ob Kojima nicht dabei gewesen wäre. Ich habe den Trailer gesehen, der Trailer sieht aus wie ein ziemlich generischer Trailer für so ein Action-Spiel. Überhaupt nicht das, was man von dem MGS-Trailer erwartet. Absolut nicht. Ich meine, gut, Kojima ist nicht mehr dabei und Konami tut auch gut daran, dass sie nicht versuchen, einen Kojima-Trailer zu emulieren, weil das hätte 100% egal, wie gut er gewesen wäre, nur zu Shitstorm geführt von Konami, ne, Kojima entlassen und jetzt versucht er so pseudomäßig Kojima-Kram zu machen. Von daher, da hätte es keine gute Situation mehr gegeben. Von daher macht schon Sinn, sie machen einfach ihren eigenen Trailer und versuchen nicht irgendwie einen auf Kojima zu machen, wenn der nicht mehr da ist. Aber ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, so ein paar Sachen haben wir bestimmt weggelassen. Ich hoffe, wir haben trotzdem einen ganz guten Spagat gefunden zwischen den wichtigsten Titeln. Ja, wir haben Nintendo zum Beispiel rausgelassen, aber da gab es außer Mario Maker. Ich meine, bei Nintendo wollten wir eigentlich auch nur Mario Maker sehen. Und das haben wir letztendlich nicht mehr geschafft. Ich weiß auch nicht, ob es da Interessantes zu berichten gäbe. Ich glaube, alle wissen schon, was genau das tut und was genau man damit machen kann und fertig. Ja. Also wie gesagt, so die paar Sachen, die wir rausgenommen haben, ich glaube, wir haben einen ganz guten Spagat geschafft zwischen über die Dinge müssen wir reden und die Dinge interessieren uns einfach selber. Die ganze Indie-Corner und so ein Kram, sowas wie Cuphead, Mighty No. 9, Tomorrow Children oder so ein Kram, alles, was wir in Indie-Corner gemacht haben und so. Dragon Quest Heroes sind, glaube ich, Dinge, die halt über die wir reden, weil sie uns interessieren. Einen von uns beiden. Ja. Mindestens immer. Und so machen wir unser Podcast halten, so wird es auch immer bleiben. Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wird auch langsam Zeit, nach der ganzen Zeit. Bleibt uns gewogen. Wir werden hoffentlich höchstwahrscheinlich in 2 Wochen einfach die nächste Folge machen. Ich sollte sich eigentlich in der Zwischenzeit eigentlich genug ergeben haben, dass man auch außerhalb und neben der Gamescom noch über News und sowas reden kann. Wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei. Und genau, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommon Tales Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommon.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.